Du stehst bereit. So, Pacho, jetzt sind wir mal alle ein bisschen entspannt. Okay. So, das ist jetzt alles schon aufgezeichnet. Das ist gut so. Aber wir sind professionell. Mhm. Denn because the boys are back in town right now. Herzlich willkommen, 4 gegen 12er. Saisonendbesprechung, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich hoffe es. Hallo, Pacho. Hallo, Chrissy. Hallo, Ricky. Ja, guten Tag. Ja, schön. Ach, das ist dann doch so zeitnah gefunzt hat bei uns. Aber obwohl, wir hätten uns ja auch, wir wären uns ja nicht treu gewesen, hätten wir einfach so direkt nach dem Bundesliga-Ende eine Ausgabe aufgenommen. Denn die Saison ist ja erst jetzt zu Ende. Gestern Champions League-Finale, Euroleague-Finale war auch am Mittwoch. Also wir machen es richtig. Nicht wie die ganzen anderen Affen da, die so zwischendurch so ein halbgares Ding rausflacken. Nee, nee, wir machen das richtig. Wir machen eine richtige Zäsur der Saison. Und ich habe mir ein großes Programm überlegt, aber das werdet ihr möglicherweise nie herausfinden, denn ich habe meinen Zettel verlegt. Du musst ja mal so, du musst du musst ja mal ganz klar eins sehen. Wenn Leute diese Endpodcasts oder wie man das auch immer in die Saisonrelation setzt, direkt nach der Saison, sagen wir mal vor 2-3 Wochen aufgenommen haben, dann hören die Leute das zu Hause, in ihrer gewohnten Umgebung. Will kein Mensch. Bei uns ist der Podcast, den hörst du auf der Fahrt in den Urlaub, entspannt, während du der Frau am Oberschenkel fummelst. Oh. Ja, ist so. Schön, das hast du aber schön gesagt. Meinst du wirklich, dass andere Podcasts nicht unterwegs gehört? Nein, weil unsere Stimmen natürlich auch die Frau, die auf dem Beifahrer sitzt, schon ein bisschen nass untenrum macht. Och, Mensch, also da habe ich jetzt gar nicht, also wir haben ja einen größeren Impact auf unsere Zuhörerschaft, als ich eigentlich dachte, Boccio. Das fällt mir auch immer mehr auf, aber das freut mich auch. Aber es wär ja auch falsch gewesen, jetzt so gestresst an die Situation ranzugehen. Ja. Weil das haben wir uns ja eigentlich auch alle vorgenommen, dass wir das alles ein bisschen gechillter und ruhiger machen. Da im Moment mein Unternehmen, wie ich eben schon mal eingangs erwähnt habe, im Moment denkt, ja, wir bauen mal alles um und machen mal alles neu, ist das für mich auch manchmal ein bisschen schwierig. Und da stehe ich auch nicht gerne so sonntags morgens um 9 auf. Potscho, aber das ist das große Problem. Ich persönlich finde diese Umstrukturierung vom Design her, finde ich super gut bei Aldi Süd. Mhm. Aber jetzt habe ich natürlich von Insider Potscho erfahren, dass es auch am Kunden strukturelle Veränderungen gibt, kürzere Schlangen etc. Und dass da der kleine Mann, der Mitarbeiter, gedeichselt wird. Und das finde ich natürlich scheiße. Gedisst wird schon fast. Gedisst, ja. Und du hast ja jetzt schon überlegt, dass du bei Netto anfängst, ne? Ich gehe bestimmt nicht vom Regen in die Traufe. Ist Netto, hat das so einen schlechten Ruf? Das ja, Netto? Ich glaube, das ist alles ein Gesocks, um es mal so zu sagen. Aber, so wie Saturn und Mediamarkt. Ja, nee, so nicht, aber dass die Arbeit da überall die gleiche ist. Ich muss mal nach 16 Jahren den gleichen Job, ich muss mal irgendwas Kreatives machen. Oder was, das wäre auch toll, wo ich einfach von Montag bis Freitag die gleiche Schicht habe, in so einem kleinen Viereck, wo ich einfach nur ein paar Zahlen in den Computer reinhau, wo mich aber kein anderer stört. Das wäre auch mal was. Und wer doch Profi-Twitcher? Mhm. Ich habe aber keine Titten, damit ich schnell Geld mache. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, hat doch dieser, wie hieß er? Bubu Pia, ja. Genau. Die dicke Sau hat natürlich Titten. Entschuldigung, nehme ich natürlich zurück. Ne? Richie, bist du gesund aus dem Urlaub zurückgekommen? Heil und munter? Absolut. Ja, absolut. Gesund, erholt, munter und also von mir aus kann es jetzt losgehen mit der EM. Ich bin absolut gut vorbereitet. Habt ihr Bock auf die EM? Nein. Ja, natürlich. Nee, überhaupt sehr. Gar nicht. Interessiert ich mich auch nicht. Überhaupt gar nicht diese EM. Überhaupt nicht. Würde ich die Frage vielleicht später nochmal. Du bist heiß auf die Kiste, auf den zweitwichtigsten Titel? Ja, absolut. Ich freue mich drauf. Ich liebe solche großen Turniere. Ich liebe alles, was mit Fußball zu tun hat. Ach Gott. Spielst du auch noch FIFA? Absolut. Jeden Tag mehrere Stunden. Neymar wechselt zum VfB. Neymar wird zum VfB wechseln. Sieht sehr danach aus, aber ich muss mal gucken, wie ich das mit dem Gehaltsgefüge hinbekomme. Der will 350.000 Euro die Woche. Die Woche. Die Woche. Ja. Und ich habe jetzt Rafinha verkauft und noch irgend so eine... Ach, Werner. Genau. Und davon möchte ich dann das Gehalt an Neymar sozusagen zahlen. Rafinha, nicht der von Bayern, sondern der kleine Bruder von Thiago, ne? Absolut. Den habe ich jetzt abgegeben. Der hat nichts mehr gebracht. Keine Weiterentwicklung. Auch zu alt. Nur 24, da kann man schon mal sagen. Adieu. Ausgebrannt, genau. Würde bei Red Bull Leipzig gar nicht mehr verpflichtet werden. Ist nach Wolfsburg gegangen. Der Rafinha. Ja. Ja gut, da gehen sie natürlich alle hin, ne? Dieses Pack. Ich hab ja bei Twitter diesen Tweet rausgeschossen, The Boys are back in town. Ich weiß nicht, ob ihr den nochmal schnell rausklamüsern könnt. Also das sind ja natürlich, also die drei, die ich da gepostet habe, sind ja im Geiste wir drei. Also ja. Das ist ja ganz klar zu sehen. Aber wer ist wer? Ja, das wollte ich nämlich euch nochmal fragen, ja. Wer ist. Also, also Pocho, also ich möchte das wirklich niemandem zu nahe treten, ja. Aber vom Impact, vom optischen Impact würde ich schon sagen, dass ganz links Pocho ist. Das habe ich nicht gehört. Also. Also, ja, frisurtechnisch kommt es im Moment hin. Ja. Frisurentechnisch, aber auch so ein leicht verschmitzter Blick. Sympathisch, muss ich sagen. Aber auch was Schelmisches. Der könnte auch so einen kleinen Schalk im Nacken hat er. Ich würde sagen, das ist der Pocho, oder? Ja, okay. Dann bist du aber der in der Mitte. Hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Aber alleine vom Bart. Und man muss auch sagen, ich weiß nicht ganz genau, welches Trikot der ganz rechts anhat mit dem Kick auf näher drauf. Bochum könnte das sein, ne? Bochum könnte das sein, ja. Und ich finde auch diese Bandage links am Arm da scheinbar ist er Linkshänder, vom Masturbieren oder so kommt. Ja. Also rein vom Bart würde ich eher sagen, ich bin da ganz rechts, aber rechts ist Ricky. Rechts ist einfach so, ja. Von der Autorität her bin ich schon eher der Rechte. Ja. Ja. Ich bin einfach jemand, auf den die Polizei auch schaut, den man im Hintergrund sieht. Ich bin einfach jemand, der auch, wo man nicht so richtig weiß, wo man den einordnen soll. Da hat er einen roten Schader, ein blaues Trikot. Ja. Man weiß es einfach nicht, aber immer also ich bin sozusagen immer Puls, Pulsmessgerät ist auch dran, sehe ich da gerade. Ja, ja, links am Arm, ne? Da bin ich so schockiert, dass ich gar nicht weiß, wie ich das einordnen soll. Nee, ich finde auch so rein optisch, so eine Kappe trägst du ja auch auf der Arbeit. Die trage ich, aber ich trage sie genau in die andere Richtung, weil ich ein politisches Statement setzen möchte. Genau, das ist ja bei euch im Ruhrpott, also in Bayern ist es ja, wo man den Knoten am Dirndl hat, ne? Ja. Und im Ruhrpott, da heißt es ja links Solo, in der Mitte bisexuell und rechts AfD nah oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich komme nicht aus dem Ruhrpott. Eins muss man ganz kurz noch mit einwerfen. Ich habe auch einen Schriftzug auf meinem Hosenladen. Also den habe ich nämlich auch drauf. Derry Dier steht bei mir immer auf der Buchse. Was steht da drauf? Vorne, also da, wo der Schniepelhannes rauskommt, da steht Derry Dier. Bei dem steht... Okay, ja. Was trinkst denn du da gerade, Ricky? Was du gerade bei Twitter gepostet? Ist das Alkohol? Das ist Alkohol. Nee, jetzt komm mal ernst, was ist denn das? Ja, das ist Heuschnaps. Heuschnaps? Oh Gott, um Viertel vor zwölf hier anfängst, Alkohol zu trinken. Ja, wie hier der Karajan früher. Der hat immer seinen Schnaps und seinen Wein aus, sag doch mal, Kaffee aus einer Kaffeetasse getrunken. Das weiß man natürlich, wenn man intellektuell sehr gebildet ist wie ich. Ja, aber schön, dass wir das auch nochmal klären konnten. Ja, das sollte erwähnt werden. Potscher hat eine Sportzigarette. Ja, ich habe eine Sportzigarette. Ricky trinkt Heuschnaps und ich trinke Mineralwasser. Naja, aber ich muss mich auch Finca-fit machen, muss ich sagen. Ich muss ein bisschen abspecken. Sieht man ja auf dem Bild. Ich muss ein bisschen abspecken. Ich muss mich Finca-fit machen. Wenn ich dann das auch T-Shirt so kassiert viel. Was? Kaschiert viel. Das T-Shirt kaschiert viel. Was ich da anhab. Ja. Ist euch mal aufgefallen, das fällt mir beim Einkaufen auch immer auf, dass Männer, die so eine Pocke haben wie der in der Mitte, dass sie grundsätzlich ihre T-Shirts auch noch in der Hose tragen. Natürlich. Ja, du denkst in der Hose, da ist unten einfach ein Schal drum genäht, damit es unten reinpasst. So. Kein T-Shirt passt mal über den Bauch, die flattern da einfach nur rum. Da sind unten zwei Stricke angenäht, die sind mit der Unterbuchse zusammengeknotet und deswegen hängen die da immer drinne. So sehr wir auch darüber lachen, über dieses Bild, an sich sagt das Bild aber auch eine richtig coole Sache aus, denn die Jungs haben zusammen Spaß. Ich dachte, das ist von letzten Hörertreffen aufgenommen noch. Ja, aus Berlin. Und hinten tragen sie gerade den Storch weg. als der im Courtyard Marriott die UFC-Fighter gestalkt hat, in der Umkleide. Onanierend gestalkt hat. Was? Onanierend gestalkt hat. Ja. So läuft das. Ich wollte mir übrigens Karten für die UFC in Hamburg kaufen. Ja, ich werde wahrscheinlich hingehen. Bislang ist mir das zu teuer, der Spaß. Es ist sehr teuer. Ja, hab ich gelassen. Also 150 €. Und ich muss es leider so sagen, also du musst ganz vorne sitzen irgendwie. Weil ich habe mir das mal von der Tribüne aus angeguckt, da, wo ich da ja die Karten von der UFC selber bekommen habe. Und das ist schon cool. Also ich würde es, wenn ich jetzt einmal machen würde, wäre es mir fast wurscht. Genau, fast wurscht. Aber jetzt für ein zweites Mal und wie gesagt, mit dem bislang bestätigten Kampf, da kannst du mich mit jagen. Was ist denn der bestätigte? Ich weiß überhaupt nicht. Du weißt nur, dass wir da eine schöne Zeit haben wollen. Aber Ryan Bader gegen Latifi, das ist nichts, was mich aus... Nein, also das ist doch Darth Bader, Main-Event, ne? Darth Bader. Ja, ja. Darth Bader, Mensch. Aber ich muss sagen, also sowieso die Preise von solchen Veranstaltungen, ja. ich hab das Gefühl, dass man da überhaupt nicht mehr mitmachen kann. Also ja, Otto, sei mal froh, dass du in Deutschland lebst, weil in den USA zahlst du $800 für dieselbe Card. In Las Vegas würdest du $800 für die ersten beiden Reihen zahlen. Wir haben das gibt's übrigens. Muss man auch sagen, es gibt ein VIP-Paket, gibt's eine Trinkflasche dazu und ein T-Shirt für €735. Also, und Reihe 1. Ja, das muss ich mir mal überlegen, ob ich das gar nicht mache. Es ist im Moment so, dass wir auf dem TS aber überlegen sind, zum nächsten großen Counter-Strike-Turnier in Köln zu fahren. Der Felddienst, Schalke ist jetzt E-Sport. Ja, hat sein eigenes LOL-Team. Ja, da ist das was. Das ist klar, das macht auch irgendwo, CS sieht auch so, ist auch ProSieben Max dran, das im Fernsehen zu übertragen und so. Ja. Ohne Scheiß. Aber auf jeden Fall wollen die Jungs vom TS unbedingt diese super VIP-Karte haben. Wo du auch im Backstage-Bereich und so kannst. Und da kosten Fünfer-Package mit 5 Karten, VIP und so weiter, kostet knapp 1.500 €. Das ist doch nicht normal, oder? Ja, also wir hatten das, ich hatte jetzt das Beispiel UFC, also vorne ist das viel zu teuer. Und dann haben wir Karten für Steffen Hensler in Hannover geguckt. Da bist du halt auch mit dem Huni dabei, ne? Da denke ich mir halt, weiß ich jetzt gar nicht, ob das jetzt unbedingt 100 € wert sein muss. Aber es gibt auch aber viele diese großen Events. Ist das jetzt nicht nur bei LOL eigentlich der Fall, dass es in Deutschland große Public Viewings jetzt, sage ich ja mal, gibt? Es ist auf jeden Fall so, und das lässt sich ohne weiteres auch beobachten, wenn man ein bisschen intensiver nachguckt, dass diese ganze E-Sport-Geschichte im Moment einen ziemlichen Push bekommt, der aber meiner Meinung nach sehr langsam, aber stetig ist. Du merkst das daran an so Sachen, wie du gerade gesagt hast, dass sowohl Schalke als auch Wolfsburg zum Beispiel E-Sports-Team Wolfsburg auch, soweit ich weiß. Ja. Keine Ahnung. Aber das Krasse ist halt einfach, dass das irgendwo langsam im Mainstream ankommt. Und ich erinnere mich da an einen Hype, habe ich jahrelang wirklich Poker gespielt. Dann kam dieser Hype nach Deutschland und jeder hat auf einmal Poker gespielt, auch in seiner Freizeit und bei Turnieren. Wie mit Bands. Genau, und man muss diesen Trend jetzt, und da ich da ja auch ein bisschen involviert bin, diesen Trend werde ich diesmal auf jeden Fall mitgehen, weil wer weiß, was man dadurch abgreifen kann. Muss man einfach mal sagen. Wenn man auf die 40 zugeht, denkt man nur noch ans Geld. Und dann Pussys. Du bist ja noch ganz weit weg von der 40. Genau. Ganz weit weg. Oh, wir hatten diese Woche, Donnerstag, gab es einen kritischen Kontakt. Ja, habe ich gesehen. Ja, mit dem Baby. Ja. Hat. Ja, du wirft dann natürlich bei dir auch, ist das nicht von der Hand zu weisen. Es hat natürlich auch valide Fragen aufgeworfen, ob man nicht mal langsam in Gang kommen können sollte mit 30, ne? Du hör mal, ich denke mal, das ist auch gar nicht so die verkehrteste Nachdenkweise. Also besonders wenn jetzt da wirklich so hausmäßig und so weiter, dann sollte man schon. Bauantrag ist raus diese Woche. Jetzt komme ich nicht mal raus aus der Nummer. Okay. Jetzt komme ich nicht mal raus aus der Nummer. Kann ich schon mal die Spitzhacke kann ich schon mal schleifen. Wir müssen über Fußball reden. Haltet ihr davon? Schön, ne? Fußball. Mladen Petrić beendet seine Karriere. So, nun kommt ihr. Ja, Ricky sagt ja eben schon, er sollte ja mal zum VfB kommen. Ja, echt? Also eigentlich war schon fest, aber ja, genau. Dann gab es wohl Probleme mit dem HSV, wenn ich das noch irgendwie richtig in Erinnerung habe. Dann ist er nach Dortmund gegangen, oder? Ja, irgendwie. Und dann nach England, ne? Ja, ich weiß nur, dass er mal nach Stuttgart kommen sollte und ich habe mich eigentlich gefreut, dass er kommt. Aber ja, das ist jetzt, sag ich mal, vielleicht als Sportdirektor wieder ein Thema. Da suchen wir ja wirklich jeden. Also wir nehmen ja alles. Wir kennen da mittlerweile wirklich gar keinen Schmerz mehr. Wir würden direkt auch Mladen Petrić als Sportdirektor einstellen. Ich würde dich da ja gerne in der Funktion. Wirklich, muss ich auch sagen, ja. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber muss man dazu sagen, da muss ich natürlich erstmal an Peter Neururer vorbei, der sich ja schon ins Gespräch gebracht hat. Also pass auf, dass nicht Thomas Alschied nachher noch kommt. Nee, das wurde schon gesagt, es besteht kein Interesse. Also, sie wissen nicht, wen sie holen, aber sie wissen definitiv, dass der nicht kommen soll. Das finde ich schon eine Weiterentwicklung. Das ist eine Weiterentwicklung im ganzen Verein, würde ich fast schon sagen. Ja. Du, das Ding ist, um das mal kurz aufzugreifen, mich schockiert das wirklich aktuell, was da beim VfB los ist. Jetzt hat man letzten Endes die Möglichkeit, diesen Umbruch endlich zu vollziehen, und es passiert absolut nichts. Also es passiert zu gar langsam. Nichts. Zu langsam, ja, das stimmt. Also sowohl auf dem Transfermarkt bringen sie nichts gebacken, dann hörst du immer, ja, naja, wir müssen ja erstmal die anderen Spieler loswerden und so. Ja, komm, ey, in der zweiten Liga verpflichtest du ja keinen für 8 Millionen. Also so viel Geld sollten sie ja schon übrig haben, um mal wenigstens 2, 3 Spieler oder zu. Komm, lass es 2 Spieler sein, ja, zu verpflichten, die irgendwie schon moralisch die ganzen Fans auch wieder aufbauen, dass man das Gefühl bekommt, dass diese Aufbruchstimmung, die man jetzt erzeugen will, auch Realität wird. Weil bis dann kommen mir das vor wie Floskeln. Ja, wir steigen da wieder auf. Der Aufstieg ist unser oberstes Ziel und so. Also mit jedem Tag, der ins Land geht und es passiert nichts beim VfB, bekomme ich so ein bisschen Angst, dass man in Stuttgart wirklich, ich habe das irgendwo gelesen, als beleidigter Absteiger auftritt und in der zweiten Liga dann gehörig Probleme bekommen kann. Weil das geht schief, wenn du da so hingehst, so ich gehöre hier gar nicht hin und das ist eigentlich nur eine Durchgangsstation. Das wird ganz, ganz hart, glaube ich. Also aber die Mercedes-Benz-Bank hat sich ja so ein bisschen committed, ne, zum VfB. Naja, die Bedingung war wohl, dass Dutt geht. Also ja, das. Man hört so, dass die dann gesagt haben, Leute, also jetzt habt ihr sie noch eigentlich alle, entlasst den, sonst ist hier Feierabend. Ja. Und sie haben im Vorfeld schon gesagt, wir gehen mit euch in die zweite Liga. Überhaupt haben viele Sponsoren gesagt, ja, sie gehen mit in die zweite Liga. Ja, also das muss man jetzt auch mal sagen. Es ist nicht so, dass der VfB jetzt hier wirklich vor dem zu befürchtenden Ruin steht, weil da hat man sich natürlich schon Sorgen machen müssen, ob alles noch so in Sachen Sponsoring bleibt, wie das eigentlich mal angedacht war. Und das ist auch wichtig. Die Stadt hat schon gesagt, wir können 3 Jahre überbrücken. Also ohne die eigentlich vereinbarten Zahlungen für das Stadion können wir überbrücken. Aha. Und also da werden schon überall, ich sag mal so, die grünen Fahnen geschwenkt, dass man sich wirklich komplett auf diesen Wiederaufstieg konzentrieren kann. Aber genau das macht mir ja so ein bisschen zu schaffen. Weißt du, der Druck ist vielleicht nicht groß genug, ja, um wirklich den Ernst der Lage zu verstehen. Das ist das, was mich so ein bisschen unruhig werden lässt. Man, die Qualität der Mannschaft ist auch mit den Spielern, die gehen, immer noch gut genug, um da wieder gleich aufzusteigen. Aber du musst, glaube ich, auch einfach eine gewisse Gangart an den Tag legen in der zweiten Liga, die, ja, das ist nicht zu unterschätzen. Also ich mache mir so lange Sorgen, solange da wirklich jetzt noch nicht eine klare Struktur zu erkennen ist. Mit Lou Kaya als Trainer kann ich sehr gut leben. Finde ich eine gute Entscheidung. Absolut. Ist der schon da oder was? Ja, ja. Ja, ja, der ist schon seit 2 Wochen jetzt. Ich habe irgendwie gar nichts mehr mitbekommen seit. Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, Ricky, da bin ich auch froh, dass wir jetzt da mal 1:1 so und nicht auf 140 Zeichen begrenzt drüber reden können. Lou Kaya ist genau der richtige Trainer für die Situation beim VfB. Weil ich weiß das aus eigener Erfahrung, als er mit Gladbach aufgestiegen ist und so weiter. Genau das war wirklich eine vernünftige Entscheidung, so einen Trainer auch für 2 Jahre einen Vertrag zu geben. Weil du kannst dann hingehen, kannst versuchen oder musst versuchen, in der ersten Saison direkt wieder aufzusteigen mit dem VfB. Und dafür ist das der richtige Trainer. Und auch der richtige Trainer für das erste Jahr in der ersten Liga dann wieder. Das sicherlich nicht einfach wird. Ja. Aber was ich in den letzten Wochen beim VfB nicht verstanden habe, ist dieses Rumgezetere und wie lange das sich hingezogen hat, dass der blöde Dutt geht. Wie konnte es dazu kommen, dass man da noch drüber nachdenkt? Ja, das kann ich dir erklären. Das Problem ist, dass man sich im Vorstand uneins darüber war. Also es gibt 3 Leute, die beim VfB das Sagen haben im Vorstand. Und da war es so, einer war gegen Dutt, einer war für Dutt, einer konnte sich nicht so richtig entscheiden. Okay. Und dann war es so, dass sich Robin Dutt im Vorfeld versucht hat zu positionieren. Ja, und unter anderem, hast du das mitbekommen, dass er dann zur Presse gegangen ist, also natürlich nicht öffentlich, sondern hintenrum, und gesagt hat, hier, gebt mal bekannt, dass Ginczek und Gentner die Verträge verlängert haben und so, um sein Licht in den, warte mal, Scheffel in ein besseres Licht zu stellen? Nee, wie heißt das Sprichwort? Ihr wisst, was ich meine. Ja. Also er hat das so ein bisschen lanciert alles und wollte sich sehr, sehr gut positionieren. Und das Ding ist ja, ich sag nicht, dass es an Dutt liegt, dass der VfB absteigt, ja, aber er ist derjenige, der die Verantwortung trägt als Sportdirektor. Darum geht es ja. Ricky, jeder Verein, jede Sache, ob es als beim DFB war, ob es bei Werder Bremen war, ob es jetzt beim VfB Stuttgart war, ob es bei Bayer Leverkusen war. Robin Dutt, und da bin ich von überzeugt, macht jeden Verein schlechter. Ich verneine das aus folgendem Grund. Die Sachen, die er in Stuttgart geändert hat, waren Sachen, die geändert werden mussten. Also gerade die aber auch jeder andere geändert hätte. Das muss ja, so ja, aber wurde halt nicht zuvor. Also deswegen, ich kann ihm ja jetzt das nicht, ich muss es ihm anrechnen, weil das halt geändert hat, aber ich gebe dir recht, wahrscheinlich hätte es selbst, weiß ich nicht, der noch blindeste Manager irgendwie hinbekommen, da das Scouting vom VfB mal glatt zu bügeln und so weiter und so fort. Da gebe ich dir recht, aber es waren eben trotzdem Sachen, die geändert werden mussten. Ja, dann muss man halt sagen, ich glaube, das Problem, was halt Robin Dutt erstens mal hat, ist, dass er so eine merkwürdige Art hat einfach. So, ja, also man hat das Gefühl, jedes Mal, wenn er die Fresse aufmacht. Das hat nichts mit merkwürdiger Art zu tun. Der Typ ist einfach vor die Wand gelaufen. Ja. Denk alleine an diese tolle PK bei Werder Bremen, die erste. Oder nicht, Chris? Ja, also, kannst du dich erinnern? Moin, moin. Ja, ja, sicherlich. Oder wie er gesagt hat, mon, mon. Genau, da wollte er ganz Folklore nah am Volk sein. Ja, ja, der Vollidiot, du, meine Güte. Also wie gesagt, es gibt Personen in Deutschland, im deutschen Fußball, um es so zu nennen, die ich wirklich, besonders im letzten Jahr, wirklich schätzen und fast schon lieben gelernt habe, obwohl ich das bei der Person, die ich jetzt nennen werde, als Gladbach-Fan ja gar nicht sagen darf. Ich stehe voll auf Jörg Schmadtke. Auch in der ich finde den super, FC. Wirklich super. Ne, authentisch, echt und so weiter. Aber es gibt genauso auf der anderen Seite, und da ganz besonders, zwei Personen, die ich richtig gelernt habe zu hassen in der letzten Saison. Der eine ist Robin Dutt, der bei mir ganz oben drauf steht, so ein dummer Mensch. Und der zweite ist Thomas Aichi. Ja, also bei Robin Dutt gehe ich mit. Kann ich das definitiv so sagen. Nur ich muss noch eins erwähnen, weil du Pressekonferenz gesagt hast. Mhm. Sein letzter offizieller Auftritt für den VfB war ja hier bei Sport im Dritten. Ja, habe ich auch gesehen. Also mir liegt das nicht, dass die angeschrieben sind. Die Fehler sind ja vorher passiert. Das muss man sich mal vorstellen. Die Fehler sind ja vorher passiert. Du bist Sportdirektor in einer Situation, also das ist der Tiefpunkt dieses Vereins in den letzten, also es ist, ja. In den letzten 30 Jahren, ja. Ich würde sogar sagen, dass der Abstieg zuvor nicht so eine große Katastrophe war wie dieser jetzt. Also eigentlich ist das die schwärzeste Stunde dieses Vereins. Der Zeit geschuldet nicht so schwarz gewesen? Meinst du, dass die Zeit, ja, okay. Es war halt einfacher, sag ich mal, ein Jahr in der zweiten Liga zu verbringen in den 70ern als heute. Ja. Yeah. Weil es finanziell nicht so extreme Unterschiede gab. Ja, yeah, ja. Yeah, okay. Und auch die Kader dann nicht immer so gleich ausgeblutet sind. Also es ist ja heute wirklich so, dass jeder Spieler, der gerade auslaufen kann, direkt dann Thema wird bei dem noch so blinden Verein, der jetzt in der ersten Liga spielt. Hauptsache, ich kann in der ersten Liga spielen. So. Und sich dann so hinzusetzen. Und ich weiß, was er damit gemeint hat. Er hat ja auch recht. Es ist nicht alles nur in diesem einen Jahr schiefgelaufen. Das hat damit zu tun, dass er recht hat. Das kannst du nicht machen. Genau, das kannst du nicht machen. Aber das ist halt Dutt. Der erzählt was, du kannst nicht sagen, du hast damit nicht recht, aber die Art und Weise, wie du dich in dem Moment präsentierst, das ist das Problem. Wie nach dem Spiel gegen Dortmund. Alles vergessen, jetzt zählt nur noch Bremen. Das ist, er meint das Richtige, aber kriegt es irgendwie nicht hin, das so zu formulieren, dass man ihm nicht einen Strick draus drehen kann. Aber deswegen, ihr wird nicht Robin Dutt in der Funktion als Sportvorstand genau dafür bezahlt? Ist er nicht genau dafür verantwortlich, sich so auszudrücken? Und dann ist er doch am Ziel weit vorbeigeschossen. Und dann absolut. In der freien Wirtschaft wird dieser Mensch nie etwas erreichen. Deswegen sage ich ja, dass man sich von ihm trennt, das steht außer Frage. Er ist der Oberanführer dieser Truppe gewesen, sozusagen. Er ist für die Kaderplanung zuständig, für die Trainerauswahl, für das komplette Drumherum. Und wenn einer hier Verantwortung trägt, dann er. Ja, sogar mehr als der Trainer und sogar mehr als die Spieler vielleicht. Ja, gut, die Spieler müssen sich natürlich auch hinterfragen. Ich meine, das ist natürlich auch eine Frechheit, sich so zu präsentieren, auch im Nachhinein, so ein Kostic, so, ja, da gehe ich halt. Also da müsste so ein Spieler keinen Verein mehr finden. Ist natürlich Quatsch, der wird immer wieder irgendwo unterkommen. Aber auch so ein Klein, der halt sagt, ja, ich nutze jetzt die EM, um mich für einen anderen Verein zu präsentieren. Hat er das so gesagt oder was? Ja. Er hat gesagt, er geht auf jeden Fall, obwohl er Vertrag hat für die zweite Liga. Also er dürfte theoretisch nur dann gehen, wenn der VfB es ihm erlaubt oder die Ablöse packt. Ja gut, so ein Stenkerfritzen dann zu halten ist natürlich eine andere Sache, ne? Richtig, absolut. Du kannst den nicht halten, weil was wisst mit so einem Arschloch. Aber sich da auf einer Pressekonferenz hinzusetzen von der österreichischen Nationalmannschaft und zu sagen, hey, ich nutze die EM jetzt, um mich für andere Vereine zu präsentieren und so. Auch Tüton hat das gesagt. Er hat auch gesagt, er hofft, dass er durch die EM andere Vereine auf sich aufmerksam machen kann. Muss man natürlich sagen, Katze Tüton kriegt immer einen Verein. Das ist richtig, da stehen sie Schlange. Also, das ist ja jetzt, sag ich mal, wirklich Tür und Tor geöffnet, Mainz. Tüton und Tor ist geöffnet. Also ja, wirklich. Tütons Tor ist geöffnet, ja. Absolut. Beim Zorn des Tytonen. Auf jeden Fall glaube ich, dass man als ja Verein, der jetzt, sag ich mal, mit so einem Spieler jetzt in Kontakt tritt, sich auch wirklich ganz genau anschauen muss, wie sich diese Spieler verhalten haben. Aber das machen sie natürlich nicht. Da geht es um schnellen Erfolg und um Namen zu präsentieren. Ich meine, das merkst du halt auch, dass irgendwelche Spieler verpflichtet werden und eigentlich nicht geguckt wird, was war die herausragende Leistung des Spielers, sondern wie viel kostet er. Und darüber wird definiert, wie gut er ist. Umso teurer ein Spieler ist, umso besser muss er ja sein. Ja. Aber das spiegelt ja überhaupt nicht mehr den Leistungsstand wider. Nein, umgekehrt ist es wahrscheinlich gerade bei Zieler, der heute noch für 3,5 Millionen gehen kann, und sind wir mal ehrlich, das ist er nicht wert, er ist viel mehr wert, aber. Ja, in der heutigen Zeit ist der wahrscheinlich 10, 12 Millionen. Ja, wert. Wahrscheinlich. Und genauso ist es dann auch andersrum. Ja. Wenn du halt so einen Chaka siehst, Pocho, du kannst. Eben, wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Ich habe ja auch auf Twitter da meine Meinung zu kundgetan. Zu Granit. Du musst natürlich erstmal sagen, dass Granit Xhaka in den letzten Jahren sicherlich ein großer Baustein war des Erfolges, den Gladbach gefeiert hat, nämlich mit der Stabilisierung im oberen Tabellendrittel und so weiter. Nichtsdestotrotz ist, wenn du für ein Angebot über diese jetzt dargestellten 45 Millionen Euro kriegst, dann musst du das annehmen als Borussia Mönchengladbach. Du bist nicht bei der FC Bayern München, nee, du bist kein Verein, der einen riesigen Konzern hinter sich stehen hat, sondern du bist ein Verein, der junge Spieler kauft und Gewinn damit macht, sie zu verkaufen. Und wenn du dann die Relation siehst, dass der bisherige Königstransfer in Gladbach, also auf der Seite, dass man jemanden verkauft, Marco Reus mit 17,1 Millionen war, und dass du jetzt einen Granit Xhaka für 45 Millionen verkaufen kannst, dann musst du das machen. Jetzt muss natürlich, und da bin ich von überzeugt, dass das der Manager auf unserer Seite, nicht weil ich Fan dieser Mannschaft bin oder dieses Vereins bin, sondern ich glaube, dass Maxi Eberl wirklich mit 45 Millionen plus eine ganze Menge aus dem Hut zaubern wird. Da bin ich mal nämlich gespannt, weil ich glaube, jetzt ist ja die erste Saison, wo England richtig mal zünden kann, ne? Letztes Jahr haben die englischen Mannschaften ja nur mit dem spekulierten TV-Geldern hantiert. Jetzt haben sie ja wirklich die Kohle auf dem Konto. So. Und jetzt wird's richtig lustig. Und ich glaube, natürlich die 45 Millionen, den Deal musst du machen. Und da muss ich auch wirklich kritisch zu dir sagen, Pocho, da musst du jetzt nicht irgendwie so wie ein Prediger sagen, ja, da muss man aus einer wirtschaftlichen Sicht, muss man den Move machen, da muss man überhaupt nicht drüber nachdenken. Da muss man auch überhaupt nicht sagen, Maxi Eberl, das hast du ja ganz toll gemacht. Nee, das musst du machen. Wie viel habt ihr denn geholt für? 9. 9. Okay, ist gar nicht so wenig, aber. Moment mal, kann das sein? Weil ich lese ja gerade Transferhistorie. Basel, Gladbach, 18 Millionen. Oder ist das jetzt durch den Weiterverkauf an Arsenal? Genau. Durch den Weiterverkauf kommen da solche Zusatzzahlungen drauf, die dann ja auch diese Ausbildungsvergütung beinhalten und so weiter. Also unterm Strich habt ihr 18 für den bezahlt. Bezahlen wir jetzt insgesamt für den dann, ja. Das ist ja immer noch ein gutes Geschäft. Ja, ist immer noch ein gutes Geschäft, auf jeden Fall. Aber ich glaube, jetzt brechen schon irgendwie neue Zeiten an. Auf jeden Fall. Die Bayern versuchen da natürlich jetzt so ein bisschen mitzugehen mit zwei Transfers, die jetzt über 70 Millionen gekostet haben und wahrscheinlich noch einem weiteren um die 35 Millionen. Das sind natürlich Dimensionen, die auch für mich als Bayern-Fan grundsätzlich irgendwie so ein bisschen absurd langsam werden. Aber ich glaube, mit diesen, eben waren es in meinem Kopf noch 45 Millionen, die ihr eingenommen habt von Xhaka. Dann hast du gesagt, der hat 9 gekostet. Ich dachte, der hätte viel weniger gekostet. Und jetzt sind wir auf einmal bei 18 Millionen. Ich glaube, mit diesen, lass es mal bei 45 Millionen bleiben, wird es jetzt relativ schwer, der adäquate Ersatz zu holen. Da musst du wirklich schon in der Bundesliga oder fischen oder irgendwo anders halt, aber nicht in den großen Ligen, weil da wird es jetzt richtig, richtig teuer. Du hast in Gladbach den Vorteil im Moment, dass du auch Spieler da hast, die auch dahinter standen jetzt und die trotzdem gut sind. Nur du hast den Trumpf, dass du Champions League wohl spielst? Ja, wird schwer, aber. Du seid doch Vierter. Ja, aber du musst ja auch noch durch die Quali. Ja, da wird schwieriger. Bist du für eine Pussy, jetzt mal ganz im Ernst? Du seid doch nicht Mainz oder sowas, da müsst ihr durch. Ja, natürlich, sehe ich ja auch so. Da können natürlich, ein Kracher kann da warten, aber es sind, glaube ich. Also die Chance ist relativ gering, dass dann Kracher kommt, ne? Also aus der Premier League oder sowas, ne? Wird ja gelobt dazu? Ja, aber Gladbach wird, glaube ich, nicht nach einem Star suchen, sondern eher wieder sowas wie Xhaka aus dem Hut zaubern wollen. Für mich ist Xhaka auch noch kein großer Star, aber eine qualitativ. Naja, für Gladbacher Verhältnisse schon. Ja, absolut. Also für mich ist ja der Rode der Beste. Also ich hab ja auch geschrieben, Pocho, wa? Ja. Mit dem Rode, das wäre für mich aber kein Kandidat. Aber habe ich dann auch überlegt, dass das absolut richtig ist, was ihr beide da auch gesagt habt. Nicht nur du, Ricky, als auch Chris hat das auch mal erwähnt gehabt. Ist ja gar nicht. Chris, wir beide sind gedanklich auf derselben Ebene. Ihr seid verseelt, verwandt. Vor, wir würden den VfB in der Doppelspitze leiten. Ja, also da möchte man... Der Ulle, zuerst hätten wir sofort wieder verpflichtet. Den Ulle hätten wir geholt, dann Vidal ins Mittelfeld, glaube ich, oder? Ich denke auch. Dann hast du ja einen guten Schritt hier schon bei FIFA gemacht mit Neymar. Ja, da kann man mal nachfragen. Pep Guardiola, da kann man vielleicht auch nochmal mit Manchester reden, dass der einfach so ein Doppeltrainer scheint. Nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich würde tatsächlich so eine Art Doppellösung vom Zorniger machen, dass der in Dänemark weiter trainiert und den Zorniger, ich würde ihn. Lass mich doch den Trainer machen, ihr lasst mich da einfach aus. Nein, da bist du verschenkt. Bist also, du klein einfach, da sieht man dich auch nicht auf der Seite. Das ist wie, als wenn du Cristiano Ronaldo ins Tor stellst. Das ist aber verschenkt. Nein, Pocho, du kriegst eine ganz andere, du bist irgendwie PR-Berater oder so. Irgendwie, was? Pocho lässt einen Rauch rein, ganz klar. Er lässt immer einen Rauch rein nach den Spielen. Du bist der Chillbeauftragte. Also ich dachte, wenn ein neuer Papst gewählt wurde bei Stuttgart. Dass ja, wie wird jeden Tag ein neuer Papst gewählt? Da kommt jeden Tag weißer rauf. Ich glaube, wir sind. Ja, also, nee, ich würde schon den Zorniger. Also ich hoffe auch irgendwie, dass man den nicht komplett vom Radar verschwindet, der Zorniger in Dänemark. Ihr müsst dringend, ich weiß nicht, ob du das schon tust, aber ihr müsst dringend auf Twitter dem Zorniger. Ja. Manchmal, der kotzt mich ein bisschen an, weil manchmal sind die Sprüche zu doof und dann kotzt mich das an, dass der da so viel Fame für bekommt, weil er dann ganz oft von Leuten retweetet wird. Aber manche Sprüche sind echt gut, die er schreibt. Mhm. Aber dennoch, also Angry Zorniger kann man mal followen auf Twitter, ist immer ganz lustig, aber wie gesagt, nicht so oft pfaffen. Ja? Olm de Spätzle won ist halt nicht so lustig, finde ich jetzt. Also da brauchen wir nicht 66. Das fand ich aber auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das fand ich super, dass man einem de Spätzle won. Und der Lewandowski sieht ihn groß und denkt sich, der hat alles richtig gemacht. Ist auch nicht so lustig, nee, oder? Nee. Hat er noch geschrieben, warte mal, das sind alles immer diese ganzen Hashtags. Das ist historisch. Heid ist das letzte Mal, dass ein Champions League Finale ohne ein von mir geführtes Team stattfindet. Das ist gut. Ja, doch, den kann man voll holen. Wo wir wieder bei der Doppelspitze waren. Das heißt, der Tweet bedeutet ja, dass Zorniger beide Mannschaften trainiert, die im Finale stehen. Das wär's. Das wäre toll, dass der Zorniger beide Mannschaften. Ja, wo muss aber immer von einer Seite zum anderen herrennen. Ja. Genau, immer hin und her rennen. Ja. Und dann auch ab und zu mal irgendeinen schubsen. So wie der Diego Simeone da sein. Komm, hör auf, über meinen Diego zu reden. Ich finde den auch super. Poggio, du brauchst nicht beleidigt sein, nur weil der das ganze Ritalin da verbraucht hat. Ich bin verliebt, kann ich ja nichts fühlen. In Diego Simeone? Ich möchte so sein wie Diego Simeone. Oh, Andi Würfel hat wieder getwittert, sehe ich gerade. Der lebt doch gar nicht. Das ist ein Fake-Account. Wieder Anpfiff, los geht's. Mir san mir, Berlin. Ach so, das ist ja schon eine Weile her. Aber jetzt mal ernst. Also Diego Simeone ist wirklich so ein Role Model für mich. Was ist der? Role Model, so ein richtiges Vorbild. Ja, ich habe es akustisch nicht verstanden. Ja, also. Weil allein die Optik von ihm, diese Optik, jetzt stell dir mal vor, du gehst abends in Spanien, weil Madrid oder Mailand ist ja egal, Hauptsache Italien. Ja. Du gehst in Spanien irgendwo über die Straße, bist in so einer Altstadt, gehst über so Pflastersteine im Hinterhof und auf einmal hörst du nur Schritte. Tack, tack. Mhm. Dann hörst du so einen Rosenkranz klappern. Klick, klick, klick, klick, klick, klick. Klick, klick, klick. Und dann steht Diego Simeone vor dir. Ja. Da hast du doch Respekt, oder? Natürlich, na klar. Und das ist wichtiger am Leben als Respekt. Du hast mit Sicherheit Respekt. Ich sag dir aber, Diego Simeone ist 1,77. Und dann gucke ich erstmal, wo ist der? Irgendwas höre ich. Ich sehe irgendwo, aber ich sehe niemanden. Ich höre was, aber ich sehe niemanden. 1,77. Ich kann ihn nicht ernst nehmen, Pocho. 1,77. Ja, danke schön. Nimmst mich auch nicht ernst, aber. Sag ich mal, nicht als Gefahr in dunklen Gassen. Ansonsten schon. Touché, touché. Ja, also das muss ich jetzt hier leider Diego Simeone absprechen, dass er da, also nur das Gesicht alleine reicht da nicht aus. Er braucht auch eine gewisse Körpergröße. Ich muss ja auch zugeben, ich habe auf Twitter, also auch mal Ricky Palm da auf die Instagram-Fotos gucken. Guckt euch da mal den Arm und die Hand von diesem Mann an. Ob den ganzen Körper dieses Mannes. Das ja, ist du zeigst ja zu wenig Haut in letzter Zeit oder löchst dann die Haut. Es ist eigentlich reine Plastik, die man da immer sieht. Ein absoluter Testosteron-Schub, wenn man diese Bilder sieht. Aber hallo. Sieht mir selber manchmal so. Wenn ich mir selber Bilder von mir angucke, da könnte ich stundenlang... Spiegel? Übrigens habe ich einen Mega-Move. Vom Spiegel selber, Ricky? Ja. Okay. Ich lasse es mir vom Spiegel machen. Ich habe einen unfassbaren Move im Urlaub für mich entdeckt. Und zwar, am ersten Tag habe ich mir noch Gel ins Haar gemacht. Und das nervt, weil dann musst du da mal irgendwie, weiß ich nicht, durch einen Sturm, ist ja so in den Alpen, da stürmt's mal oder es regnet und dann sind die Haare wieder am Arsch. Und jetzt habe ich das perfekte Mittel fürs Haar gefunden, und das ist Sonnencreme. Sonnencreme ist wirklich das Beste, was man sich ins Haar schmieren kann. Ist immer wieder, also ich habe nur noch Sonnencreme genommen. Ist ja, gut ist fürs Haar und Gel oder so. Es ist immer wieder so neu modellierbar. Versuch's mal. Ja, ja, das geht nie ganz raus, aber man kann es halt jederzeit wieder drehen und in Form bringen. Mach doch mal einen YouTube-Channel. Und ja, genau. Ach du, in meinem Leben, da geht so viel ab. Ja, ich werde so oft für Sachen angefragt. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst zuschlagen soll. Mit Sammy Slimani zusammen einen Channel. Mit Bibi, Sammy, machst du ja. Und Ricky. Bibi, Sammy, Ricky. Ja, ist doch super. Da muss ich euch was erzählen. Ich war neulich in Stuttgart. Da ist was passiert, das gibt's gar nicht. Ich war in Stuttgart in einem Kaufhaus und auf einmal ging wirklich Geschrei los. Also nicht wegen mir, sondern also. Alle sind zu irgendeinem Jungen gerannt. Ja, gucke ich so meine Frau an. Wer soll das denn sein? Alle wollten mit dem, ich weiß bis heute nicht, wer das ist. Alle wollten mit dem ein Foto machen. Und ich habe keine Ahnung, wer das war. Und ich glaube, zum ersten Mal bin ich Opfer meines Alters geworden. Ich vermute, dass das ein YouTube-Star war, also ein Sänger. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Weiß nicht, also du brauchst kein Sänger zu sein, um auf YouTube ein Star zu sein. Nein, aber weißt du, wenn es halt irgendwie ein Sänger gewesen wäre, würde ich sagen, müsste ich schon mal von gehört haben. Ein ganz einfaches Experiment. Ein ganz einfaches Experiment, was ich den Leuten in meiner Umgebung in letzter Zeit immer vorschlage. Log dich mal bei YouTube aus. Log dich bei YouTube aus und geh dann auf die Startseite, was da so trendet und so. Und dann geh mal durch. Dann hast du eigentlich nur rote Pfeile. Das hast du auch bei der App, genau. Wenn du eingeloggt bist. Genau. Ja, aber um es am PC oder am Mac zu machen, dann einfach mal ausloggen und dann dir mal angucken, was da so los ist. Das ist für Leute in unserem Alter nicht nur erschreckend. Ich bin sehr, das habe ich auch auf der Abendgala damals schon erwähnt gehabt, ich bin sehr erschrocken davon, was im Moment so cool ist. Also diese ganze Prankerei und sowas finde ich ein bisschen sehr bedenklich. Und dass sowas jetzt schon im Fernsehen angekommen ist, in der Primetime bei ProSieben. Was? Ja, da gibt's doch so Prankenstein oder wie das heißt. Wo man so eine ganze Sendung, wo man nur über Pranks redet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mich jemand pranken würde, der kriegt einfach fett eins aufs Maul. Ja, kommt immer drauf an. Ja, aber es geht, weißt du, du weißt doch, wie der typische Deutsche ist, der geht doch immer einen Schritt zu weit. Ich weiß, was du meinst und es ist ja so... es ist ja lustig, wenn man einem Wasser über den Kopf schüttet oder so, aber muss man irgendwie alte Rentner auf der Straße als Ausländer fast schon verprügeln, damit Deutsche da eingreifen? Ist das ein Prank? Nee, also ich glaube, dass das Ding ist halt, dass es immer weiter gedreht wird, das Rad sozusagen. Also es gibt dann mal irgendwie jemand, der das ganz lustig hinbekommt, ja, und dann möchte jemand noch einen draufsetzen und bei diesem Gepränke ist es halt so, irgendwann ist jeder Jokus mal gemacht und um dann neue Leute irgendwie für deinen Kanal aufmerksam zu machen, musst du halt immer noch eins oben drauf setzen, dass da jemand sagt, oh nee, das kann er nicht machen, weil ja, also es geht ja nicht anders, weißt du, jeder Witz, jede Verarschung wurde mal irgendwann gemacht und du musst dann das bis zum nächsten Level hochtreiben. Ich habe neulich mal so ein Video gesehen, da hat, glaube ein türkischer Mitbürger seinem Vater erzählt, ja, er sei schwul. Ja. Hast du das gesehen? Ja, und dann dachte ich so, was ist jetzt daran das Geile, dass der Vater seinen Sohn schlägt, weil er sagt, er ist schwul? Oder nee, das Geile ist daran, wenn du dann einen Kanal, der heißt Mimi, folgst, der dann aufdeckt, dass dieses ganze Video auch gefaked ist. Ja, das ist das Schlimme, daran. Jeder lässt sich verarschen. Das muss aber jeder für sich selber dann, ich sag mal, herausfinden. Ja, aber daraus entsteht aber eine Volksverdummung, so wie sie im Moment stattfindet. Rede doch mal mit der Generation. Ich krieg's ja auf meinem TS mit, die sind ja alle sehr viel jünger als ich. Rede doch mal mit den Leuten über Sachen, die vor 10, 15 Jahren in unserer Schulausbildung oder bei vor noch längerer Zeit noch eine Bedeutung hatten. Aber ich sag's mal so. Wenn ich als 15-Jähriger mit einem Mitte-30-Jährigen geredet hätte, hätte der wahrscheinlich genau das Gleiche über mich gesagt. Glaub ja, ich vielleicht ist das eine Generationsfrage. Ja, das kann natürlich alles sein. Aber das wäre auch wieder so ein Thema, was man auf einer Abendgala besprechen könnte, wo man stundenlang drüber reden könnte. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe sehr oft mit jungen Leuten zu tun durch Bewerbungen und so weiter. Und ich sehe da wenig Gutes kommen. Meinst du eigentlich den Kanal Zocker Mimi? Nee, nur Mimi heißt der. Weil die sieht ja auch geil aus, ey. Ja. Übrigens in Italien, da in Südtirol, da hat der liebe Gott wirklich, also nicht nur die Landschaft schön gemacht, sondern ach, diese Frauen da, das ist ja, also, da saß ich da mit dem kompletten Anhang und neben uns saßen da zwei, also mein lieber Herr Gesangsverein, da musste man sie erstmal, also, da kann ich jetzt so gar nicht ausschweifend drüber reden, was da alles los ist. Also, ja, da war ich doch gerade. Ist das nicht eine Frau, Pocho? Nee, ist keine Frau. Oh Gott, nee, ey, da muss ich sofort ausmachen. Bei diesem Startvideo muss ich sofort ausmachen. Das guckst du dir an, sowas? Ja, weil die Aussage von ihm echt gut ist an vielen Stellen, ja. Oh nee, das kann ich nicht anhören. Also so in dem Moment, wo der anfängt so zu reden, ist schon alles vorbei. Da kann danach... Ich möchte so zu reden! Das kotzt mich an! Das kotzt mich tierisch an, sowas. Übrigens muss ich ihm Chris nochmal sagen, dass ich das gar nicht so doof finde, wie die Bayern das machen. Um jetzt mal wieder auf das Thema zurückzukommen, weil ich finde, die Transfers, die Bayern München tätigt, finde ich sehr, sehr überlegt und weise. Das sind nicht so, guck mal, was ich für große Eier habe, Transfers, sondern perspektivisch mit dem da von Sanchez, Renato Sanchez. Genau, das finde ich echt Lissabon, einen geilen Transfer. Ja. Kann natürlich auch in die Hose gehen, klar, man weiß es nicht, der ist sehr jung, aber ja. Prinzipiell für die Kohle, also da so ein Riesentalent zu verpflichten, das kannst du machen. Und Mats Hummels ist für mich, das ist für mich ein Riesentransfer. Also, auch für die Kohle wieder. Ist das, ja, ist das, aber er hat nur noch ein Jahr Vertrag, deswegen schon ein bisschen teuer. Ja, aber du musst ja mal so sehen, was würde ja so ein Spieler, ne, im englischen oder spanischen Bereich kosten, ja, also wenn jetzt Real den wollen würde oder so, ja, kann ich überhaupt nicht verstehen, dass da nicht andere große Vereine sich so einen Innenverteidiger holen wollen. Mhm. Gerade wenn ich das Finale gestern da gesehen habe, was da bei Real da hinten abgeht, ich meine, ja, Pepe, ja, der ist für mich, hat der mittleres Bundesliga-Niveau, der, ja, ist schon ein guter, aber das ist kein Weltklasse-Innenverteidiger, das ist ein absoluter Trottel. Verstehe ich überhaupt, absolut, nicht, wie man da immer so, also die bauen sich da ein Offensivbollwerk aus, das aber nichts zustande bringt. Also ganz ehrlich, selten habe ich so einen unverdienten Champions League Sieger gesehen wie dieses Jahr mit Real Madrid. Die haben wirklich nichts gezeigt. Gegen Wolfsburg fast rausgefallen, dann diese Schande da von Manchester, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Diese beiden Spiele, die waren, ey, selbst in der dritten Liga spielt man besseren Fußball oder ansehnlicheren Fußball. Und das gestern haben sie 20 Minuten Gas gegeben und danach ging gar nichts mehr. Danach war da Feierabend bei den Vögeln. Und also die bauen sich da eine mega Offensive auf und in der Defensive haben die Mittelklasse-Niveau, aber kriegen trotzdem keine Tore, fällt mir dabei gerade auf. Weil die haben ja, nee. Gekriegt. Das letzte Gegentor war, glaube ich, von Wolfsburg, ne? Ja. Aber trotzdem, ja, kann ich nicht verstehen, dass da nicht größere Vereine... Da ist auch einfach, glaube ich, der Respekt der Gegner einfach oft zu groß. Und da kannst du halt nur in Deutschland wahrscheinlich Bayern München nehmen, die da mit breiter Brust fahren, weil sie sagen, wir sind besser. Das glaube ich nämlich absolut auch. Dass da wirklich, wenn da Real Madrid vor dir steht, dass du dir erstmal einscheißt. Na, und du musst halt damit rechnen, sobald du offensiv versuchst zu spielen, gibst du deinem Gegner mehr Platz und die nutzen in der Regel keine Chance zum Tor. Also das ist halt die Qualität, die sie haben, dass die irre Tore schießen können mit ihren Spielern. Ich sehe die Offensive bei Barcelona aber trotzdem noch stärker. Ja, sehe ich auch. Ja, sehe ich auch so, aber die haben es halt auch nicht gegen Atletico auf den Platz gebracht sozusagen. Diese, wie der Chris ja immer sagt, die PS haben sie einfach nicht auf den Platz gebracht. In Bayern ging es ja ähnlich. Also müssen wir, glaube ich, nicht darüber reden, dass Bayern München, Atletico Madrid in beiden Spielen eigentlich, also das Hinspiel muss mindestens unentschieden ausgehen und das Rückspiel müssen die eigentlich auch 3-0 oder 3-1 von mir aus gewinnen. Die hatten genügend Chancen, den Elfmeter, den verschossenen und so, aber trotzdem hat es halt dann letzten Endes nicht gereicht. Fand ich übrigens auch richtig, da hat ja auch Marcel Reif gesagt, eigentlich ist das oder wäre das Finale Barcelona, also von der Stärke der Mannschaften Barcelona gegen Bayern gewesen, das man sich hätte wünschen müssen. Das habe ich auch gehört. Aber ich fand diesen alternativen Ansatz von Diego Simeone und Atletico fand ich eigentlich ganz charmant und ich fand es wirklich jetzt langweilig und scheiße, dass Real wieder den Titel gewonnen hat. Also, langweilig und scheiße trifft es ziemlich. Ja. Ich finde es einfach nur blöd, so dass es so ein, ach ich weiß nicht, dass er auch sie dann als der neue Gott in 5 Monaten zum Welttrainer, so, das geht mir auch tierisch auf. Das habe ich auch nicht verstanden. Wenn er noch Meister gewesen wäre, da hätte man nochmal drüber reden könnten wir nochmal drüber reden, aber jetzt das ist jetzt wirklich extremst objektiv höchstwahrscheinlich, was ich jetzt sage, aber man müsste jetzt nochmal wirklich die letzten 10 Jahre darbieten, ob es jemals schon mal einen leichteren Weg ins Finale gab. Gegen ein schwaches Manchester City, gegen VfL Wolfsburg, leck mich am Arsch. Und was war davor? Eindhoven oder sowas? Nee, das war Atletico mit Eindhoven. Was? Aber Wolfsburg, musst du ja dazu sagen, da haben sie ja wirklich noch davon profitiert, dass Wolfsburg zu dumm war in Madrid. Einfach nur normal Fußball. Also das war ja nicht so, dass Wolfsburg da chancenlos war, sondern ja, die sind da ins Stadion eingelaufen und haben sich direkt in die Hosen geschissen. Genau. Und das habe ich auch nicht verstanden. Du hast absolut nichts zu verlieren. Ja. Also du kannst, wenn die ausscheiden, sagt kein Mensch was. Ja. Wie du dann so auftreten kannst, zeigt richtig übrigens auch wieder den Charakter der Mannschaft. Ja, also da erinnere ich mal an Borussia Dortmund, die damals, als sie Madrid ausgeschaltet haben, ich glaube, auch ähnlich überraschend das geschafft haben, wie es Wolfsburg geschafft hätte, wenn es dann so gekommen wäre. Also das ist, glaube ich, schon damals eine extreme Überraschung gewesen, wie Dortmund Madrid da rausgeschmissen hat. Jetzt nicht nur das Ergebnis, sondern allgemein, dass es überhaupt dazu kam, fand ich schon Wahnsinn. Und ich glaube einfach, ja, wie du sagst, wenn du mit so wenig Einsatz so viel Erfolg bekommst, das ist eigentlich immer scheiße. Also, ich reg mich da so auf, das kotzt mir alles an. Und wenn ich diesen Cristiano Ronaldo da gestern wieder gesehen habe, wie er sich, der hat nichts geleistet in 120 Minuten. Das war erschreckend schwach, wie er da gespielt hat. Und dann geht er da ab nach seinem Elfmeter, als ob er gerade hier da sein Spiel des Jahrhunderts gemacht hat. Ähnlich übrigens wie beim letzten Finale, als er da auch überhaupt nichts geleistet hat und dann das 3:1 dann mit dem Elfmeter gemacht hat. Und ich glaube, nur weil er da irgendwie so einen magischen Rekord geknackt hat in Tore, oder? War das nicht so? Champions League-Tore, hat er da nicht irgendwie so eine Bestmarke gesetzt oder so? Deswegen das, ist er doch, da so. Doch, hat jetzt Messi, glaube ich, überholt, ja. Irgendwas. Oh, das gefällt mir alles nicht. Und sowas möchte ich eigentlich auch überhaupt nicht sehen. Ich habe kein Problem damit, dass der spanische Fußball offensichtlich Europa und die Welt regiert. So kann man ja schon so sagen. Ja. Das kann ich alles akzeptieren. Aber da ist mir halt so ein Team wie Sevilla oder auch Atletico deutlich sympathisch. Auch Barcelona, die sind mir alle sympathischer. Ja. Aber dieses Auftreten von Madrid, von auch wie die halt immer noch so gehypt werden, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Die bringen für das, was sie investieren, viel zu wenig, auch wenn sie natürlich jetzt einen maximalen Erfolg errungen haben. Achtelfinale war gegen AS Rom. Möchte ich auch da natürlich, muss ich jetzt sagen, als netter Mensch, der ich ja nun mal bin, niemanden zu nahe treten, aber lache ich mich tot. Haben die nicht das Hinspiel sogar verloren oder unentschieden gespielt in Rom? Kannst du das sehen? Kurze Breaking News zu Zieler, sieht wohl aus nach Leicester City. Leicester City? Ja, why not? Hey. Ja. Oder? Kann er mit Kostic zusammenfliegen. Ach, geht er nach eine Leicester? Man weiß es noch nicht. Er hat ja angeblich gesagt, er möchte gerne 4,2 Millionen verdienen. Nee, wir haben beide Spiele 2-0 gewonnen. Okay, dann war das ein anderes Spiel. Aber ich würde jetzt auch andere Mannschaften zutrauen, gegen AS Rom 2-0 zu gewinnen. Unter anderem den Gladbachern. Also dieses Champions, ich habe mich deswegen aufs Champions League Finale gefreut, weil es natürlich immer, das ist schon was Besonderes, finde ich halt, wenn so die nach so einer langen Zeit dann wirklich noch zwei Mannschaften übrig bleiben in Europa, man hat das die ganze Zeit verfolgt, ist das was Besonderes, aber dieses ganze Event, das geht schon los mit dieser affigen Scheißnummer da von Alicia Keys, wenn sie da anfangen zu singen, das geht mir so auf die Nüsse. Ich kann's wirklich immer nur wieder sagen, welcher Mensch überlegt sich so eine Scheiße? Es gab noch nie einen Fußballfan auf der Welt, der gesagt hat, Mensch, jetzt wäre es geil, wenn Alicia Keys mal singen würde. Im Fußballspiel. Nackt. Nackt. Wer kommt denn auf so eine Scheiße? Nackt würde ich sagen, nehme ich. Ich sag dir eins, ich würde mir 5 Frauen-Champions-League-Endspiele davor lieber angucken, wie so eine Scheiße. Das geht mir so auf den Sack mit diesem pompösen Dreck, wenn sie da mit ihren scheiß Binnfäden da immer reinrennen und irgendwelche Fratzen da auf dem Spielfeld dann zusammenstellen, irgendwelche leck mir am Arsch, fang an zu Fußball zu spielen und halt die Fresse da mit deinem Schrott. Dass sie da vorher Brimborium machen, das ist ja schon verständlich, aber die Art und Weise, wie sie es machen, ich habe es jetzt nicht gesehen, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe jetzt bei Sky das Elfmeterschießen gesehen, das kann ich natürlich, aber die Art und Weise ist natürlich sehr fragwürdig, aber du hattest ja gestern gefragt, ob wir eine Abendgala zu dem Champions-League-Finale machen und da muss man mir das wirklich nicht übel nehmen, aber für mich waren da mindestens 50% der Mannschaften im Finale waren es nicht wert, da zu sein. Mindestens 50%. Also bei einer Abendgala geht es ja weniger um. Weiß ich, richtig, aber genau. Aber ich hatte auch, also war ja auch gar nicht zu Hause dementsprechend, aber ich wollte es mir auch gar nicht, wenn ich zu Hause gewesen wäre, ich hätte es mir nicht angucken können, weil ich mir gedacht hätte, leistungstechnisch sind die beiden FCBs, nenne ich sie jetzt mal, den Mannschaften, die da im Finale sind, überlegen. Wobei ich halt Atletico Madrid das Finale deswegen zuspreche, weil sie halt die zwei besten Mannschaften geschlagen haben. Ich war auch für Atletico, aber... Ja, ich auch, absolut. Also ich gönne es dieser Mentalität da bei Real einfach nicht. Also nicht es gibt da Spieler, die ich bewundere von ihrer Qualität. Weißt du, auch, ich finde es auch verblüffend, wie so ein Bale eigentlich da untergeht. Also wenn du den Fußballspielen siehst, also untergeht, das ist jetzt eigentlich falsch ausgedrückt, aber er ist halt auch nur ein Spieler da in einer Wahnsinnsmannschaft. Und bei jedem anderen Verein wäre der halt so ein Ibrahimovic, glaube ich. Weißt du, also einfach ein Spieler, der die Spiele komplett alleine entscheidet. Outstanding, ein Gamechanger. Ja. Ich möchte gerne einen Gladbach sehen, Den Bale oder Ibrahimovic. Sowohl als auch. Ja. Beide zusammen wäre schön. Hab ich mal geschaut, wenn das Maxi Eberl macht, verbeuge ich mich. Ja, okay. Kochst du nochmal ein richtiges, schönes Ragoufeng. Ja, dann koche ich wirklich für beide mal ein schönes Ragoufeng. So. Oh, nee, aber das finde ich so verblüffend, dass da einfach so eine Mannschaft so übergehypt ist und dann wirklich relativ normal ihre Spiele bestreitet. Also es ist jetzt nicht mehr dieses Galaktische, was ich von früher kenne, finde ich. Also die haben die ersten 20 Minuten wirklich tollen Fußball gespielt. Das war ja auch gegen Wolfsburg so im Rückspiel. Da überrumpeln sie ihre Gegner und du hast das Gefühl, Alter, das geht halt 8-0 aus oder so. Und dann stellt sich, ich weiß nicht, ob das mental irgendwas ist, aber dann stellt sich immer so ein Sättigungsgefühl offensichtlich ein, so nach 20 Minuten und sie schalten den Gang zurück. Genauso war das gegen Wolfsburg auch. Selbstzufriedenheit. Ja, aber das kann es ja eigentlich gar nicht sein. Also wenn du auf so einer Bühne spielst und so egoistisch veranlagt bist, wie viele Spieler, die da für Madrid spielen, dann kann ich das nicht nachvollziehen, wie du so eine Leistung an den Tag legen kannst. Zum Beispiel auch diese Auswechslung von Toni Kroos, habe ich auch überhaupt nicht verstehen können. Ist der irgendwie verletzt gewesen oder was? Nee, ich habe das Interview gesehen nach dem Spiel. Der war nicht verletzt. Er hat da auch ein bisschen schnippisch gesagt, ne, war alles gut. Vielleicht wollte er, hat er auch nur zu Zidane gesagt, nicht der Trainer, vielleicht wollte er einfach nochmal einen frischen Spieler bringen, um ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Und dann hat er noch dazu gesagt, ist ihm nicht gelungen. In der 70. Minute vor allem. Also da kannst du, also so ein Toni Kroos kannst du eigentlich nicht auswechseln. Eigentlich ist dann richtig gelesen, Toni Kroos, der erste deutsche Spieler, der mit zwei verschiedenen Vereinen die Champions League gewinnt. Krass, oder? Gespielt hat, aber ich rede von gewinnt. Genau, bei Bayern hat er ja 2013 nicht gespielt im Finale. Ulle hat nicht mit dem VfB, da musste ich nochmal kurz nachschauen. Nee, wenn aber auch dann zweimal mit demselben Verein. Ja, Bayern wird da bestimmt mit dem VfB, 1 und 2 könnte sein. Gilt das eigentlich, wenn er da für beide Vereine im Finale gespielt hat, für die erste und die zweite Mannschaft? Nee, gilt natürlich nicht. Ich glaube nicht. Aber grundsätzlich für die Stuttgarter Region war es schon eine Bombe, oder? Kickers abgestiegen, zweite Mannschaft abgestiegen und VfB abgestiegen. Das wäre so untergegangen, wenn der VfB nicht abgestiegen wäre. Wäre das hier niemandem aufgefallen, dass die Kickers sind. Also einfach nur, weil er so blöd zusammenfällt, wird da jetzt so ein Riesenfass aufgemacht. So ein Verein wie die Stuttgarter Kickers überhaupt nicht beachtet in der Region? Doch, die haben hier schon eine sehr treue Gefolgschaft und ich kenne einige, die eher den Kickers so die Daumen drücken. Es ist halt so mehr der Underdog, du weißt ja, wie das abläuft. Es gibt dann immer so den Underdog und der hat dann natürlich dann so ein gewisses Klientel auf seiner Seite, gar keine Frage. Wie geht's denn eigentlich dem Tobi nach dem verpassten Aufstieg? Stimmt. Ja, also er hat sich schon sehr gewünscht, glaube ich. Und ich habe ihm direkt danach geschrieben, Mensch, ich glaube, wir werden uns in der neuen Saison öfters sehen, so zum gemeinsamen Gucken und auch vielleicht zu dem einen oder anderen Auswärtsspiel fahren, weil es sind ja enorm viele Zweitligamannschaften hier in unserer Region angesiedelt. Also, sag ich mal, gut zu erreichen mit dem Auto. Und man könnte da zu diversen Spielen fahren, weil die Tickets ja auch so billig sind. Ja, man könnte dann auch mal mehr hier über die zweite Liga auch mal quatschen. Ja, aber die Spiele sind auch so scheiße, Alter. Also das ist halt wirklich. Wäre doch cool, wenn Tobi dann auch mal mit dazukommen würde. Ich weiß, aber guck dir doch mal die die DFB-Pokalspiele an gegen Zweitligisten. Also weißt du, gegen so Drittligisten und so, da ist ja wenigstens noch so dieser Spannungsfaktor mit dabei. Ja, und wenn dein eigener Verein in der zweiten Liga ist, geht dir das am Arsch vorbei. Ich sag's dir wirklich aus Erfahrung. Es geht ja auch nicht. Das Gute ist, die Dauerkarten werden so billig wie noch nie. Also da könnte es sein. Dann in der zweiten Liga jetzt? Also wird so der geilste Preisdrop ist für die Gegentribüne. Da hast du bislang immer so 560 Euro bezahlt für eine Saison. Da kriegst du jetzt für 380 einen Platz. Okay. Das ist schon mal geil. So, Haupttribüne bist du bei 610 statt 750. Hm. Und Stehplatz kriegst du für 150 Euro. Das ist, kann man sich mal überlegen, wa? Da kann man sich so eine Stehplatzkarte theoretisch wirklich überlegen, selbst wenn man nicht jedes Mal hingeht. Ne? Also ja, das Problem ist für mich wirklich diese Anschlusszeit. Freitag 18.30 Uhr, ja. Samstags 13.30 Uhr, sonntags glaube ich auch 13.30 Uhr, oder? 14 Uhr, glaube ich. Oder so, 14 ne? Uhr, das ist halt total scheiße. Der ganze Sonntag ist im Arsch. Und dann musst du da Stuttgart gegen Kickers Emden oder was da für ein Scheiß. Ja, und dann montags wahrscheinlich auch mal spät. Das kann ich mir noch vorstellen, aber ich meine, ja, ich denke mal Stuttgart... Wie schnell bist du denn von dir zu Hause im Stadion? 20 Minuten. Okay, ja, das geht wirklich. Das geht, aber es ist halt, ja, es kommt immer auf den Gegner drauf an. Ich meine, da gibt's halt schon viel Kacke, die da rumspielt. Ja, aber stell dir doch alleine mal das Spiel Stuttgart-Nürnberg vor. Was macht er da? Geht er da hin? Geht er zu beiden Spielen hin? Hey, du, wenn ich mir das vorstelle, dann möchte ich eigentlich nicht hingehen. Ja. Also ich habe Nürnberg jetzt diese Saison, glaube 3 oder 4 Mal angeschaut. Die waren ja gar nicht so schlecht, ne? Ey, ich habe wirklich nie, ich kann mich nicht erinnern, so langweilige Spiele gesehen zu haben, außer die von Nürnberg. Die sind mir deswegen in Erinnerung geblieben. Ja. Einmal das DFB-Pokalspiel gegen Aalen. Hast du da nicht rote Hose angehabt? Das weiß ich, kann sein, ja. Hast du eine rote Hose? Ja, weil ist das nicht die Ausgabe, wo oder die Sache gewesen, wo du auch aufgenommen hast hier, dass bei WhatsApp oder was, wo Tobi dich abgeholt hat und irgendwas hast du angehabt. Ja, da habe ich was angehabt. Das stimmt auf jeden Fall, Potti. Aber was ich sagen wollte, das war wirklich ein Spiel, das ging über 120 Minuten, es gab keinen einzigen Torschuss, dementsprechend auch kein Tor. Und dann gab es das Elfmeterschießen und da müssten wir jetzt mal nachgucken. Ich glaube, es haben insgesamt 5 Leute verschossen oder so. Also auf beiden Seiten, also auf der einen Seite 3 und auf der anderen Seite... Ich bin abgefuckt von den Spielen zu sein. Und dann war das Elfmeterschießen noch genau auf der anderen Seite. Es war eine Katastrophe. Und dann gucke ich mir das Spiel gegen Frankfurt an, da schreibt der Tobi so, also zuerst haben wir so darüber gesprochen, dass Hamburg ja letztes Jahr die Klasse gehalten hat, ohne zu gewinnen. Und dann schreibt Tobi so, ja, und ich glaube, Nürnberg steigt dieses Jahr auf, ohne einen Torschuss abgegeben zu haben in der Relegation, weil das ist ja, das 1-0 ist ja durch Ding gefallen hier, durch Russ. Und die haben ja nicht einmal aufs Tor geschossen im Hinspiel und ich glaube im Rückspiel auch nicht so oft. Es ist unfassbar hässlich. Will man nicht irgendwas über Russ noch irgendwas Negatives sagen, damit wir mit da reinbrechen in diese Sache, dass man jetzt über Russ nur noch schöne Sachen sagen darf? Ich finde, man muss nichts Schönes sagen, aber ich finde es halt traurig immer. Es ist halt immer scheiße. Natürlich ist es traurig. Natürlich ist das scheiße alles. Muss sagen. Aber wie das aufgebläht wird. Ja, unabhängig davon finde ich den Typen aber eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen. Ja, klar. Ja, ich hab auch gesagt. Aber dafür möchte ich in Erinnerung behalten, dass das ein cooler Typ ist und nicht, weil er eine Krankheit hat, oder? Ja, mach das doch einfach so. Ich meine, dass wir das dann immer nicht, was da irgendjemand. Diese Nebengeräusche fand ich ganz komisch diesmal. Also. Ja, du meinst von Nürnberger Seite? Eben nicht. Er hat doch gar nichts Schlimmes gesagt, aber es wird so aufgebläht, als ob jemand in der. Jeder findet das schlimm, weil jeder damit Kontakt hat mit sowas. Aber ich finde es deswegen unangebracht, weil das eigentlich ist das was, das sollte man nicht sagen. Darum geht's doch. Also du kannst dich ja nicht danach hinstellen und sagen, dass. Also man kann es schon so ausdrücken, dass man von der Frankfurter Seite her das genutzt hat, um sich einen Vorteil zu schaffen. Ja, mir kam es aber zwischendurch auch so vor. Ja, aber das ist doch Quatsch aus meiner Sicht. Wie willst du denn daraus einen Vorteil ziehen, nur weil du bekannt gibst, dein Spieler würde jetzt hier demnächst operiert werden, weil er eine Krebsdiagnose, eine Tumordiagnose bekommen hat? Das sehe ich absolut nicht so. Also wer daraus, also wenn das der Grund sein sollte, warum Nürnberg jetzt nicht aufgestiegen ist, ja, dann. Nein, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ja, aber so wurde es doch schon. Ja, so siehst du, und das meine ich, allein, dass wir darüber diskutieren, wie es dargestellt worden ist, zeigt die Tragweite und die nicht vorhandene Stoßrichtung der Diskussion. Ja, aber. Die Schuld trägt doch in dem Moment Schäfer, und auch der Trainer, der so eine Aussage tätigt nach dem Spiel. Ich meine, das kannst du dir doch echt verkneifen. Ja, klar, das stimmt. Also darum geht's mir ja. Es geht ja nicht darum, das wissen wir doch alle, dass das damit nichts zu tun hat. Und mit Sicherheit macht das dann schon nochmal was mit einem Spieler, wenn du da in einer hitzigen Situation auf Marco Russ triffst, ja, wenn du gerade vorher gelesen hast, der Junge hat hier eine Tumordiagnose bekommen. Ja. Ja, aber das sind nicht die entscheidenden Situationen, die jetzt hier über Auf- und Abstieg entscheiden. Also ich gebe ja allen immer recht, die sagen, es sind Nuancen, die dann entscheidend sind und ja, alles klar, aber das nicht. Nee. Und das kannst du nach so einem Spiel nicht sagen und auch nicht vor dem Spiel, wie es der Trainer getan hat. Da halt einfach das Maul, nimm das so hin und ja, also der Typ hat jetzt genug Scheiße an der Hacken und ja, das finde ich völlig unangebracht, in so einem Moment überhaupt über sowas zu sprechen. Da kann man, da gibt's nur eine richtige Stellungnahme dazu, das ist, dass man ihm viel Glück wünscht und hofft, dass er bald wieder da ist. Und dann ist das Thema beendet. Mehr kannst du nicht machen. Das hätte mich auch gefreut. Genau das. Aber das ist halt nicht passiert. Aber das wollte ich nur noch mal aufgreifen, weil es ja auch eine ziemlich hitzige und meiner Meinung nach auch sehr präsente Diskussion in der Öffentlichkeit war. Ne? Weil halt sonst keine Themen da war. Muss man auch mal so sagen. Ja, das ist aber doch überall im Moment so. Das ist ja doch natürlich. Man muss halt auf Twitter irgendwas schreiben als Nachrichtenseite. Ja, genau. Also irgendwo muss es ja immer drum gehen. Alleine wenn man sich auf Twitter im Moment anguckt, was da so trendet. Ich finde das immer sehr lustig, mal zwischendurch in die Trends zu gucken. Wenn ich mir vorstelle, dass der Fernsehgarten trendet, ist es... Also, na gut. Guckst du ja keinen Fernsehgarten, Pocho? Nee, ich nicht, aber meine Eltern. Und wenn ich dann sonntags schon mal da bin um die Zeit, dann ist das sehr schlimm. Schon mit Andrea Kiewel, ne? Ja. Die mal ficken. Die mal. Boah! Nee. Nee. Kann die jeder aus dem Vollen schöpfen, so wie du. Ja, hast du natürlich vollkommen recht, Alter. Ja, ich hatte da recht. Der Pocho ist schon drin. Ja. Guck gerade. Ich lebe das Leben, was jeder will, ne? Mhm. Und ich will nur das andere. Ja, man wünscht sich immer das, was man gerade nicht hat. VfB-Trikot kostet nur noch 55 Euro. Das Neue? Das Neue kostet natürlich 80 Euro. Wie sieht das Neue aus? Ja, halt auch so ein Brustring und ich erkenne jetzt noch nicht so einen extremen Unterschied. Warte mal, ich glaube, oben haben sie jetzt so einen roten Streifen. Oh, das ist auch so lächerlich, weil sie sich jedes Jahr was Neues einfallen lassen müssen. Ja. Lassen sie einmal einen Streifen weg oder machen sie mal wieder einen Streifen hin. Das ist so affig. Also, aber da geht's halt, noch Kohle rausschlagen. Hier kann man nochmal 80 Euro für ein Trikot. Und aber andererseits fragt man sich, wer so dumm ist und sich dieses Trikot für 80 Euro kauft, wenn er sich letztes Jahr eins geholt hat für denselben Preis, das im Endeffekt genauso aussieht und nur diesen roten Streifen oben am Schulterblatt nicht hat. Ich finde ja das neue Bayern-Trikot sehr, sehr schön mit dem. Ich finde es schlicht und das finde ich gut daran. Ja, ich finde das schön. Ich mag das neue Trikot. Das neue Borussia-Trikot finde ich auch sehr schön. Würde ich sagen, gefällt mir sehr gut. Ja, euer scheiß gelber Streifen. Ja, gelber Streifen bringt uns nur Geld. Also das ist so eine Diskussion in Fankreisen auch, dass sich darüber viele aufregen. Kannst du natürlich nicht verhindern. Nee, aber das ist so schade irgendwie, weil das sieht wirklich toll aus. Und ich finde sowieso die Gladbacher Trikots eigentlich immer schön, auch die ganz grünen und so. Aber man kann es halt, wenn du jetzt beim VfB guckst, das auch optisch ein bisschen eleganter lösen. Also wie der Mercedes-Benz-Schriftzug da auf dem Brustring steht. Ja, aber dass die Postbank gelb ist, ist doch klar, oder? Ja, da muss ich die Postbank auch mal von lösen. Hier geht's um Gladbach, Pocho. Ja, aber die letzten Schriftzug, der immer passte, zurückdenke und wodurch ja auch der Name Pocho entstanden ist, an die Kyocera-Zeiten, da sind wir oft abgestiegen mit und so weiter, das brauche ich nicht. Dann lieber ein gelber Schriftzug. Das ist negativ behaftet, ja. Ja, dann lieber ein gelber Schriftzug und Champions League. Die Bayern kriegen es doch auch hin mit Dingsbums hier, T-Mobile, oder was ist das jetzt eigentlich? Telekom. Kein Mensch weiß es. Die haben sich doch auch umorientiert. Ja, der FC Bayern ist auch der FC Bayern und nicht Borussia Mönchengladbach. War das nicht am Anfang so, dass die immer ach, guck mal, der David. Pink waren oder so? Was waren die? Der Schriftzug, war da nicht eine Zeit lang immer pink? Also in dieser Telekom-Farbe? Magenta. Ja. Und jetzt ist er weiß. Gewechselt. Ja, jetzt ist weiß, ja. Ja, hat der Ding auch mal gesagt, hier, der Uli. Ich glaube, diese Punkte waren die nicht mal irgendwie, egal, auf jeden Fall war es nicht immer weiß, ja. Da muss man sich als Sponsor, glaube ich, auch einfach den heutigen Ansprüchen anpassen und sagen, ja gut, dann müssen wir halt uns, das ist auch eine Frage, haben wir das mal besprochen? Wer sieht so einen Schriftzug und denkt sich, oh, da kaufe ich was? Das habe ich noch nie verstanden, wie sowas so viel Geld wert sein kann, weil mir ging es noch nie in meinem Leben so, dass ich irgendwo... Du musst ja sehen, wie präsent dieser Schriftzug ist. Ja, aber ich sehe diesen Sponsor, ja. Und du weißt doch genau direkt, dass es die Telekom ist. Ja, das wusste ich aber auch. Das wusste ich aber auch, bevor es bei Bayern München draufsteht. Ja, aber Ziel erreicht. So, und die Präsenz dadurch, dass dieses Telekom-Zeichen bei jeder fucking Fernsehübertragung zu sehen ist, von so vielen Millionen Menschen und so weiter, stellt so eine Marke, und dabei geht es ja nur um Markenmanagement, stellt so eine Marke über jede andere Marke, weil die Marke Telekom mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird. Ja, richtig. Ja, richtig. Aber dafür zahlen die aus meiner Sicht ein bisschen zu viel Geld. Ja, aber also, das ist, glaube ich, mehr Prestige, als dass sie denken, ah Mensch, durch das Logo auf dem Trikot verkaufen wir jetzt mehr Handyverträge. Ich glaube, das ist einfach nur, um auf der Brust der Bayern pranken zu dürfen. Das ist schon mega, mega fett. Und ja, bei den Bayern verstehe ich das noch. Ja. Ja, aber das ist ja wirklich bis in den tiefsten Regionen, sage ich jetzt mal, des Profifußballs so. Und da verstehe ich es dann wiederum nicht. Also bei Bayern München auf der Titel zu stehen, das ist mir noch irgendwie klar, dass das Prestige ist. Du bist der Sponsor des besten Vereins Deutschlands, vielleicht sogar der Welt, sage ich jetzt. Nein, das höre ich nicht gerne. Na gut, dann der Zweitbeste. Ja. Das kann ich noch verstehen, aber was jetzt bei Paderborn genau der ausschlaggebende Grund ist, für, weiß ich nicht, welchen Sponsor sich da... Kfz-Teile hatten die doch, .de, meine ich. Okay, jetzt macht's wieder Sinn. Aber man muss jetzt nochmal, um meinen Regionalverein nochmal hervorzuheben, also es gibt auch wirklich elegante und Lösungen, die einfach das Trikot auch ein bisschen wertiger aussehen lassen. Heinz von Heiden, Systemhäuser. Das fand ich auch mal einen tollen Schriftzug. Schade, dass wir den jetzt leider nicht mehr in der ersten Liga sehen dürfen. Mhm, der war echt toll. Ja. Das war toll, ne? Ich denke auch sehr gerne ans Trigema-Trikot von Gladbach zurück. Oder diese Bremer Zeit, Spirit und Kick und... Jetzt aber auch, Chris, ja? Das Heinz von Heiden haben sie jetzt auch so auf dem Trikot gestaltet, dass es sich... Richtig. Ja, haben sie auch geändert. Am Anfang, absolut richtig, am Anfang, als Heinz von Heiden als neuer Trikotsponsor... Das ist irgendwie Product Placement. Da hier. War das da so ein Sticker, wie, ähnlich wie die Postbank. So, und dann gab es da im Internet einen großen Aufschrei und danach wurde das ein bisschen verändert, dass es einfach nur ein weißer Schriftzug ist. So, und das... Ja, es sieht zwar immer noch ein bisschen blöd aus, aber es war vorher eine Katastrophe, weil da wurde halt dieses Design vom Logo komplett durchgezogen. Das hat überhaupt nicht gepasst. Und jetzt ist es ertragbar, sage ich mal. Und was Ricky sagt mit der Postbank, ich glaube schon, dass man sich mal mit der Postbank zusammensetzen könnte und sagt, Mensch, wollte da nicht so ein bisschen... Ja. Also es sieht ja schon wirklich ein bisschen bescheuert aus. Ja, sieht halt aus wie so draufgeklebt. Genau, irgendwie. Wirklich aus wie draufgeklebt. Ja, wie diese ganzen Typen, die immer beim Doppelpass oder so sitzen, die sich am Anzug sowas draufkleben, ne? Kennt ihr das? Dann nicht? Nach zwei Stunden langsam so abperlt. Ja, absinkt, genau. Ja. So ausgedruckt aus dem Drucker. So Papier rangehängt mit Spucke. Mit Spucke. Du, aber weißt du, was mir neulich gekommen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, passt das vielleicht zum Thema? Und zwar für alle, die sich in Zukunft mit Sponsoring und Werbung und so beschäftigen. Ja. Ich habe für euch einen Mega-Tipp. Mhm. Haltet euch fest. Mhm. Ich habe mir gedacht, wenn man so auf Pornoseiten unterwegs ist, da ist ja nur Scheiße. Wird ja nur Scheiße beworben. So von so Affenscheiße, so hier Pimmelverlängerung und so. Scheiße, ja. Ja, nur so Dreck halt. Da habe ich mir gedacht, eigentlich muss das doch die Seite sein, die geilsten Sponsoren an Land ziehen kann. Weil da sind die meisten Menschen drauf. Also Porno wird halt am meisten geklickt. Und ich wundere mich da wirklich, aber das ist natürlich dann auch wieder so ein Image-Ding. Absolut. Wenn ich jetzt was bewerben wollen würde, zum Beispiel, ich bin Künstler und bringe ein neues Album raus, würde ich sofort auf eine Pornoseite Werbung schalten. Erstens mal ist es günstiger und zweitens mal sieht dich jeder Typ. Und ich glaube wirklich, dass Pornoseiten Reichweite haben, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, ich glaube, es hat dann eventuell sogar einen doppelten Effekt, weil dann würde auch noch mal die Presse über dich berichten. Mensch, hier, dein neues Album wird noch mal auf Bild.de oder auf Süddeutsche, keine Ahnung. Mensch, hier, Mensch, der Künstler DJ Ritchie macht Werbung auf X-Hamster, so weißt du, dann hättest du einen doppelten Impact noch mal. Das neue Album von Udo Lindenberg, so zum Beispiel, ja? Ja. Abhören auf X-Hamster, ne? Nee, das wäre sofort eine Story, definitiv. Ja? Wäre sofort eine Story. Und das glaube ich wirklich, dass das so ein bisschen, also da trauen sie sich nicht so richtig ran, aber ich glaube, dass das ein Riesenmarkt ist, da jetzt auch für, klar, Mercedes wird da nicht werben, das kann ich schon verstehen, aber gerade so ein Künstler oder so ein, weißt du, wenn du so ein Gangster-Rapper bist oder so ein Scheiß, so ein Möchtegang-Vogel, warum nicht? Ich meine, der hat dann wirklich nichts zu verlieren in Sachen Image und so. Und ich glaube, dass du da die meisten Leute erreichst. Glaube ich wirklich. Sido, das doch beim Arschfick-Song schon gewusst, wa? Tja, das stimmt. Das fällt einem also wirklich gar nichts ein. Potsche, du musst ja wieder das Niveau ganz nach unten reißen, hier mit Sido. Nicht der Arschfick-Song ist das Problem. Nee. Sido. Ja, genau. Ich sehe ja gerade, VfB-Fan hilft als Stammzellenspender. Ist eine Aktion. Toll. Ist aber nicht Robby Dutt, weil da würde ich mir nochmal überlegen, ob ich von dem eine Stammzelle nehme. Der hat gar keine Stammzellen, der hat nämlich auch gar kein Rückgrat. Kevin Großkreuz war gestern im Europapark übrigens. Im Europapark Rust war Robin Dutt oder was? Kevin Großkreuz. Und der hat dann immer, habe ich seine Kleidung mal gesehen, seine Privatkleidung, der trägt ja wirklich so, der hat ja Kohle, dass er sich auch vernünftige Sachen kaufen kann. Möchte man meinen, ja. Aber der trägt ja wirklich so Sachen, wo auf dem Ärmel was draufsteht und ein Totenkopf drauf ist und so. Mm. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, bei Kevin Großkreuz sieht eine Vertragsverhandlung so aus und ich muss ganz ehrlich sagen, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, die Tränen von Kevin Großkreuz waren echt. Ja, das glaube ich auch, natürlich. Die waren echt. Und so oft man über ihn hergezogen ist in den letzten Monaten und Jahren, wie ich es auch gemacht habe, dieses Standing heutzutage in 2016, noch jemand so sich so schnell identifiziert mit einer Sache und da so viel reinhaut, da hau ich Respekt für raus. Das hat mich sehr überzeugt. Es ist doch verwunderlich, dass er die Identifikationsfigur beim VfB ist, nach nicht mal 3 Monaten im Verein. Da ist der Spieler wirklich, der am meisten bei den Fans klickt und auch am meisten das so vorlebt, dass es wichtig ist, jetzt hier Gas zu geben und alles rauszuhauen. Du hast dem das immer abgenommen. Weißt du, auch wenn er limitiert war in seinen Leistungen, hast du ihm das immer abgenommen, dass er hier gerade alles versucht. So, jetzt schicke ich dir noch, oder euch noch. Ist das seine Freundin eigentlich auf dem Bild daneben? Das ist der Baumgartel. Ja. So, jetzt pass mal auf. Hier, so war er gestern im Europapark. Schön. Mal geschickt. Jetzt siehst du da links, guckst du mal, hat er sich sein Pullover so schön rumgebunden. Mhm. Da sieht man da gleich mal einen Totenkopf drauf. So stelle ich mir das vor, wenn Bekloppte in den Europapark gehen. Wundervoll. Toll. Nee, wirklich ein toller Typ. Auch den Daumen da so nach oben zu strecken. Wie der. Das ist ja ein Fanfoto. Also der daneben ist ja ein Fan, der ein Foto von ihm wollte. Ja. Und normal stehst du dann ja so cool daneben, fast schon auf den Sprung. Und er gibt sich aber richtig Mühe. Und ja. Sehr sympathischer Mensch. Ja. Ich liebe wirklich den seiner Art. So, da hat er mich auch gewonnen. Obwohl ich ihm definitiv, sag ich mal, abspreche jetzt, der also Manager wird er nicht werden. Das glaube ich nicht. Ich schon. Ja, gut. Aber ja gut, da wird doch jeder Manager, das siehst du ja. Schon so sagen. Aber er hat einfach eine tolle Art, er legt eine tolle Moral an den Start und so oder an den Tag. Also das ist einfach jemand, da bin ich froh, dass der beim VfB ist. Das und auch in der zweiten Liga. So eine Kampfsau und so ein einer, der sich komplett committet zum Verein, finde ich auch gut, ja. Ja. Und das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Ich dachte, der passt halt nur nach Dortmund, weil da hängt sein ganzes Herz dran und so. Und jetzt hier in Stuttgart, da wird das eh schwer haben, auch mit seinen Problemen, die er ja mal früher hatte, Döner etc. Und das ist absolut nicht der Fall. Der Typ ist einfach, wie soll man das eigentlich ausdrücken? Das ist der einfach ist jemand, echt. Der ist echt. Ja. Der versucht auch gar nicht, was anderes darzustellen, als er ist. Und das macht ihn sympathisch. Absolut. Und macht ihn auch irgendwie ein bisschen unique, weil wer versucht, sich nicht besser darzustellen heutzutage, als er ist? Ja, das stimmt. Das ist einer der wenigen Spieler, den ich nach einem Spiel bei einem Interview wirklich aufmerksam zuhöre. Genau, dem höre ich zu, genau. Ja, weil er so real ist. Und der muss ja nicht, weißt du, ich erwarte ja nicht eine fachmännische Analyse nach einem Spiel. Von dem wirst du die wahrscheinlich auch selten kriegen. Aber nee, aber da erwarte ich jemanden schwitzend da stehen zu sehen, der gerade sich tierisch darüber aufregt. Oder in die Kamera ruft hier, Skandal! Oder sonst irgendwas. Ne? Von den anderen erwarte ich das ja auch nicht. Und vor allem bekomme ich die auch von anderen Spielern nicht. Es ist jetzt nicht so, nur weil Mats Hummels ein bisschen mehr in der Birne hat, dass er danach sich besser ausdrücken kann und so. Ist alles gut und schön, aber ein Spiel kann der danach auch noch nicht direkt fachmännisch analysieren. Ja, wobei, aber Mats Hummels ist auch jetzt, also in diesem Wust von gesichtslosen Volldeppen ist das ein Typ, der auch mal die Fresse aufmacht. Ja, also, Mats Hummels ist, in erster Linie ist Mats Hummels meiner Meinung nach die beste Besetzung für Zorro. Für was? Ach, Zorro. Für Zorro, ja. Ja, schön. Dass wenn man da mal ein Reboot starten will, sollte man das überlegen. Alter, habt ihr mal dem Großkreuz seine Alte gesehen? Nee. Ist gar nicht verkehrt. Boah. Also. Granätchen oder was? Kannst du mal selber entscheiden. Ich schick dir mal ein Bild und dann sagst du mal, ob das eine Art Frau ist, die man, sag ich mal, auch kriegen würde, wenn der jetzt, sag ich, nicht unbedingt Fußballprofi wäre. Ja, wenn er aber nicht Fußballprofi wäre, ja. Ich glaube, dann würde er sie zwar auch, man muss immer dazu sagen, dass er sie wahrscheinlich kennengelernt hat mit der alten Frisur. Also das ist ja noch das Verwunderliche. Jetzt hat er ja wenigstens eine Frisur, die man ja zeigen kann, aber früher hat er ja diese Matte da gehabt, die man so sonst auch nie mehr sieht. Kann man, glaube ich, so sagen. Ja, aber es ist schon nicht schlecht, muss man sagen. Ja, da kann man sich schon mit sehen lassen. Und ich sehe gerade, der Großkreuz hat bei Instagram die komplette War der bei Galatasaray oder bei Beşiktaş? Das weiß ich nicht. Eins von beiden wird schon richtig sein. Also seine Istanbuler Zeit verschweigt er auf Instagram komplett. Da gibt es nur Dortmund-Bilder und danach direkt VfB-Bilder. Finde ich gut. Ist auch ein Statement. Ja, absolut. Ich glaube, der versteht sie nicht mit Türken. Oh. Das scheint so. Ja, naja, naja. Aber mit Aubameyang hat er sich gut verstanden, habe ich gehört. Mit Aubameyang hat er sich gut verstanden, aber da wollte ich jetzt auch nochmal drauf zu sprechen kommen, mit den Dortmundern. Jetzt habt ihr das mitbekommen mit dem Trainer von Gabun, der jetzt rausgeplappert hat, dass Aubameyang nicht zur Nationalmannschaft antreten kann, weil er kurz vor einem Wechsel steht und da noch Sachen klären muss. Also wäre es nicht verwunderlich, wenn er bei Dortmund bleiben würde? Also ich würde mich wundern. Aber ich muss sagen, wenn der Junge geht, dann hat Dortmund ein richtiges Problem. Also Hummels zu ersetzen wird schon mal eine interessante Nummer. Also den von Leverkusen, den, wie heißt er, der Türke? Ah. Ach so, nee. Wie heißt der nochmal? Nicht Spahic. Topak, genau. Den wollen sie holen. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt eine 1:1 qualitative Lösung. Alter, ist das eine alte. Das ist schon schön, ja. Also die werden da große Probleme haben. Jetzt, wo Gündogan geht, wohl ziemlich sicher, Hummels ist weg, wenn da auch noch, also haben sie im Prinzip in jedem Mannschaftsteil das Herz rausgerissen. Also ich glaube auch, dass Dortmund damit ein Problem haben dürfte, diese Spieler zu ersetzen. Gerade so ein Aubameyang mit seinen unglaublich vielen Treffern ist halt also enorm schwer zu ersetzen. Und bei Mkhitaryan weiß man ja auch noch nicht, ob der bleibt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die sagen, wenn Aubameyang geht, dann muss der bleiben. Das kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann sagen, nee, egal. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn Aubameyang geht, dann Mkhitaryan sagt, Moment, was soll ich hier noch? Ja, es kann gut sein. Kann sein, aber mal abwarten, wen sie dann verpflichten. Ich meine, das ist gar nicht so schlecht, jetzt erstmal die Füße stillzuhalten. Wen sollen sie denn holen auf den Positionen? Also die haben natürlich wenn der Aubameyang geht nach Madrid oder so, also da möchte ich jetzt nicht über das Lewandowski-Thema reden, weil das geht mir tierisch auf den Sack. Das geht mir tierisch auf den Sack, dass der Chesney da, der Manager, der Berater von Lewandowski da zu Rummenigge geht und sagt, wir verhandeln mit Real. So eine Scheiße. Das geht mir wirklich tierisch auf den Sack. Du, ganz im Ernst. Aber ich denke mal, so ein Kaliber wie Real Madrid wird dann wahrscheinlich interessant für Aubameyang. Also dann wird's richtig in der Kasse scheppern. Aber da wären wir dann wieder bei dem Thema, was wir vorhin angesprochen haben. Wen willst du denn holen für das ganze Geld? Wen willst du denn holen? Also wen sie schon mal aus meiner Sicht, also mit diesem Dembélé, den sie da geholt haben, haben sie schon mal absolut. Eine richtige Granate verpflichtet. Ja. Da muss man natürlich abwarten. Aber auf so einem Level muss Dortmund halt fischen. Also die müssen so ein bisschen das Risiko eingehen, dass das dann nicht aufgeht, dass die auch noch Zeit brauchen, die Spieler. Weißt du, also aber ich denke mal, sowas in der Art müssen sie sich holen. Also ich habe jetzt was gelesen, was ganz romantisch und auch sportlich mit Sicherheit Sinn machen würde, aber wo ich glaube, dass es da nicht so kommen wird, dass man da so einen kleinen Tausch macht. Ja, ne? Benzema nach Dortmund. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Sportlich. Wegen Gehalt schon, oder? Hä? Der wird ja sieht immer schwer zu bezahlen sein, was das Gehalt angeht. Habt ihr das mitgekriegt, was angeblich denn Lewandowski bei Madrid verdient? Ja. Was denn? 25 Millionen pro Jahr. Ja, und du darfst nicht vergessen, gerade so Spieler wie Benzema, selbst wenn die, also so wie es ja aussieht, Madrid verlassen müssen, gibt es genügend englische Vereine, die wirklich nicht wissen, wohin mit der Kohle. Ja, also die sagen halt, ja, dann zahle ich das halt so Leicester oder sowas. Jetzt also das finde ich cool. Also da spielt der Zieler echt Champions League, ne? Zu Recht. Ja, ich meine, zu Recht, Torhüter, das braucht man, glaube ich, nicht mehr. Können wir in Deutschland, Torhüter können wir. Also da haben wir kein Problem. Wobei da auch andere Nationen mittlerweile aufholen. Also wenn du da gestern das Champions League-Finale gesehen hast mit dem Slowenen, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, von Atletico Madrid, der taucht halt plötzlich... Mal Popovic sagen. Ja, da taucht halt plötzlich ein Typ auf der Weltbühne der Torhüter, von dem ich wirklich vorher nie was gehört habe. Und zeigt Leistungen, die sind einfach in schweren Worte zu fassen. Also das ist eine unfassbare Granate da am Tor bei Atletico. Ich bin mal gespannt, wo das alles jetzt hinführen wird, auch für Dortmund, was das jetzt für die nächsten Jahre bedeutet. Bayern München, glaube ich, kann da immer noch so ein bisschen mithalten, weil sie halt genügend Kohle haben und auch immer wieder clevere Transfers in unserer Liga hinbekommen. Also es hat Bayern die einzige wirklich richtige lukrative Adresse für viele Spieler, die jetzt, sag ich mal, Weltklasse-Niveau haben, muss man dazu sagen. Klar, es gibt natürlich noch andere Vereine, aber ihr wisst, was ich meine. Aber für Dortmund wird es schwer werden, weil die einfach bei diesem Gehaltsgefüge, glaube ich, auch ein Problem bekommen würden, jetzt richtig große Spieler zu verpflichten. Und wie Potsch schon sagt, richtig große Spieler, wer soll da kommen? Ja, wer würde nach Dortmund gehen? Fällt euch da jetzt was sprunghaft ein? Ich weiß ja noch nicht mal, wer abwanderungswillig ist. Ich meine, du hörst ja, dass plötzlich ein Werner bei Dortmund auf dem Zettel steht. Das kann ich überhaupt nicht. Das verstehe ich auch nicht. Dann eher Leipzig. Ja, ja, genau da passt der hin. Mhm. Ich meine, man kann ja da mal so Sané mit dazu nehmen, ja, der ja auch ähnliches Alter hat wie Werner und zum selben Zeitpunkt von sich reden gemacht. Darf ich da kurz reingrätschen? Ja, gerne. Mit dem Sané 2017 zu Bayern, was haltet ihr da von sowas? Also der Plan ist ja wohl, dass man den Spieler nicht jetzt holt, sondern dass man ihn noch ein Jahr auf Schalke lässt, was ich persönlich, unabhängig davon, dass er zu Bayern gehen könnte, einfach nur gut fände für den Burschen, dass er nochmal so ein Bestätigungsjahr hinlegt. Also ich finde den Typen wirklich wahnsinnig geil und der muss auch mit zur EM. Bin noch mal gespannt, wie das so heute Abend abläuft. Da werden ja die ganzen jungen Burschen, werden ja heute alle spielen. Aber dann wäre wahrscheinlich Robben auf der rechten Seite durch das Thema. Also mit dem kannst du halt nicht mehr planen. Aber wenn der wirklich noch so ein Bestätigungsjahr spielt, der Sané, und dass er dann zu Bayern auf der rechten Seite kommt und sich dann da mit dem King duelliert auf der rechten Seite, das wäre schon eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Und der wäre dann auch günstiger. An Sané Stelle würde ich nach England gehen. Wahrscheinlich, ja. Ich würde jetzt gehen. Mhm. Auf Schalke, das wird irgendwie so richtig nichts. Darauf würde ich nicht setzen, sage ich ja, jetzt mal. Und an seiner Stelle würde ich jetzt gehen. Auch die Spielweise könnte ich mir vorstellen, dass die da besser fruchtet. Da wird auch nicht so dieses nach hinten arbeiten und so, glaube ich, so extrem gefordert. Habe ich so manchmal das Gefühl, wenn ich sehe es ja nur in der Champions League, Champions League Spiele von englischen Mannschaften sehe. Also die haben eine relativ straighte nach vorne Ausrichtung und die Flügelspieler sind auch nur dafür da, nach vorne Dampf zu machen, weniger nach hinten zu arbeiten. Ich überlege gerade, was das Götze Thema ist definitiv vom Tisch für Dortmund, oder meinst du, dass sich da, so doof kann man ja fast nicht sein wie der Götze. Also man möchte, das hat man ja auch in der Rummenigge-Aussage entnommen, also man will ihn wohl unbedingt loswerden, weil er 12 Millionen pro Jahr verdient. Das Geld würde man gerne reinvestieren in einen neuen Spieler. Eine Ablösesumme wahrscheinlich von 25 bis 27 Millionen Euro würde man eincashen, dann würde man 10 Millionen Euro miese machen. Aber tja, egal, okay. Also man will ihn unbedingt von der Gehaltsliste bekommen und natürlich auch noch Transfererlöse bekommen und dann einen Spieler XY noch fürs Mittelfeld dazu holen. Da hört man jetzt wieder ein bisschen mehr Alexis Sanchez. Aber was hält den Götze denn in München? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was diese Trotzreaktion ist, weil Kumpel Mats irgendwie jetzt am Start ist oder so, ich verstehe es überhaupt nicht. Meine Güte, geht ja, es ist ja nicht nur das Problem, dass er nicht die Chance bekommt in München, sondern wenn er sie bekommt, kommt halt auch nichts. Also es ist nicht so, dass wenn der mal spielt, dass ich so denke, ja, der müsste eigentlich regelmäßig spielen. Da denke ich immer, der passt da überhaupt nicht hin. Er wird immer sehr lethargisch und auch gar nicht vom Spielsystem. Mal gucken, wie sich das jetzt unter Carlo entwickelt. Er wirkt da auch zu langsam und undynamisch. Und da kommt er, jetzt hat er im letzten Spiel 2 Tore geschossen, aber das ist ein großer Blender, glaube ich, die Partie. Da darf man sich auch nicht drauf ausruhen. Ich würde das Spiel irgendwie seitens Bayern nutzen, zu zeigen, Mensch, das Potenzial hat der Junge und wird den Typen anbieten, wo es nur geht. Und ich glaube, man könnte auch mit Dortmund da irgendwie so eine Lösung finden, wo beide mit leben können, dass die das irgendwie, ich sag jetzt mal, abstottern, irgendwie die Kohle in 2 Raten oder so. Aber der Spieler muss einfach weg. Nehmen die Fans das auf in Dortmund? Hat das jemand mal mitbekommen? Sind die dem Ganzen eher dagegen? Ja, das habe ich nämlich auch so mitbekommen, sag ich mal, dass das eher so angesehen wird wie, nee, komm ey, du hast uns erstmal hängen lassen und jetzt, wo es nicht läuft, sind wir wieder gut genug, verpiss dich. Schwer für den Götze. Der muss nach Leipzig. Ja, du, jetzt mal ohne Scheiß. Das wirkt so, in England und so, glaube ich, setzt er sich nicht durch. Glaube ich auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich vielleicht auf so einem Level wie Sevilla, Valencia irgendwie, weißt du, dass er da so in Tritt kommen könnte. Kann ich mir vorstellen. Sowas, aber das macht er, glaube ich, nicht. Atletico. Da ist er zu schlecht. Aber selbst. Nee. Atletico spielt einen unglaublich körperbetonten Fußball. Ja. Da kannst du auch nicht so Mario Götze nicht reinstellen, der sich die Fingernägel abbricht dabei. Nee. Wenn ich das gestern richtig gesehen habe, haben die auch nicht so diesen klassischen Außenspieler, wie Götze einer ist. Also vielleicht habe ich das auch falsch erkannt, aber es wirkt eher so, als ob die da mit 2 Stürmern, also praktisch der Griezmann, der immer vorne um Torres rumkreist, so. Ja. als falsche Neun und dann mit einem sehr stabilen Mittelfeld da versuchen, Dampf zu machen. Siehst du ja auch diese entscheidenden Spieler, die da im Mittelfeld sind, Koke und wer ist der andere da? Abi. Ja, das sind ja eher so, sag ich mal, kernige, zentrale Mittelfeldspieler. So. Kernig ist ein schönes Wort dafür. Ja, aber das stimmt. Wort. Da ist schwierig, diese ganze. Also er hat ja jetzt schon gesagt, dass er sich durchsetzen will, ne? Und ich meine, dieses Gespräch gab es, das ist ja jetzt irgendwie auch bestätigt. Habe ich denn das gelesen? Auf jeden Fall hat irgendein Typ gesagt, er hat sogar mit Götze geredet, dass es dieses Gespräch gab mit Ancelotti. Also das Telefonat. Und was willst du noch? So, weißt du, wenn der Trainer sagt, du bist bei mir kein Stammspieler. Also auf mich wirkt diese ganze Show so, dass er nochmal schön 12 Millionen eincashen will. Das wirkt so, aber das macht keinen Sinn, weil er verhagelt sich damit ja vielleicht nicht seine komplette Zukunft, aber er verliert definitiv die Möglichkeit jetzt bei einem großen Verein, der auch in der Champions League, sag ich mal, zumindestens in die K.O.-Runde kommen kann, mitzuspielen. Das kann er sich da schon ganz schnell verspielen und er wird danach auch deutlich weniger verdienen, wenn er sich das jetzt antut. Und weißt du, allein dieses Signal, wir versuchen, Leroy Sané zu verpflichten, ja, ist ja auch nochmal so ein Zeichen an ihn. Wir würden lieber jetzt so mal so einen Sané nehmen, der sich noch nicht auf großer Bühne bewiesen hat, aber weißt du, also das ist alles spricht gegen ihn. Und jetzt wird ihm da so eine Brücke gebaut nach Dortmund oder auch von mir aus woanders hin. Liverpool, ja. Ja, und er sagt mehr oder weniger, naja, nö, ich bleib hier. Das ist so merkwürdig. Entweder wird er falsch beraten. Ja, er hat sich ja jetzt von seinem Berater getrennt, da von der Agentur. Der wird jetzt von seiner Familie beraten. Mhm, genau. Immer ein gutes Zeichen, wa? Mhm. Also da bin ich auch mal mit, das ist auch so ein ganz, ganz komisches Thema mit diesen Beratern und so. Also auch, ich erinnere da an dieses Hickhack mit, hier dem Belgier von Wolfsburg, wie hieß er denn nochmal? De Bruyne. Genau. Das war ja auch so ein Schmierenkasper, so. Also es ist, da bin ich wirklich gespannt. Das ist wirklich auch so eine Position, die mich so ein bisschen beunruhigt im Hinblick auf die Europameisterschaft. Da wäre es mir, glaube ich, ganz recht, wenn wir einen topfitten, guten Götze hätten. Nicht unbedingt für die Startelf, sage ich auch, sondern so als, weißt du, als Nachbrenner, wenn es mal nicht so läuft. Wie im WM-Finale. Ja. Einfach auch, weißt du, wenn so ein Spieler auf den Platz kommt, dass nochmal die Konzentration des Gegners auf den gelenkt wird. Aber aktuell würde ich da eher sagen, ach nee, lass mal den Götze brauchen wir nicht unbedingt einwechseln. Ich würde übrigens auch eher Sané als Götze mitnehmen, aber das macht der Löw natürlich nicht. Der ist zu loyal. Das ist der zu sehr auf seine arrivierten Spieler. Das siehst du ja auch jetzt mit der Nominierung eines Schweinsteigers. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Der nimmt einfach einem potenziellen Spieler, einem Spieler, der wahrscheinlich mehr Mehrwert für die Mannschaft bringt, einen Platz weg. Das gibt's für mich nicht. Das ist für mich eine Frechheit. Vor allem, weil er ja auch das WM-Turnier nicht so überragend bestritten hat. Ja. Wenn ich mich da noch richtig entsinne, da hat er ja auch so mehr oder weniger mit Verletzungen zu tun gehabt. Ja. Kam dann. Mhm. Und man hat immer gesagt, naja, aber wenn Schweini ins Laufen kommt, dann ist der so wichtig und hin und her. Das möchte ich auch nicht abstreiten. Im Finale war das auf jeden Fall ein entscheidender Spieler für die Deutschen. Ja. Gar keine Frage. Aber auch nicht dafür zuständig, dass wir ins Finale gekommen sind. Nee, das nicht. Wie gesagt, ich war froh, dass er dann gespielt hat. Aber ja, sicherlich, na klar. Schwierig. Also das darüber könnte man eigentlich nochmal reden, so die Erfolgsaussichten der deutschen Nationalmannschaft. Ja, das können wir am Ende machen. Ja, ach so, okay. Also, aber sonst Bundesliga-mäßig, also tatsächlich finde ich Werder Bremen ziemlich interessant, was sich da jetzt angebahnt hat oder mit dem Baumann, dass sie den Achin entlassen haben und nicht den Zvonimir Soldo. Nee, wie heißt der Trainer? Skripnik. Ist ein ganz klarer Fingerzeig der Vereinsführung, wer hier offensichtlich Scheiße gebaut hat. Mhm. Oder? Würde ich mal so sehen. Auch, dass Thomas Eichin halt nicht zu dieser Werder-Familie passt. Jetzt habe ich da ein Interview bei Sky gesehen vor ein paar Tagen, dass diese selige Werder-Familie mit Bode und Baumann, dass sie da in ihrem eigenen Saft sich suhlen, weißt du? Und ich finde, also ich sehe das eher als positiv. Guck dir doch mal die Bayern an. Da hast du nur Manager und, keine Ahnung, offiziell im bayerischen Hintergrund und so. Ich finde das einfach nur positiv. Du kannst durch solche Aktionen und durch solche Besetzungen von solchen wichtigen Positionen nur eins erreichen, nämlich, dass du die wahren Fans auf deine Seite kriegst. Ja, richtig. Weil der wahre Werder-Fan jetzt nicht unbedingt einen ehemaligen Eishockey-Manager, der früher bei Borussia Mönchengladbach als Identifikationsfigur sieht, ist wohl klar, oder? Andererseits hast du schlechte Erfahrungen mit eigenen Leuten, zum Beispiel beim VfB gemacht, jetzt um nur mal meine Sicht der Dinge hier zu präsentieren. Ja. Alles, was hier aus der Region kam und das Zepter in die Hand bekam, ist halt wirklich gescheitert, muss man so sagen. Wo du gerade. Es ist schwer. Es ist, glaube ich, wirklich schwer, da immer von außen, ohne jetzt wirklich zu wissen, was da hinter den Kulissen abgeht, irgendwas rein zu interpretieren. Aber ich sehe es halt auch so, dass der Aichin mit seiner ganzen Art und Weise überhaupt nicht nach Bremen passt. Absolut. So. Und die Misserfolge der letzten Jahre und die Abwärtsspirale gibt dem oder der Vermutung ja auch recht, dass das nicht so richtig passt. Zu Bremen passen einfach so Typen wie der Skripnik, wie der Schaf, wie der Rehage. Das sind ja schon so von ihrer Art immer der gleiche Typ Mensch, finde ich. Und auch der Alofs mit seiner eher ruhigen und sehr bodenständigen Art passt da perfekt hin. Richtig. Und der Bode, ich bin mal gespannt, ob der Richtige ist. Baumann, nicht Bode. Baumann. Der wirkt auf mich extrem introvertiert. Das weiß ich noch nicht so. Kann ich einschätzen. Muss so per se erstmal nichts Schlechtes sein, natürlich, aber der hat natürlich auch noch nicht so richtig was auf dem Kerbholz. Der hat, glaube ich, 2,5 Jahre als Assi für einen Aichin gearbeitet, hat da natürlich sicherlich einen guten Eindruck bekommen, aber der ist natürlich jetzt gefordert und ein unbeschriebenes Blatt, was sicherlich gut ist, aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich das mit Werder Bremen in der kommenden Saison entwickelt, weil ich finde es mega schade, wenn die weiter dort rumdümpeln, weil ich fand eigentlich diesen Nimbus, diesen Status, den sie jahrelang hatten als Hurra-Mannschaft, die immer Euroleague, Champions League da mitgekickt haben und immer eher 4-3 gewonnen haben als 0-0 gespielt haben. Ich fand das immer einen schönen USP von Werder Bremen und ich mag die Mannschaft einfach so. Ich mag den Verein irgendwie. Das wird, glaube ich, schwer, weil ich glaube, so Typen wie Westergaard oder Junusovic oder so, ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt in der Sommerpause. Also bei Westergaard sieht es ja wohl sehr danach aus, dass er zum Pocho wechselt. Junusovic wird jetzt wahrscheinlich erstmal EM spielen. Ja, und dann mal abwarten, was so kommt. Ja. Aber das sind, glaube ich, Spieler, da wird es schwer, die zu halten. Aber die brauchst du natürlich, um wieder nach oben zu kommen. Oder die Jugendarbeit ist dann für dich, sag ich mal, so der letzte Strohhalm, an den du dich hangeln musst. Es wird schwer. Westergaard musst du aber auch holen, glaube ich. Bin ich okay. Kann man machen. Was soll denn der kosten? Neun. Ja, doch, ja. Für einen 23-jährigen wirklich guten Innenverteidiger kannst du das machen. Was ist mit dem Christiansen? Bleibt der für 2 Jahre oder war der nur für ein Jahr? Nee, der bleibt noch ein Jahr. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber man muss sich neu orientieren, weil du brauchst natürlich dann schon. Die wollen die Christiansen ja auch holen, vielleicht. Ja, wird wahrscheinlich schwer, oder? Ja, hast du bei Hazard auch gedacht, haben wir auch gekauft. Ne? Ja, Neymar hat ja schon grüne Schuhe an. Also, sieht man ja immer wieder, dass der auch. Ja, nein, aber man muss ja auch mal jetzt in der Phase, ich meine, ich habe ja auch das ganze Jahr, das nervt meinen Kumpel, auch Köln-Fan, wie gesagt, ist jetzt nervt ihn auch immer, wenn ich da so runtergeredet habe. Jetzt muss man auch langsam mal ein bisschen Eier zeigen. Wir waren nach 5 Spieltagen tot in Gladbach. Und sind noch Vierter am Ende der Saison geworden. Also wir können uns echt nicht beschweren. Ich hab spaßeshalber doch schon mal in unsere Gruppe geschrieben, wie geil das gewesen wäre, wenn Gladbach, Stuttgart und Hannover abgestiegen wären. Also sah ja zu Beginn der Saison nicht so rosig für Gladbach aus, aber ich muss also wirklich großartig. Und wie sieht's da jetzt aus eigentlich mit dem Olaf Schubert? Ist der fest im Sattel oder kommt da eher Mourinho? Nein, ja, das ist sehr schön, oder Simeone, ne? Aber der ist fest im Sattel, weil. Das wär toll. Ja. Wer? Van Gaal. Van Gaal, ja, das wär toll. Das Firebeast. Ja, du hast in Gladbach ja auch die klare Aussage gehabt von Maxi Eberl, dass, Zitat, wer die Arbeit in Gladbach verfolgt und den Umgang mit Menschen, der weiß, wer nächste Saison Trainer in Gladbach ist. Und das ist für mich Aussage genug. Ich glaube eher, dass es so ist, 9 zu holen, wäre ein zu großes Risiko. Also, weißt du, wen willst du da holen? Das muss, die ganzen Trainer, die aktuell so in der Liga ihre Vereine wechseln, sind alles Trainer, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass es einfach nur da klappt, wo sie aktuell sind oder waren. Weinziel? Ja? Hashtag Weinziel oder was? Ah, Schalke, oder? Bevor ich schiffen gehe, muss ich dann noch mal kurz sagen, ich glaube, der Weinziel ist einfach zu soft für Schalke, für dieses Ja, aber merkst du nicht, dass mit der Verpflichtung von Heidel Schalke ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Image ist? Ja, aber wie oft sind denn das jetzt schon gewesen? Ja, gut, jeder erfindet sich immer neu. Das haben sie doch da schon verspielt, dass die erste Amtshandlung des neuen Gesichtes ist, dass er da den Trainer raushaut, der eigentlich eine... Also man hat schon höhere Erwartungen gehabt, aber es war jetzt auch nicht so schlimm, wie es die Jahre davor lief auf Schalke. Damit ist doch schon, hat er doch den Heel-Turn schon vollzogen eigentlich. Ja. Um das mal so zu sagen. Nee, also ich bin mal gespannt, oder aus meiner Sicht macht es wenig Sinn für Gladbach, jetzt einen Trainer zu wechseln, der eigentlich noch das Maximum aus dieser Saison rausgeholt hat. Ich glaube, damit wäre auch ein Favre glücklich gewesen mit der Position, ja, also Vierter. Ich würde da niemals jetzt den Fehler machen, zu sagen, den Trainer schmeiße ich raus und ich hole mir, wen willst du denn holen? Das ist ja das. Das ist das ganze Problem dabei. Du hast ja auch in Gladbach irgendwo immer so eine ganz gefährliche Position des Trainers, weil da wird oft auch lange an einem Trainer festgehalten, obwohl man es gar nicht müsse. Und ich habe da bei jedem anderen Trainer im Moment einfach, der da so am Markt ist, die Angst, dass es da auch ganz schnell wieder nach unten geht. Besonders halt, weil du auch eine potenzielle oder jetzt auch sichere Doppelbelastung, Dreifachbelastung im nächsten Jahr hast. Ja, oder diese Negativspirale einfach sich in Gang setzt. Ist ja meistens, ist es ja nur das, dass irgendwie, das ist ja das Verwunderliche, dass es gar nicht mehr dieses Aufbäumen gibt. Ja, also wenn du hast eigentlich das Gefühl, sobald du mal eine Negativserie hast, ist die nur noch durch einen Trainerwechsel zu stoppen. Also es gibt ja wirklich nicht mehr so dieses 5-6 Spiele in Folge verlieren, am Trainer festhalten, vielleicht Bremen noch am ehesten und dann wieder den Weg nach oben finden. Also es ist ja wirklich so, dass direkt immer gehandelt wird und der Trainer direkt zur Disposition steht und entlassen wird. Das ist ja merkwürdig, dass man sich überhaupt nicht mehr zutraut, den Trainer im Amt zu lassen und einfach mal arbeiten zu lassen. Ja. Deswegen. Bei Misserfolg oder was? Ja, also ich meine, ich verstehe, dass wenn du Bayern München trainierst und 5 Spiele in Folge nicht gewinnst, dass dann vielleicht mal Redebedarf angesagt ist. Mhm. Aber wenn ich Hannover oder Stuttgart trainiere und es läuft mal 5-6 Spiele nicht, finde ich, ist ein Trainerwechsel eigentlich das Letzte, an was ich denke. Ganz ehrlich, das ist meine Meinung. Ich verstehe das nicht, weil was soll das ändern? Also man kann sagen, bei Zorniger lag es auf der Hand, dass er sich da hätte umstellen müssen und seine Spieler anders aufstellen müssen. Ja. Andererseits hat man gesehen, wie es läuft, wenn die Spieler anders aufgestellt werden und auch defensiver aus. Ja, genau. Es ist dann das Spielermaterial, das nicht ausreicht. Und das erwarte ich ja eben von Entscheidungsträgern, dass die das erkennen. Ja, wenn ich mit euch darüber philosophiere, was jetzt falsch läuft, ist es halt viel, was man auf der Toilette runterspielen kann. Das ist einfach nur so dahingelaber. Aber ein Entscheidungsträger muss doch auf die Situation blicken können und sagen können, okay, wir haben ja uns mächtig verhauen in Sachen Innenverteidigung, sage ich jetzt mal, da haben wir einfach nicht die Qualität. Das liegt nicht am Trainer, aber wir wissen, dass der Trainer unsere Philosophie in die Mannschaft trägt und wir müssen ihm jetzt halt den Rücken stärken, neue Spieler zur Verfügung stellen oder im Jugendbereich scouten, dass wir da neue Spieler finden. Also das Problem müssen sie einfach besser erkennen. Es kann doch nicht immer die erste Lösung sein, den Trainer zu entlassen. Richtig, aber es ist immer schwierig und ich glaube, da ist es immer situativ zu entscheiden, wie die Chemie und die Gemengelage in dem Verein ist. Bei Hannover hast du ja gemerkt, wäre oder hätte man Thomas Schaaf früher entlassen, hätte man Thomas Schaaf wahrscheinlich 2 Wochen früher entlassen und Daniel Stendel installiert, bin ich der Meinung, hätte man um den Relegationsplatz noch mitspielen können. Also da muss man, glaube ich, immer individuell handeln. Und ich glaube, sie versuchen natürlich immer in ihrer Situation das Beste. Vielen Dank. Das ist halt die Frage, ob das wirklich so gekommen wäre. Aber ich gebe dir natürlich recht, dass es ist halt, du entlässt dann so einen Thomas Schaaf, wie sie es jetzt gemacht haben, und sendest damit natürlich auch direkt ein gewisses Signal an die Mannschaft. Ja, ihr müsst euch nur irgendwie verhalten, dann bekommt ihr das, was ihr wollt. Also letzten Endes gibt man der Mannschaft da zu viel Macht, aus meiner Sicht. Ja, wir haben jetzt diese Saison, ich habe mal gerade geguckt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Trainerwechsel gehabt. Davon 2 bei Hannover, 2 bei Stuttgart und 2 bei Gladbach und 2 bei, Nee, warte mal. Gladbach wurde nur, sehe ich jetzt hier gerade, weil nur einmal vom Interimstrainer zum Trainer wurde hier zweimal angegeben. Aber also Dingsbums hier, Hoffenheim hat zweimal einen Trainer gewechselt. Gisdol, Stevens, Nagelsmann, Hannover hat dreimal den Trainer gewechselt. Jetzt gucke ich gerade mal, was das ausgemacht hat bei den Tabellenplätzen. Also Favre, Schubert ist klar, hat was gebracht. Kann man Gisdol sagen, ja. Hat die Mannschaft abgegeben auf Platz 17. Stevens hat die Mannschaft abgegeben auf Platz 17 und Nagelsmann ist dann 15. geworden. Mhm. Ah, okay. Kann man. Muss jetzt nicht unbedingt so sein, dass es jetzt beim Trainerwechsel lag. Kann auch sein, dass es einfach ein paar glückliche Umstände waren, dass halt Stuttgart zum Beispiel ja, sich ein bisschen doof angestellt hat, muss man so sehen. Zorniger war 16., als er den Verein abgeben musste an Herrn Gramny. Das Ende ist, glaube ich, klar. Fronzek war 17. Scharf ist völlig untergegangen. Stendel dann auch. Kurze Frage an Gramny. Wie sieht es bei dem aus? Ist er wieder in der Jugend? Ja, der ist ja wird aktuell für Darmstadt 98 gehandelt. Aber das ist nicht dein Ernst, du verarschst mich gerade. Es ist wirklich so. Er hat aber wieder die zweite Mannschaft übernommen, als Geschenk sozusagen. Er hat ja zwei Mannschaften abgestiegen in diesem Jahr. Muss man nochmal sagen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Gramny ist wirklich mit zwei Mannschaften in einem Jahr abgestiegen. Und als Geschenk darf er jetzt in der Regionalliga den VfB trainieren. Und dann und weiter Geld verdienen für den Verein. Genau. Weil er hat ja doch seinen Vertrag als Cheftrainer der Bundesligamannschaft. Und ich glaube nicht, dass er jetzt da andere Bezüge bekommt. Wobei man, denke ich mal, ihm auch gesagt hat, also wenn du hier aufmuckst, wenn wir dir weniger zahlen, hauen wir dir aufs Maul. Und ja, Gramny wirkt auf mich so, dass er dann sagt, ah nee, es ist okay. Ja, nicht ins Gesicht, sagt er dann. Nicht ins Gesicht. Ja. Nur Brennnesseln, bitte. Und jetzt kam Darmstadt auf die Idee, Mensch, wenn der Dirk Schuster nach Augsburg geht, dann könnten wir uns doch so einen Star-Trainer wie Gramny leisten. An den Schuster finde ich ganz gut, muss ich sagen. Aber auch da mache ich ein Fragezeichen dahinter. Mhm. Das ist für mich so ein Trainer, der passt nach Darmstadt. Mhm, und bei Hasenhüttl warte mal ab. Ich habe, weiß nicht. Ja. Ob das bei Leipzig, ne? Jetzt meinst du. Das kann. Ich finde den gut und ich finde auch, dass Leipzig sich diesen Trainer holen muss. Ja, aber das ist ein anderes Umfeld. Das ist eine andere Erwartungshaltung. Da kannst du nicht so einen Fußball spielen wie in Ingolstadt. Glaube ich nicht, dass das geht. Ich glaube schon, dass man da einfach auch was sehen möchte für sein Geld. Ja. Ja, also da meine ich jetzt nicht die Fans mit, sondern eher den Dosenhans. Mhm. Und ich bin mal gespannt, ob sich das auszahlen wird für Herrn Hasenhüttl, genauso wie für Herrn Weinzierl. Und bei Schuster mache ich auch eine Frage, Fragezeichen dahinter. Den Kauczynski, den finde ich übrigens gut, der jetzt in Ingolstadt das Zepter übernommen hat, der von Karlsruhe kommt. Den hätte ich mir auch bei Stuttgart gewünscht, aber ich weiß, dass das nicht so gern gesehen ist hier beim VfB, wenn da von Karlsruhe einer kommt. Und ich finde auch, es ist keine Zeit für Experimente. Das kannst du jetzt nicht bringen. Genauso wie den Alois Schwarz von Sandhausen und den anderen Vogel da von Heidenheim. Das sind alles interessante Trainer, aber wir brauchen was Solides hier in Stuttgart. Deswegen ist da musst du auf was Bewährtes zurückgreifen. Schaffer Häuslebauer, ja. Ja, da kannst du. Ich hätte auch kein Problem gehabt, Typ Stevens wieder zu verpflichten, wenn der Bock gehabt hätte. Da brauchst du einfach jetzt einen sehr erfahrenen Trainer und Trainerexperimente können wir dann machen, wenn. Aber wo du vorhin angesprochen hast, wo du da so ein bisschen über die Stuttgarter, über diese Region gesprochen hast, da habe ich vor ein paar Tagen auf ZDF Info eine Doku gesehen über alte Sorten. Kennt ihr alte Sorten? Welchen? Gemüse. Was für ein Bereich? Gemüse. Ja, klar, natürlich. Ja. Und es gibt ja Sorten? Alte Sorten. Alte ist das Sorten. Eine Sendung oder was ist das? Nein, das ist eine Gemüsekategorisierung. Ach so, nee. Sachen, die so überhaupt nicht mehr angepflanzt werden, die früher aber im tagtäglichen Essen ganz normal waren. Die im Tag, die heute im Supermarkt nicht mehr, also weil sie einfach gewissen Normen und Standards passen. Ja. Kommen jetzt wieder. Genau, die kommen jetzt wieder. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Äpfel, die dem geneigten Supermarktgänger einfach nicht passen. So vom optischen her. Und es gibt auch natürlich Äpfel, die sind nicht so resistent, schmecken aber viel geiler. Weißt du, also resistent im Sinne von, die kannst du halt nicht mal eine Woche im Supermarkt liegen lassen, weil dann sind halt, die gehen halt schneller kaputt. Und da gab es halt eine Folge über eure Stuttgarter alten Sorten, was es da so für Gemüse und so gab. Und da waren sie dann auch bei so Familien, was die so anbauen und was die so essen und so an alten Sorten. Und jetzt mal unabhängig von den Gemüsesachen, um die es da ging, aber dieser Schlachmensch, muss ich ganz ehrlich sagen, dieser immer ein bisschen prätentiös, immer so ein bisschen, naja, mir ist es ein bisschen besser. Weißt du, die wissen eigentlich, ja, was sie sagen, immer ein bisschen klüger so als der normale Mensch. Das hat mir so ein bisschen sauer aufgestoßen, dass die Stuttgarter oder die Schwaben, es ging da eher um die Schwaben, ja, die gingen mir so ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Also das habe ich halt auch so ein bisschen das Gefühl beim VfB Stuttgart, dass die alles so ein bisschen besser wissen und was so der geneigte Fußballfan oder so sagt, das ist erstmal nicht so wichtig, denn die wissen ja schon, was sie tun so. Und was die machen, das ist erstmal Trumpf so und das ist erstmal solide. Wie gesagt, für mich ist der VfB insgesamt ein Verein, der jetzt einfach nur beleidigt ist, dass er in die zweite Liga absteigt. So sieht es nämlich aus, ja. Die sehen das nicht aus. Die sehen das nicht ein. Majestätsbeleidigung. Ja, was wollten ihr? Vor allem die zweite Liga. Lass mal, das machen wir kurz. Nächstes Jahr sind wir wieder zurück. Ja, ja. Es wird alles so, man sagt zwar nach außen hin, ja, das darf man nicht unterschätzen, die Situation. Aber ja, ja. Die denken nicht so, ne? Nee, die sind sich so sicher, dass das nur eine Durchgangsstation ist, dass es fast nur schief gehen kann. Es kann eigentlich nur schief gehen. Und das macht mich ja so nervös. Ich sehe auch dieser Umbruch, selbst der Umbruch wirkt inszeniert so ein bisschen. Ja. So, weißt du, so, ja, jetzt schmeißen wir die alle raus. Und dann, das wissen wir auch, dass das das richtige Zeichen ist. Das braucht er uns nicht sagen. Das machen wir jetzt so. Und dann holen wir noch ein paar Spieler, die Erfahrung haben. Und dann nächstes Jahr sieht das alles wieder anders aus. Keine Niederlage in der zweiten Liga. Genau. Ja, so in der Art. Der Luka ist der richtige Mann. Der ist auch zweimal aufgestiegen schon oder dreimal sogar. Das wirkt alles so, so nach Schublade und eigentlich nicht nach richtiger Aufarbeitung der Fehler, die gemacht wurden. Weißt du, so dieses, was ist eigentlich wirklich schiefgegangen, dass wir 2007 als Meister nur 9 Jahre später absteigen? Was ist da schiefgelaufen? Was haben wir aber eins können wir verschissen, fest sagen, an Robin lag's nicht. Die Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht. Absolut. Ja. Und ich habe gerade gelesen, dass Insua nun doch sein Treueschwur vielleicht brechen könnte und den VfB verlassen könnte. Den magst du ja gerne, ne? Für die zweite Liga würde ich den schon sehr gerne in Stuttgart sehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für die zweite Liga nächste Saison, ich bin mal gespannt, ob der VfB da, also natürlich völlig klar, dass sie nicht ohne weiteres wieder aufsteigen werden, aber mit Nürnberg, Pauli, Bochum und auch Union. Nürnberg kannst du streichen, die werden ausbluten jetzt. Meinst du? Ja. Also Nürnberg wird keine Rolle spielen in Sachen Aufstieg nächstes Jahr. Karlsruhe, Braunschweig und Fürth und ich sage jetzt auch einfach mal, weil sie abgestiegen sind aus der ersten Liga, auch Hannover 96. Das ist schon, alles mit sehr, sehr viel, ich hätte es fast klasse gesagt, aber es ist eher so ein Traditions-Overkill, der da in der zweiten Liga herrscht. Und ich bin mal gespannt, ob da der VfB nicht so ein bisschen untergeht und auf einmal, hoppala, wird ja ein ganz anderer Fußball gespielt, ein ganz körperlicherer Fußball gespielt, als wir den noch in der schönen ersten Liga zelebrieren durften. Also ich bin da wirklich mal gespannt. Ein weiteres Zeichen für mich, dass in Stuttgart einfach diese Situation noch nicht hundertprozentig angenommen wird, ist für mich, es gab ja in letzter Zeit die Diskussion darüber, dass Serie Dier vielleicht den Verein wieder verlassen könnte, wieder zurückgeht nach Basel und so. Und dann ging's los, na, wer könnte da kommen? Dann hieß es, hier der Hosogai, der ja mit Luukay in Berlin gute Erfahrungen gemacht hat. Spielt der jetzt in Nürnberg, ne, oder? Nee, der spielt in der Türkei bei Bursaspor. Also knapp daneben gewesen. Ja, ja. Und der Vandenberg, kenn ich auch noch, ja. Ja, der ist bei Hertha, Vertrag ist ausgelaufen, den wollen sie dann vielleicht als Ersatz holen. Und für mich ist die naheliegendste Lösung doch so jemand wie diesen Ristel, ja, so einen jungen Spieler, jetzt die Chance zu geben, zu zeigen, dass er es drauf hat. Ja, also wenn er es wirklich, so wie es uns ja immer gesagt wurde, das ist ein Riesentalent fürs Defensiv, da denke ich mir, genau so würdest du doch eigentlich ein Riesentalent aufbauen, dass du ihn ausleihst an den Zweitligisten, wo er Erfahrung sammeln kann und seine Qualität unter Beweis stellen kann. Das macht aber Stuttgart, nutzt die Situation praktisch jetzt nicht aus, um selber dieser Zweitligist zu sein, an den sie ihn sonst hätten ausgeliehen, und wollen neue Spieler verpflichten, die eigentlich, sei jetzt mal, schon bewiesen haben, dass sie nicht die Qualität haben, eine Mannschaft deutlich nach vorne zu bringen. Ja. Das ist auch wieder so eine Herangehensweise, wo man vielleicht mit Geld oder mit Transfers jetzt Fehler ausbügeln will oder, ja, weiß ich nicht, sich aufstellen will, das mir auch schon wieder so Bauchschmerzen bereitet. Weißt du, ich habe richtig Schiss vor dieser Saison, sage ich dir. Einerseits freue ich mich, weil ich hoffe, dass Stuttgart so eine Dampfmaschine wird, die da alles wegbügelt und wirklich 4-0, 5-1 und so die Spiele gewinnt. So, aber andererseits zwangsabgestiegen sind, ja? Ja, aber andererseits scheiße ich mir in die Hose vor dieser Saison. Weil ich weiß, wie der VfB sich gegen Zweitligisten im Pokal immer präsentiert hat. Und das waren immer die Spiele, wo wir richtig scheiße aussahen. Also dieses Kämpfen bis zum Umfallen ist einfach in den letzten Jahren nicht unbedingt das Aushängeschild des VfBs gewesen. Das ist das, was mir so Sorgen macht. Und der Tobi hat zu mir immer gesagt, in der zweiten Liga gewinnen eigentlich die Mannschaften, die entweder natürlich gnadenlos überbesetzt sind mit qualitativ hochwertigen Spielern oder die halt wirklich kämpfen bis zum Umfallen. Du siehst auch, wer in den letzten Jahren aufgestiegen ist. Darmstadt, Ingolstadt, das sind alles Mannschaften, die über den Kampf kommen. Paderborn, Augsburg, alles Mannschaften, die über Kampf kommen. Und nicht so sehr über Schönspielerei. Das war nebensächlich. Das macht mir Sorgen. Freust du dich denn so ein bisschen auf Red Bull? Ja, ich freue mich, aber einfach, ja, weil ich halt aus der Region komme, finde ich es wichtig für, kannst machen, ja. Finde ich wichtig für die Region, für Ostdeutschland, dass da endlich mal ein Verein da ist, der diese Region repräsentiert. Und ich finde es auch immer geil für alle, die jetzt rumstänkern. So. Ja. Weißt du, jetzt kommen die da. Und da habe ich auch neulich einen Kommentar gelesen, der absolut richtig ist. Ja, das war Marcel Reif, genau, der hat ein Interview gegeben. Und der hat was Richtiges gesagt. Der hat gesagt, ja, das Rad dreht sich weiter, das bleibt nicht stehen. Und es ist halt einfach so, wie es ist. Aber genau. Man muss auch sagen, dass Leipzig nicht nur Geld hat, sondern die haben auch vieles richtig gemacht. Mhm. Die haben ganz viele Sachen einfach richtig gemacht. Und der VfB hat halt zum Beispiel jetzt als Gegenbeispiel, als Traditionsverein, der absteigen muss, ganz, ganz viele Fehler gemacht. Es ist nicht so, dass es einfach nur daran liegt, dass Leipzig jetzt Geld in die Hand nimmt und das ausgibt. Das ist nicht der einzige Grund, warum die in der ersten Liga jetzt sind, sondern sie haben einfach auch richtige Entscheidungen getroffen. Und das muss man, glaube ich, dann auch als beleidigter Traditionsverein akzeptieren können. Ja, und sagen, okay, es ist halt so. Die haben zum einen die Kohle, aber auch sich die richtigen Leute geholt, die mit dem Geld dann die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist ein entscheidender Punkt. Das ist einfach so. Ist ja nicht so, dass Leipzig plötzlich der reichste Verein der Bundesliga ist. Das ist absolut nicht so. Ja. Und ich finde es gut, dass so ein Verein jetzt in der ersten Liga ist. Und ich glaube auch nicht, dass die jetzt hier was mit der Champions League zu tun haben und so. Ich glaube, dass Leipzig gut daran tut, sich jetzt einfach mal so erstmal wirklich die 40 Punkte zu holen. Und dann sehen wir weiter. Egal, wie es läuft am Anfang. Kann auch sein, dass das so abgeht wie bei Hoffenheim. Aber das glaube ich nicht. Weißt du, dass sie in ihrem Aufstiegsjahr dann plötzlich alle überraschen. Kann sein, dass sowas passiert. Aber ich glaube eher, dass der Verein wirklich daran gut tun würde, jetzt schnell 40 Punkte zu sammeln und dann sehen wir weiter. Ja, so würde ich, ja, aber gut finde ich es prinzipiell. Ich finde es auch spannend und du weißt ja, ich bin ja der Mensch, der gerne die These vertritt, gibt mir bitte mehr Challenger, ne? Ja, da sind sie aber, weißt du ja selber, weiter. Nein, noch mittelfristig werden sie da hinkommen. Ich bin gespannt, weil ich weiß nicht, ob die wirklich das Potenzial haben, ganz oben dann mitzuspielen, auch auf lange Sicht. Ich bei Hoffenheim hat man das ja auch gedacht, dass die irgendwann einfach so Platz 4, 5 regelmäßig anvisieren. Und wenn man ehrlich ist, haben sie das nie geschafft. Die sind nie da hochgekommen. Die waren immer im Mittelfeld, außer in ihrem ersten Halbjahr, wo sie da oben mitgespielt haben. Ja, stimmt natürlich. Also ich bin da noch weit davon entfernt, jetzt Leipzig als großen neuen Player in der Bundesliga anzusehen. Nein, noch natürlich nicht, aber ich glaube, dass das mittelfristig so sein wird, das glaube ich schon. Naja, sie legen die Grundsteine dafür, Einkaufspolitik, aber da könnten auch noch andere Bundesliga-Vereine aktuell mitmischen und das machen sie ja nicht. Also so ein Davy Selke hätte auch, weiß ich nicht, jetzt Leverkusen sich holen können für das Geld oder Schalke oder, ich meine, Davy Selke ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil der nicht die Leistungen gebracht hat, die man von ihm erwarten würde. Aber so ein Yusuf Paulsen zum Beispiel ist für mich auch ein guter Spieler, den kein anderer Bundesliga-Verein verpflichtet hat. Oder Dominik Dingsbums da. Wie heißt er denn nochmal? Jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Der jetzt im Winter einen Vertrag verlängert hat. Von dem habe ich nie was gehört. Deutscher Mittelfeldspieler, dessen Namen mir jetzt wirklich gerade nicht einfällt. Sagen wir Domi einfach. Ich will jetzt wissen, wie der heißt. Was ist mit eurem Coltorti? Wird der ersetzt? Ja, angeblich ja. Wird ja auch hier Zieler, war ja mal Kandidat. Ja. Also, weiß ich nicht. Dominik Kaiser, genau. So Kaiser, heißt er. Kaiser, Kaisi, ja. Ja, das ist auch ein Spieler, der eine extrem hohe Qualität hat. Ich glaube, sogar hier bei uns aus der Region kommt. Ich glaube, das ist ein Schwabe. Ja, guck, ich habe draufgeklickt. Aus Mutlangen kommt der. Oh, der hat sogar hier bei mir gespielt, bei Kirchheim. Der kommt aus, ja, direkt nebenan, einen Ort weiter. Da hat er angefangen, Fußball zu spielen, ist dann über Hoffenheim nach Leipzig gegangen. Genau. Und bis jetzt absolut tragende Säule für die Leipziger. Bin mal gespannt, ob er das in der ersten Liga dann auch schafft. Aber es ist auf jeden Fall ein Spieler, der diversen Bundesliga-Vereinen durch die Lappen gegangen ist. Und der hat Bundesliga-Qualität, gar keine Frage. Ja, ich finde auch diesen Way of Life ganz gut, dass er keine Spieler über 23 verpflichten. Finde es gut. Ich sehe gerade. Kann man natürlich auch nur fahren, diese Schiene, wenn man finanziell da so ein bisschen gut aufgestellt ist. Ja, bitte? Der Gesamtmarktwert von Leipzig wird bei Transfermarkt auf 38,7 Millionen festgelegt. Jetzt gucken wir mal als Vergleich bei... Ja. Also Freiburg wird mit 32 Millionen angegeben. Ja. Ist jetzt, also, weißt du? Ja. Man sagt ja so, die sind die großen Zampanos da in Leipzig, aber ich sag mal, so weit ist der Unterschied oder so groß ist der Unterschied dann auch nicht. Jetzt möchte ich mal in der ersten Liga gucken, wie da so die, wie komme ich denn jetzt zur ersten Liga? So mach mal einen VfB. Ja, da versuche ich gerade irgendwie hinzukommen. Also bin ich gerade zu blöd noch, dass so schnell Marktwert, warte mal, Marktwert... Tabelle. Gehen wir mal ganz vorne an. Tabelle, Spieltag, Bundesliga. So, VfB Stuttgart. Ach, ich bin immer noch in der zweiten Liga. Naja, kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Tabelle in der ersten Liga vielleicht dann. Bin immer noch beim VfB Stuttgart. Ach, jetzt hier kann man es umstellen. Okay. Ja. Zweite Liga ist falsch. Erste Liga, VfB Duisburg. Hallo. Ja. Machen Sie das mal jetzt an. Machen Sie mal das mal richtig jetzt hier. Ich glaube, ich kriege einen Magendurchbruch gerade. Ach, den kannst du dir aber auch wieder. Kannst du dir auch wieder wegmachen lassen. Ich glaube, wenn du da ein bisschen. Ich habe gerade Rührei mit gebratener Mettwurst gegessen. 60 Millionen hat Werder Bremen, kann ich schon mal in den Raum werfen. Aha. Das Doppelte. Ja, das Doppelte. Jo. Hätte ich jetzt aber auch nicht unbedingt vermutet, dass die doppelt so hoch bewertet werden. So, Stuttgart hat 77 Millionen Euro Gesamtmarktwert. Also wirklich dann das Doppelte. Mhm. Und ja, ist abgestiegen. Wer ist denn, wen kann man denn so, gucken wir mal Hoffenheim, was die so haben. 87 Millionen. Ja. Also, man sieht schon, die Leipziger sind jetzt nicht unbedingt... Und Gladbach? Gladbach? Gibt's gar nicht. Nee. Gladbach, wo haben wir sie denn? Gibt's denn nicht? Hier. Gladbach hat 172 Millionen Gesamtmarktwert. Haben aber jetzt 23 Millionen verloren, Potscher, sehe ich gerade. Mm. An was das wohl liegen könnte. So, Leute, ich gehe auch mal kurz austreten. Ja, machst du das mal. Potscher? Ja. Wir reden dann jetzt mal langsam so ein bisschen über die Europameisterschaft und kommen dann so langsam zum Ende des heutigen Mittags. Potscher, ich hoffe, du bist noch so excited wie ich. Findest du das auch so... Findest du das auch so? Also als ich heute Morgen, ich glaube es war heute Morgen, die Nachricht gelesen habe, dass RTL bis 2022 weitere Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft inklusive Qualifikationen zur EM und WM und sonst da irgendwas übertragen darf, hast du dich da auch so gefreut? Ich habe mich tierisch gefreut, besonders weil ich zu Hause ja alle RTL-Kanäle gesperrt habe. Mhm. Das auch deswegen nicht ändern werde. Okay. Weil, dann gucke ich mir sowas dann eher auswärts an. Ich bin aber auch, wie wir eingangs erwähnt haben. BBC ist immer eine gute Anlaufstation für Fußball, wenn EM und WM ist. Ist immer, und die Kommentatoren zumindest richtig geil. Aber ich bin auch sowas von ungehypt für die EM, das darfst du keinem erzählen. Mhm. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass es mir fast egal ist. Ich weiß auch nicht warum. Und vielleicht kommt das auch noch anders während der Spielen dann oder während des ersten, zweiten Spiels und so weiter. Aber im Moment sind es ja jetzt, glaube ich, noch 9 Tage bis zur EM. Ja. Und es könnte mir nicht egaler sein, um es so zu nennen. Weil sowohl die Kadernominierung als auch die Aussichten auf das Turnier an sich hypen mich jetzt nicht irgendwie so dahin, dass ich sage, oh, ich muss mir noch unbedingt ein Trikot holen fürs Public Viewing. Also nie. Ja, diese ganze Maschinerie läuft natürlich jetzt an, dann dieser Grönemeyer-Song, also so ein Scheiß. Mir ging ja vor 2 Jahren dieses Andreas Burani-Lied schon unglaublich auf den Sack. Und als wir dann auch noch Weltmeister geworden sind und im Maracana, im legendärsten Fußballstadion auf diesem Planeten, wird dann Andreas Burani, ich habe mich so, erstmal, ich habe mich so geschämt für mein Land, dass so ein Scheißlied, du, würde ich mal sagen, so ein bewichstes Pisslied, du, so eine Scheiße da. Dann sollen sie lieber Queen oder sowas da spielen. Mir ist scheißegal, so eine abgedroschene Scheiße da oder was. Mir kackegal. Aber wir werden Weltmeister und das erste Lied, was da Maracana, Legendary Maracana angespielt wird, ist ein Ho auf uns. Also, da habe ich mich so geschämt. Da denken wieder alle, weißt du, Milliarden Menschen gucken zu und ey, geil, dass Deutschland den vierten Titel geholt hat und das denken sich dann alle wieder, ja, ja, weißt du, die Deutschen, die können Kriege führen, die können gute Autos bauen, obwohl, nehme ich zurück, die fuschen eher so ein bisschen mehr mit den Autos und so, aber Kriege können sie führen, Waschmaschinen können sie bauen, das sind echt smarte Typen, so die Deutschen, die haben einiges auf dem Kasten und so, haben ein paar Dichter und Denker hervorgebracht, das ist eigentlich ein geiles Land so, aber ey, lasst die Finger von Film und Musik, unterhaltet uns nicht, lasst die Finger davon, ich hab mich so geschämt, es, Potsche, du glaubst nicht, was das für Erinnerungen in mir hochbringt. Wirklich, bist du wieder da? Bin wieder da und sehe gerade, dass Borussia Dortmund die 12 teuerste Mannschaft der Welt hat. Das wusste ich, ja. Und auf 14 oder 15 Schalke oder sowas? Nee, die nächste wäre dann auf 19, ja. Leverkusen. Schalke ist auf 21. Ach, dann ging es um den Wert des Vereins oder so. Auf jeden Fall ging es mir gerade darum, dass wir so ein bisschen über die EM gesprochen haben, über den Hype, der so ein bisschen maschinell generiert wird, weil es einfach so ist, so ist es wieder EM, da müssen wieder auf Müllermilch, muss wieder. Oh ja, das geht nur auf den Sack. Ja, und dann Boateng muss auf Kinderriegel sein, das ist ey, mir doch scheißegal, aber dass da wieder so ein Theater gemacht wird und so, das geht mir alles so auf den Sack so. Das ist so auch. Darum, warte, und dann ging es darum, dass ich höre ja beim Joggen, höre ich ja immer Musik, um mich auf den neuesten Stand zu bringen. Ich höre halt mega viel neue Musik, so was gerade so neu reingebrochen kommt so bei Spotify, ne? So, und dann habe ich jetzt gestern zum ersten Mal das Grönemeyer und wie heißt der Bursche da, der seit 175 Jahren mal wieder auf Platz 1 in den USA war, der Jan, wie heißt denn, scheißegal, auf jeden Fall haben die ja so eine Collaboration gemacht und da das Lied gebaut. Dann habe ich das zum ersten Mal beim Job gehört und ich bin schlagartig stehen geblieben. Ich dachte mir, ich fühle mich wie in einer Zeitkapsel zurückversetzt 2014, als wir Weltmeister geworden sind, als wir verdammt nochmal den vierten Titel geholt haben und im Maracana, Ricky, im legendärsten Fußballstadion auf unserem Planeten wird Andreas Burani ein Hoch auf uns gespielt. Und ich habe mich wirklich so mit vollstem Inbrunst geschämt für mein Land, weißt du das? Ey, weißt du, was mich so nervt? Unsere Hymne ist so ein Vollidiotenlied, so ein Scheißlied, ein Typ. Ja, aber das ist doch nicht der, unsere Hymne. Der Grönemeyer Grönemeyer auch noch imitiert oder so. Ein Hoch auf. Und nee, das ist nicht meine Hymne. Ich möchte nicht unsere Hymne dazu sagen. Nee, anscheinend ist es die Hymne, mit der man den WM-Titel 2014 in Verbindung braucht. Ja, ich nicht. Nee, ich auch nicht. So, und allein bei mir, ich bin ausgestiegen, als bei Mediamarkt EM schon, denn schon stand. okay, alles klar, fickt euch alle. Ey, das geht mir so auf. Überhaupt Werbung ist ja so ekelerregend in Deutschland. Ja. Ist ja alles nur Scheiße. Ja. So. Und dann noch dieses gekünstelt, alles ist, wie du sagst, Europameisterschaft. Und ja. Also mit Musik brauchst du mir gar nicht anfangen. Da kriege ich sowieso einen Kotzreiz, wenn ich dieses. Ich weißt du, das Besondere früher war ja, dass sowas einfach entstanden ist. Also es gab halt irgendein Lied und plötzlich war das da und hat uns so über diese Turniere getragen. Also begleitet, nicht getragen, begleitet. Und jetzt wird das im Vorfeld versucht, dieses Lied künstlich zu erzeugen und mit einer, also unerträglichen Häufigkeit dann auch uns immer wieder vorgespielt, dass du wirklich schon vor der EM den Scheiß nicht mehr hören kannst. Es ist, also. Weißt du, welches ist das Hasslied Nummer 1 bei euch? Wenn ihr mal, also wenn ich mal halt so Mainstream-Musik höre, dann ist es immer, weil ich relativ viel diese. Also ich habe im Moment auch ein Hasslied, ich weiß aber gar nicht, wie ich weiß. Ich weiß, welches es ist. Ich weiß, weil ich einfach, ich könnte ihn erschießen, der das in irgendeine Spotify-Playlist packt. Ich höre dann immer. Wie heißt denn diese ganzen Playlists? So irgendwie brandneu oder so oder keine Ahnung so, ne? Dann oder Summer Vibes oder so. Ich höre auf jeden Fall immer so Playlists, wo ich neue Musik entdecke so. Aber immer ist dieses Scheißlied dabei. Justin Timberlake. Ja, ich höre nie eine Playlist auf Spotify, muss ich sagen. Mich interessiert es einfach, was so abgeht. Mich interessiert es einfach. Suche ich aber selber danach. Also ich suche wirklich selber gezielt nach 9 Alben. Und dann höre ich mir die kompletten Alben an. Und dann höre ich mir das nächste komplette Album an. Und ja. Dann höre ich das, also ich suche eigentlich wirklich immer nur nach 9 Alben. Jetzt nicht um, ich kann jetzt nicht sagen nach, ich suche auch nicht nach Musik, die ich nicht kenne oder so, sondern ich gucke halt und wenn ich ein neues Album entdecke, höre ich mir das an. Und diese Playlisten, da mache ich immer einen ganz großen Bogen. Nee, die finde ich teilweise brillant. Nee, das ist ja völlig in Ordnung. Nur für meine Herangehensweise an Musik völlig ungeeignet, weil die Playlisten algorithmisch erstellt werden. Ja, ja. Und mein Musikgeschmack ist nicht algorithmisch. Das ist klar, einfach nicht. Und deswegen kann ich da nichts hören. Also, und zwar das Lied heißt Can't Stop the Feeling. Ja, ich finde also, da mit Sicherheit ein Lied, was mir gefällt, ja. Aber ich finde halt auch mindestens genauso viele Lieder, die mir nicht gefallen. Und absolut. So möchte ich keine Musik hören. Ich möchte Musik hören, die mir gefällt. Deswegen habe ich Spotify, weil ansonsten kann ich das Radio anmachen. Dann höre ich nämlich Musik, die mir nicht gefällt. Genau, ich muss mal eine Lanze brechen für das neue Angebot von Amazon Prime musikmäßig, weil das kriege ich umsonst dazu. Und da kann ich auch alles hören, was ich möchte. Ist gut. Hat das auch so ein, ist das auch so umfangreichend wie Spotify? Oder? Lad dir die App doch einfach mal runter. Also, ich kenne mich mit Spotify nicht aus. Also ich bin so zufrieden mit Spotify. Ist halt sehr, ist halt wirklich, es fehlt halt viel. Das ist das Problem. Also sobald du ein bisschen spezieller werden möchtest, das kann sein, fehlt zu viel aus meiner Sicht. Also du findest viele neue elektronische Musik gar nicht, findet einfach nicht statt auf Spotify und zwar nie. Also das wird auch nicht irgendwie nach 3 Monaten da mal nachgereicht, sondern wirklich elektronische Musik, die jetzt, sag ich mal, in den Clubs rauf und runter gespielt wird, findet einfach nicht statt. Natürlich so die ganz große Scheiße findest du da auch, aber so, das findest du nicht. Viele Hip-Hop-Sachen sind schwer zu finden, findest halt den Mainstream-Hip-Hop, aber so wenn du ein bisschen spezieller was suchst, wird's auch da wieder schwierig und du findest halt den Durchschnitt. So. Und auch darüber noch ein bisschen hinaus, aber ich möchte darüber noch mehr hinaus. Mhm. Also ist halt diese normale Popmusik, die es heutzutage gibt, die ist für mich so langweilig geworden, dass ich mir die nicht mehr anhöre. Also früher habe ich wenigstens mal reingehört, um zu wissen, was so durchschnittlich gehört wird, aber das ist mittlerweile so langweilig und austauschbar, dass da höre ich überhaupt nicht mehr rein. Das ist so fürchterlich geworden, dass ich einfach das Ganze umgehe. Und sobald ich spezieller werden will, ist Spotify leider Gottes nicht gut aufgestellt. Da bin ich bei iTunes dann oft besser beraten, aber das ist mir wiederum zu teuer, der iTunes-Dienst. Das ist dann, ja, leider Gottes jetzt dann doch, oder was heißt leider Gottes? Ich bin schon zufrieden mit Spotify. Für das Geld, ja, das, was ich möchte. Aber ja, um wirklich alles hören zu können, was ich will, müsste ich zu viel Geld ausgeben. Das ist mir dann ja, absolut, absolut. Und dann weil dann müsste ich bei Beatport halt rumhüppeln und die streamen nicht mehr. Früher konntest du über Beatport auch streamen. Geht nicht mehr. Das ist halt, muss man sich halt dann auf irgendwas festlegen. Hört doch mal in die Scheiße rein, wenn das nicht gehört hat. Das ist im Moment mein Hasslied. Dachschaden, ich höre da bestimmt rein jetzt. Ich hab das auch schon gehört. Nee, ja, so eine Scheiße, wenn ich den Namen schon höre, Glasperlenspiel. Du dumme Sau. Jeder Mensch, der die Scheiße hört, der guckt doch auf. Das hasse ich so sehr, das Lied. So eine Scheiße, du. Ich hab keine Musik, die ich hasse. Musik hasse ich. Ja, pass auf. Das macht mir schlechte Laune. Aber vielleicht ist das wirklich die Herangehensweise, die ich hab. Ich hab ja auch mal an Chris gesagt, für mich gibt's nie Scheißmusik. Es ist immer nur passend oder nicht passend. Nee, das ist für mich wirklich, so ist für mich Musik. Für mich ist Musik immer nur passend oder unpassend. Es gibt die schlimmsten Lieder, die ich wirklich nie hören würde nochmal, aber in irgendeiner Situation haben die mal gepasst. Ich kann das jetzt auch an keinem Lied festmachen, aber es ist einfach, vielleicht am ehesten, guck mal, Karneval, ja, um das mal so zu sehen. Da singen viele Leute, ich gehe ja nicht zum Karneval, aber ich sehe das, singen ja viele Leute Lieder, die würden sie sonst nie singen und auch gut finden. Hast du mit Sicherheit recht, dass man da mit irgendeinem Promillezustand, ja, aber darum geht's doch jetzt. Es ist nicht nur die Promille, es ist immer passend und nicht passend für mich. Für mich ist es wirklich so. Also deswegen, es kann gut sein, dass für die Leute, die da nach Frankreich reisen, zu dritt oder zu viert in Männergruppen, grölend durch Frankreich ziehen, ja, dass das Lied genau ihr Gefühl, aber das ist doch nicht unser Diskussionsansatz. Naja, das ist schwierig, dann über Musik, darüber kannst du halt schwer diskutieren. Doch, kann man nämlich ganz genau, wie man auch über Fernsehen diskutieren kann, dass gewisse Sachen einfach nur verdummend und scheiße sind. Und damit meine ich jetzt alles Musik von RTL. Musik kann ich das nicht gelten lassen. Bei Fernsehen ja, und dann ist es aber auch so, dass es nicht an der Sendung liegt, sondern an den Leuten, die diese Sendung gucken. Also das ist halt, ja, die Leute suchen sich, das ist ja nicht so, dass jemand gezwungen wird, sich das anzugucken, sondern das wird ja bewusst geschaut. Also das sind ja Menschen, die das wirklich mögen. Und das ist ja das Problem. Also wenn jemand gerne Daniela Katzenberger beim Kinderkriegen zuguckt, ist das offensichtlich das Problem dieser Menschen und nicht, weiß ich nicht, wo das kommt, aber nicht das Problem des Senders. Und bei Musik sehe ich es anders. Bei Musik steckt eigentlich immer jemand dahinter, der sich darüber Gedanken macht und das für gut erachtet. Es gibt bestimmt auch genügend Leute, die versuchen. Ich habe immer das Gefühl, beim Fernsehen ergeben sich die Menschen in ihrer eigenen Faulheit und Scheißigkeit. So, wenn, sobald irgendwie, wenn ich schon sehe, wenn irgendwelche Menschen Scheiße haben, wollen die es oder so eine verfatzte Scheiße gucken. Wirklich, da wäre ich richtig aggressiv. Da denke ich mir, habt ihr euch irgendwie, habt ihr keinen Anspruch, wollt ihr nicht eurem Gehirn? Das ist wie, als wenn du den ganzen Tag nur Cola und Schweinshaxe frisst. So, da verfettet dein Herz und keine Ahnung. EM 2016, wir freuen uns alle drauf. Was machst du gern zum Abschalten? Ficken. So, jetzt gut. EM 2016. Nee, aber was machst du gern zum Ficken? Abschalten? Ja, okay. Dann sage ich jetzt mal ohne auf das genau hinaus zu wollen, sondern es ist halt so, für manche Menschen ist das Abschalten, da sich hinzusetzen und sich damit berieseln zu lassen. Das muss man dann akzeptieren. Ich sehe es genauso wie du, dass es absolute Verdummung ist, ja, aber diese Verdummung ist legitim, so wie es andere Menschen auch für Verdummung erachten, wenn ich UFC gucke. Ja, das ist halt einfach so eine Sichtweise der Dinge, ja, für die ist das dann halt es absolut abschalten TV, also geistig abschalten und es dudelt irgendwas vor mich hin. Ich gucke auf mein Handy oder gucke in irgendeine Zeitschrift. Ich kann das akzeptieren, dass Menschen das gucken, weil ich muss es nicht gucken. Das ist das Schöne an unserer Zeit. Ich bin nicht verpflichtet, mich auf dieses Programm herabzulassen, sondern gucke halt dann was anderes, was mir zusagt. YouTube zum Abschalten, alles was es da so gibt. Ja, aber das YouTube guckst du aber ja auch rum, so, also das ja, ist ja aktiv, also mehr habe ich halt meine nö, also es gibt ja bestimmt noch was, dass du einfach machst, was so vor sich hin ja, da lasse ich so halt meistens RBTV laufen, das zum ist Beispiel zu 99% läuft es einfach da nebenbei und Leipzig TV da läuft bei Leipzig. Bei mir läuft bei sowas immer entweder der History Channel genau oder ZDF Info. Ich muss eine Lanze für ZDF-Info brechen, auch wenn da mir immer noch zu viel Nazi-Kram kommt, aber es ist ein Top-Sender. Ja, klar, es ist ein Top-Sender. Ja. Ich guck das kann ich auch aus diesem Grund immer nicht sehen, diese ganzen History-Channel und so, weil diese Übersetzungen sind ja unerträglich. Teilweise. Kannst du ausmachen. Weiß ich, mache ich aber dann schon nicht mehr. Auch das Englische finde ich fürchterlich mit dieser. Also ich hasse Dokumentationen, die dann mit irgendwelchen nachgedrehten Szenen so eine. Echt? Eine alte manchmal, Sache widerspiegeln. Doch, das kann manchmal aber richtig gut sein. Also zum Beispiel in letzter Zeit war das hier über diese großen amerikanischen Industriellen, das war richtig gut hier mit Carnegie und so weiter. Das war richtig gut gemacht. Das war ein Thema, was in Deutschland halt sehr oft oder sagen wir es so, amerikanische und Weltgeschichte hat in Deutschland hier oft keinen Platz, weil wir mit unserer eigenen Geschichte noch genug zu tun haben. Mhm. Und da finde ich es gut, dass auf solchen Sendern halt Sachen laufen, die auch früher woanders passiert sind. Weil frag doch mal, ich habe im Abitur Geschichte gehabt, aber frag mal heutzutage einen über jemanden was über den amerikanischen Bürgerkrieg. Es liegt oder sonst daran, dass Geschichte in Deutschland oft sehr oder auch in den USA sehr langweilig vermittelt wird. Das kann man nämlich schon interessant machen. Da brauchst du nur mal Hardcore History hören, den Podcast. Da weißt du, wie Geschichte okay, interessant. Okay, kenn ich gar nicht. Ja, hörst dir an. Mhm. Das ist Geschichte, da hängst du dran. Das sind Podcasts, da redet der zum Beispiel über die Mongolen, ja, wie die ihre Kriege geführt haben. Das ist auf Platz 1 der Podcast, ne? Der geht ja gerade völlig steil, ne? Hardcore History. Ist der jetzt auf Platz 1 bei iTunes? Ja, ich glaube schon, okay. Ja. Also ich höre den seit dieser Mongolen-Geschichte, ich weiß nicht, wann das kam, 2014 oder so. Und das geht insgesamt, also aber 15 oder 20 Stunden lang. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Geschichtslehrer es geschafft hätte, mich 15 oder 20 Stunden lang über die Geschichte der Mongolen zu unterhalten. Aber dieser Typ schafft es. Also es ist immer eine Art und Weise, wie Leute ihre Scheiße da präsentieren. Da sprichst du aber was ganz Tolles an. Und zwar gibt es von D-Radio Wissen ja diesen eine Stunde History. Habe ich mir gedacht, ey, tipptopp, so eine Stunde, weißt du, in der Woche so mal über so ein völlig abstraktes Thema in der Menschheitsgeschichte zu hören, bin ich dabei, höre ich mir an. Natürlich nach einer Folge entabonniert, ist ja völlig klar. Da kommt dann immer, ja, und wie heißt dieser, der ist doch immer bei Vrindt, bei Holger Klein, von sonst irgendwas. Eier oder was? Nee, von Thielen oder irgendwie sowas, auf jeden Fall so ein Historiker. Manu Thiele? Ja, so gut. Und anstatt irgendwie, ja, Manu Thiele ist immer bei Vrindt. Nee, bei History Channel ist der. History Channel ist der immer und erzählt, was in der Attitude-Ära passiert ist. So, auf jeden Fall, da wird aber dann nicht falsch einfach, erzählt das immer. Da wird dann auf jeden Fall nicht irgendwie erzählt, so wenn er introduced wird, hier kommt der und der, nein, hier kommt der Mann, der fast das Bernsteinzimmer entdeckt hätte, bla bla bla, und dann mit so Indiana Jones Musik, denke ich mir nur, oh ne, komm und lösch den Endabonnenten. Ey, Mann, so eine Scheiße, du ganz im Ernst. Und da gab es auch ein Format, oder es gibt wahrscheinlich immer noch, D-Radio Wissen Update. So, ich höre jeden Tag, jeden Morgen höre ich NDR Info Echo des Tages. Da geht es 30 Minuten um die wichtigsten Themen des dann halt vergangenen Tages. Höre ich jeden Morgen. So, auf jeden Fall gibt es das selber auch in 15 Minuten von D-Radio Wissen Update heißt das. Da habe ich mir gedacht, ey, 15 Minuten noch oben drauf, warum nicht so? Dann bist du up to date und alles gut. Nee, natürlich, völlig, völlig falsch. D-Radio Wissen ist der größte Drecksscheißladen aller Zeiten. Da kommt dann immer unter jedes halbwegs ernsthafte Themen kommt dann immer so ein Gewummer, so ein Dudun-Dudun. Die ganze Zeit aber, 10 Minuten lang. Und das lenkt mich so ab, ich denke mir, lass doch die Scheiße, erzählt mir, was Fakt ist und dann ist gut. Und dann kommt immer noch so ein Spieler und dann kommt immer so eine Einsprecherin, wenn irgendwelche Kommentare vorgelesen werden aus dem Internet zu irgendeinem Thema. Dann wird da immer so ein Einspieler, kommt dann immer, ich krieg's nicht mehr zusammen, was war noch? Übel schlecht so. Auf jeden Fall diese Stimme von D-Radio Wissen, bla bla bla. Nee, jetzt kommt der Kommentar. So, erst so auf eine falsche Fährte gebracht und dann so witzmäßig. Und du denkst einfach nur, nein, das soll nicht witzig sein. Und nein, ihr solltet auch nicht so eine dramatisch geschwängerte Musik unterlegen. Nein, ihr sollt einfach nur verdammt nochmal 15 Minuten ein paar News irgendwie erzählen. Es ist nicht möglich in Deutschland. Es ist wirklich nicht möglich. Also ich habe mir eine Zeit lang, nachdem ich aufgehört habe, UFC zu gucken vor ein paar Monaten, habe ich mir eine Zeit lang das mal gegeben. Also habe ich auch mal viele D-Radio-Wissen und so Scheiß. Alles so diesen ganzen Scheiß. DLF und so habe ich alles entabonniert. Ich ertrage das nicht. Nee, DLF, da höre ich die Interviews. Ja, mache ich alles nicht mehr, weil alles, was da gesagt wird, habe ich schon 50.000 Mal woanders vorher gehört. Wahrscheinlich. Das ist mir einfach, es geht auch an meinen Interessen geht das völlig vorbei. Und es sind ja keine, also mit den Politikern keine Interviews, sondern es sind einfach nur so Statements, die Politiker raushören bauen dürfen. Weil ein Interview ist für mich halt einfach ein Gespräch, zum Beispiel wie Vrindt oder von mir aus wie Joe Rogan Podcast macht. Das sind für mich Interviews, wo Leute sich miteinander unterhalten und nicht, wo jemand ein Statement irgendwie kundtun kann. Übrigens auch sehr interessant dazu, die Stuttgarter Nachrichten haben mit Antonio Rüdiger neulich ein sogenanntes Interview geführt. Ja. Und wenn man sich diese Abschrift durchliest, da frage ich mich immer, wer redet so mit Menschen? Ich kann das jetzt wieder natürlich nicht 100% auf den Punkt bringen, aber es geht mir einfach darum, diese Art und Weise, wird Antonio Rüdiger wird so über den VfB gefragt, über den Abstieg, und er sagt halt, naja, es ist im Endeffekt, ja, jetzt nicht so überraschend, weil wenn du immer unten mitspielst, kannst du halt mal irgendwann abspielen, ist halt so. Und dann als nächstes, das klingt aber nicht gerade, als ob das ihnen nahe gehen würde. So, wo du so merkst, so, ja, okay, soll das jetzt eine Frage sein oder ein Statement? Kannst du nicht einfach miteinander reden? Eine Unterstellung und so. Ich denke mir so, redest du doch nicht mit jemandem, sondern ich würde einfach so, dann, du, wie findest du das gerade hier? Wieso kann man das nicht heutzutage so rüberbringen irgendwie? Also ich verstehe, dass du mit denen nicht verspielen will. Für eine Sportbild musst du so verschriftlichen und da kannst du wahrscheinlich auch nicht einfach so eine Abschrift eines normalen Gespräches bringen. Aber dann bring halt ein Audio-File. Ja? Stell ein Audio-File auf deine Seite. Oder ein Podcast. Ich meine, das geht so an der heutigen Zeit vorbei, die Art und Weise, wie die dann reden. Und das merkst du beim Deutschlandfunk und so auch voll. Das ist einfach nur so ein Statement-Ding, was da abgebildet wird. Also das geht völlig an. Mich interessiert das, was diese Leute zu sagen haben, aber nicht als die vorgefertigte Antwort. Genau, die Aufbereitung ist katastrophal, was sich da aktuell abspielt bei uns in Deutschland. Also ich habe drei Nachrichtensender, zwischen denen ich morgens immer switche. Und da kann ich einfach, oder da will ich auch einfach nicht in ein anderes Land switchen, weil es da... Ich hätte gern einen. Ich würde nur gern einen haben. NDR Info, weil es halt regional bei uns ist. Dann habe ich B5 aktuell. Denkt sich jeder normale Mensch, bist du denn bescheuert? Das ist vom Bayerischen Rundfunkensender. Natürlich bin ich bescheuert. Es gibt dann einfach nichts anderes, was... Ich habe gar keinen. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ja. Ich wüsste nicht, wo ich mich hier in Deutschland in Sachen Radio gut informiert fühlen wird. Also nicht, dass keiner was kann und halt, so. Ich kann aber halt es gibt halt nichts, dass meine, also das, was ich mitbekommen habe, dass das mir aufbereitet wird in einer Art und Weise, so dass ich neue Informationen dazu bekomme. Es sind immer wieder gleiche Informationen, richtig, die neu ja, zusammengetragen werden zwar, halt, aber es ist immer das Gleiche. Ich kann halt morgens keinen 89.0 RTL oder Enjoy oder sowas bei uns, weil dann bin ich wirklich kurz davor, mir einfach in der Kloschüssel zu ersaufen. So, ja mit es, dir, kann, also es geht einfach nicht. Dann muss ich mir halt hast. Die paar Minuten, die ich morgens höre, ist DLF, NDR Info oder B5 aktuell. So, da bekomme ich halt meinetwegen auch Informationen, die ich schon weiß, aber oft halt auch Fragmentstücke, die ich noch nicht weiß, relativ vernünftig dargeboten. Aber das ist halt relativ vernünftig und das ist nicht gut. Und es gibt einfach wirklich kein Medium, wo ich mir morgens denke, ja, Alter, komm, machst du mal an. Oder machst auch mal außer der Reihe an, außer mein morgendliches Ritual, Nachrichten zu hören, so weißt du. Aber ich würde mir auch so einen Sender wie 1Live 89.0 oder sowas habe ich mir anhören. Aber leider bin ich dann einfach kurz suizidgefährdet, wenn ich das 5 Minuten höre. Dann bin ich wirklich kurz davor, mir zu denken, ob die Menschheit wirklich völlig verdummt ist. Also für mich gibt es morgens nur Twitter, Twitter und Twitter und danach gucke ich Tagesschau und Tagesthemen, ja. Also dann, wenn ich unterwegs bin und dann ist für mich eigentlich noch ja, Young Turks, Vice News und das aber auch nur Vice News, das normale Vice ertrage ich nicht, ich schon gar nicht das Deutsche. Ich kann, nein, wenn ich das Deutsche Vice sehe da, oder lese, da drehe ich völlig ab. Da gibt es nur noch Titten, Ficken, genau. Es muss immer nur noch darum gehen, hier, wie kannst du deinen Schwanz in ein Arschloch von einem Kamel stecken? Ja. Habe ich versucht, meinen Schwanz in einen Mäusearsch zu schieben. So ist so eine Headline immer gleich. Da denke ich immer so, ey Leute, was seid ihr eigentlich? Seid ihr wirklich mittlerweile so weit unten, dass ihr keine anderen Themen aufarbeiten könnt? Oder griechische Steuerzahlerin hat sich die Titte amputieren lassen. So, das wird dann auch so hingeschrieben, ja, um sich ein Erdbeereis zu kaufen. So, ja. Nur noch so Clickbites. Nur noch, das sind nur noch Clickbites bei Vice. Ja, natürlich. Und die Vice News, die englische Ausgabe, das geht noch einigermaßen, hat aber auch extrem abgelassen, weil früher gab es da auch täglich Nachrichten. Ja, genau. Und die gibt's nicht mehr. Ja, aber da kommt auch viel so Gossip-Scheiße. Ja, es hat alles ziemlich nachgelassen. Und die einzigen, die ich halt gucke, sind dann noch die Young Turks. Die, da muss ich aber auch die ganze Zeit auf Facebook rumhüppeln, weil die halt sich total auf Facebook einschießen und da halt ihren Programm live streamen. Und das ist halt immer gut, aber ja, es ist halt scheiße. Kannst halt nicht das ganze Zeit auf Facebook rumhängen. Und vor allem, wenn du unterwegs bist, geht's schon dreimal nicht, muss man auch sagen. Ja. So. Und außerdem braucht, glaube ich, auf Facebook gerade der Philipp, den kompletten Philipp Jordan, der jeden Tag 60 Stunden streamt. Das ist der erste Mensch, der es geschafft hat, in 3 Zeitzonen komplett durchzustreamen. Das ist wirklich. Und jedes Mal, wenn ich online gehe, gerade eben gehe ich so auf Facebook, zack, Philipp Jordan malt wieder irgendwas live. Seitdem es diese Livestream-Funktion bei Facebook gibt, siehst du nur noch den. Das ist echt? Unglaublich. Ja, ja. Der ist nur noch live auf Facebook beim Streamen. Großartig. Ja. So, wird Deutschland jetzt Europameister oder nicht? Ja. Gut. Ich sage, Frankreich wird Europameister. Ich sage Albanien oder sowas. Albanien? Bin ich dabei? Bin doch dabei. Ich habe übrigens jetzt erst verstanden, wie diese Gruppen da jetzt funktionieren, damit die ein Achtelfinale reinbekommen. Da kommt doch irgendwie jeder weiter gefühlt, ne? Mit dem Dritten und so. Ja, ja, da kommt eigentlich brauchst du gar nicht, kommt jeder weiter. Kann Stuttgart mitspielen, meinst du? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, es gibt immer noch einen letzten Platz in der Gruppe, Ricky, da muss man dran denken. Jetzt kommt mir gerade was. Vorletzter sind die, Pocho. Reicht. Vorletzter reicht bei der EM. Welches Land könnte Alex Zorniger trainieren? Na, Dänemark. Jetzt, wo er da ist? Nee, ich denke da eher so an Türkei oder sowas. Nee, die hängen den nach 2 Spieltagen. Oder er hängt die Türkei. Naja. Alex Zorniger wäre so ein typischer Australien-Trainer. Was? Wieso das denn? Weiß ich nicht. Dann wird es aber hängen bei der EM. Und schon aus dem Alter ist er raus. Ja, was eng, ja. Aber obwohl, die können beim ESC mitmachen. Dann ja, eben, dann können die auch bei der EM mitmachen. Ja. Ich finde ja gerade beim Kicker lustig, welche Wunschspieler würden Sie in die deutsche Nationalmannschaft stellen? Dann steht so, die Top-Spieler unserer User. Boateng, Hummels, Neuer, Groß, Müller, Özil. Dann denke ich mir so, ja, wer soll denn da sonst noch übrig bleiben? Also wenn die nicht mitmachen werden, dann? Ja, ich gucke hier gerade, wer zur Auswahl steht, das ist schon so lächerlich im Tor. Ja. Weißt du so, wen sollst du ins Tor stellen? Ja, das ist wen ja könnte man da wohl ins Tor stellen? Na, also wir können es ja mal machen, kurz. Ja, also der Neuer ist ja klar, so ist gesetzt. So, na, Abwehr. Ja. Gefühlt Ulle, aber machen wir Neuer. Ja. Na, Ulle spielt, glaube ich, der wird irgendwo noch nachnominiert bei irgendeinem anderen. Eingebürgert noch schnell, genau wie Roman Neustädter, der ja für Russland aus. So was ein ist, Quatsch. Warte mal, was ist denn eigentlich die Taktik, die Deutschen wählen werden, eurer Meinung nach? Die wollen gewinnen, glaube ich. Ich denke auch. Also nee, 4-5-1 oder machen die so. Also wir müssen mit Boateng und Hummels, wird wohl zum EM, also jetzt lese ich gerade auf Sportbild, dass er zum EM-Auftakt ausfällt. Habe ich auch gehört, aber jetzt mal ganz kurz nochmal zur Taktik, da frage ich mich übrigens auch noch, spielen Sie so 4-5-1 oder was? Nee, 4-1-2-1. Nee, es gibt nicht im Kicker. Dann kann es das nicht sein. Also 3-5-2. Hast du leider verkackt jetzt. 3-5-2. Ich kann euch mal die Taktik sagen. Schick mir den Link. Warte, sofort. Ich kann gerade nicht, weil ich ja gerade die Taktik offen habe. Moment. 4-5-1, 3-5-2. Kann ich nicht mal einen Link schicken? Doch, kann ich. Aber dann geht die Taktik zu, weil das so ein Pop-Up-Menü ist. Ach, du bist doch schwul. Ich schick dir gleich den Link. 4-5-1, 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3 oder 3-4-3. 4-3-3. Gut, da habe ich ausgewählt. So, jetzt schicke ich dir einen Link. Was sagt denn der Pocho dazu? Ja, passt schon. Es ist eh scheißegal. Die machen eh, was sie wollen. Das ist die Antwort. Pochos Antwort ist eigentlich immer nur, den haben wir doch einfach nur gekauft. So, ja. So, das ist die Abwehr. Jetzt kommt, das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich 4-3-3. Ich möchte doch 4-3-3 spielen. So. Haben wir doch. Ja, jetzt haben wir's. So, wieso geht denn jetzt diese Taktik-Scheißblock nicht weg? Prophets of Rage, was habe ich denn jetzt hier? So, jetzt pass auf, jetzt kommt die Abwehr. Also auf der rechten Seite kann ich mir vorstellen, dass da der Lahm könnte auch im Mittelfeld spielen, wa? Wenn er dabei wäre, ja. Ach stimmt, der hat ja aufgehört. Jetzt fällt mir das erst auf. Der ist ja gar nicht mehr Deutscher. Jetzt so eine Sache. Hat aufgehört, Deutscher zu sein. Ab wann ist das eigentlich eine Frechheit, dass man sagt, ich spiele nicht mehr für die Nationalmannschaft, aber spiele weiterhin für einen Verein? Also ich finde, der Lahm, der hätte es eigentlich, der schuldet es Deutschland einfach. Was hast du denn jetzt für eine Aufstellung? 4-3-3. Jetzt habe ich 4-3-3. Jetzt brauchen wir aber einen Rechtsverteidiger. Also der Emre Can, den kannst du nicht auf rechts stellen. Ja, aber der Kimmich wird ja jetzt wohl heute getestet, heute Abend. Ja, dann machen wir erstmal Innenverteidigung, da fühle ich mich sicherer. Ja. Also reden wir jetzt grundsätzlich oder, weil der Hummels könnte ja nicht mitspielen im ersten Spiel. Ja, ich sag mal so, im Durchschnitt. Also Hummels wird dann schon ja nochmal irgendwann eingreifen in dieses Jahr. So. Eingreifen, ja. So, also Hummels und Boateng. Ja, das brauchst du, kannst du einfach reinmachen. Ja. Ja, aber die Außen sind dann schon wieder... Naja, der Linksverteidiger ist auch 100 pro. Hector. Ja, klar. Ist ein guter, sind wir mal ganz ehrlich, Jungs. Würdet ihr Hövedes dann... Nein, der muss weg. Was der da will, der hat doch seit 38 Jahren nicht mehr gespielt. Was will denn der da? Der hat doch gut gespielt bei der EM. Aber darum geht's doch jetzt erstmal nicht. Der hat bei Schalke, wann hat das letzte Mal gespielt? Nur weil Schalke nicht so oft spielt. Nee, nur weil er verletzt für 48 Jahre. So ein Quatsch, du. Hat aber auch keinen Fehler gemacht in den. Das stimmt, dann mach mal ein Hövedes. Nee, aber wer spielt denn auf rechts? Emre Can oder was? Emre. Könnte auch so Mustafi auf rechts eine Option sein? Claudio Mustafi, das könnte man auch machen. Hat der nicht bei der WM damals auch mal rechter Verteidiger gespielt? Ich glaube ja, aber war nicht so gut, glaube ich. Aber der hat jetzt eine gute Saison gespielt in Spanien. Das habe ich nie mitbekommen. Emre Can wäre mir lieber im Mittelfeld. Aber meinst du, dass Jogi sagt, der spielt rechts hinten? Ja, aber was meint er denn von Kimmich? Ganz ehrlich, nee. Kackert er sich ein, meinst du? Weil Mittelfeld von mir, also ich würde ihn mitnehmen, weil er halt so universell einsetzbar ist. So, aber für die Startelf, ich würde mit Mustafi gehen auf rechts. Würde ich mal probieren. Also kann mir auch vorstellen, dass das nach hinten losgeht, aber dann kannst du immer aber noch was ändern. Habt ihr nicht auch so im Hinterstübchen, dass der da eher so nicht so gut war bei der WM? Richtig. Aber er hat sich, oder die spielen hinten wirklich mit einer Dreierkette. Rüdiger, Hummels, Boateng. Das kann natürlich auch sein. Da machst du jetzt ein Fass auf. Könnte man sich vorstellen. Meinst du situativ wie Guardiola? Bei Attacke Dreier, bei Anti-Attacke Fünfer? Ja, dann einfach die zwei Defensiven wieder mit nach hinten ziehen. Das ist halt, weil ich frage mich halt wirklich, diese Rechtsverteidigerposition ist für mich echt ein extremes Problem bei einer Viererkette für Deutschland. Machen wir jetzt also 3-5-2. Pocho? Ja, würde ich schon. Hört sich realistisch an. Sag doch immer ja, bei 4-3-3. Weil er kifft. Dann nennt er eine kiffende alte Schweinehure. Aber dann ja, ist so der ist Hector das. Raus. Oder würdest du trotzdem mit Hector? Jonas Hector spielt sowieso nicht von Anfang an. Glaube ich nicht. Was? Der war doch. Also, den finde ich super. Ich bin nur einmal Hector-Guy. Ich auch. Ich bin absoluter Hector. Hector. Ja, was denn jetzt? Also Boateng und Hummels, da brauchen wir uns jetzt mal keine Sorgen machen. Dann Rüdi. Rüdi! Jetzt hat der hat gesagt, er kommt mit stolz geschwellter Brust. Der hat in der Champions League gespielt. Und es ist schon was anderes, wenn du nicht von einem Abstiegskandidaten kommst, hat er gesagt im Interview. Rüdi ist ja gar nicht dabei bei mir. Rüdi ist dabei, ist der ganz Schwarze. Muss man auch mal sagen. Der Allerschwärzesten. Ja. Das sieht jetzt aber lustig aus. Mache das auch gerade mit. Unten haben wir Weiß, dann Kakao und dann Spatz. Ja, schön. Bin ich schön. Ja, in der heutigen Zeit nochmal so. Was denn? Ja, da wirst du sofort, wirst du da in Pranger gestellt. Ja. Da muss man echt aufpassen heutzutage. Dabei meint man es gar nicht böse, aber man hat ich meine also ich bin wirklich, ich habe mir dreimal die Packung mit dem Boateng beim vom Kinderriegel. Würde ich mir nie machen. Ich habe Schweinsteiger und den habe ich noch durchsichtig gemacht. Damit es richtig. So, jetzt pass auf, jetzt Mittelfeld. Lass mal das mal so, oder? Wir lassen das mal so. Der Rüdi macht das. Jetzt Mittelfeld. Der ist auch nicht so leicht. Also der Özil ist ja klar. Er wird da so in der Mitte rumhüppeln, wa? So. Ja, aber lass uns erstmal die Doppel-6 machen. Ja, das ist schon ein Problem. Also groß ist klar. Oder? Toni rein. Sammy, komm und bumm, sitzt. Khedira stimmt. Ja, logisch. Hab ich. Den, ist der dabei? Ja, er ist dabei, aber er ist noch verletzt. Der kann noch nicht spielen. So, dann ist Özil aber vor den beiden. Ja, jetzt pass mal auf. Dann machen wir den Özil ganz klar auf 10. Ja. Dann machen wir auf rechts, machen wir Tommy. Müller. Ja, ja. Den hätte ich jetzt eher so vorne irgendwie hingeschickt. Aber wahrscheinlich geht es jetzt hier bei Kicker gar nicht so, wie ich das will. Ja, das stimmt. Der muss eigentlich mit nach. Aber wir spielen doch nicht mit zwei Stürmern. Was ist das für ein Dünnpfiff? Das wäre dann eher. Ja, was wären das dann? 3-6-1 oder was? Nee, das wäre halt 3-5-2. Nee, das wäre dann 3-2-3-1-1. Und ein, ich glaube, ein Anschreiben. Einem Sinn. Naja gut, ist egal, das kann man sich, das kann man ja dann verschieben, wie man will, ja, aber ja, das kann die Startelf situativ verschieben, dann auf dem. So, also ich würde sagen, der Müller, den würde ich dann schon von mir aus da rechts so hinstellen. Stell mal hin, mal gucken, was uns da nachher noch einfällt. So. Ja, und links ist ja auch klar, was da abgeht. Wer denn? Reus? Mirko, na klar. Hat das in der Nationalmannschaft nie so richtig. Der, du, jetzt passt mal auf. Jetzt haltet mal beide bitte eure Scheißfresse. Stell doch den Sané dahin. Nee, jetzt haltet ihr mal bitte das Maul. Und zwar werden wir ganz weit kommen in diesem Turnier, weil wir einen Key-Faktor haben. Und jetzt denkt ihr, jetzt dreht denn der völlig durch. Nee, es ist Mirko Reus. Mirko Reus ist so disappointed, weil er nicht Weltmeister geworden ist, weil er nicht mit durfte, weil er verletzt war. Der brennt! Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der den Götze da irgendwie mit einem mogelt. Wenn der Götze spielt, dann konventiere ich zum Österreichtum. Ich hoffe immer noch, dass der Özil sich verletzt, weil das. Ja, aber stell dir vor, Mirko Reus im ersten Spiel umknickt, so nach 2 Minuten, knack. Ja, hoffentlich passiert das dem Özil. Der zeigt nie gute Leistungen im Nationalmannschaftsspiel. Pass mal auf. Er ist zum Spieler des Jahres in London, auf den London gewählt worden. Der wird's. Das wird ja, der Spieler des Ja, aber ich kann mich. Kennst du ein Spiel von Mirko Özil, wo der sich wirklich mal, sag ich mal, als großer deutscher Nationalspieler verdient gemacht hat? Nein, kenne ich nicht, aber es ist auch jetzt der richtige Zeitpunkt, um damit anzufangen. Sagen wir seit 4 Jahren. Ne, wüsste ich keins. So, also okay, ich meine, ist schon klar, dass der von Anfang an spielt. Da hilft wirklich nur eine Verletzung, dass wir dem irgendwie, weiß ich nicht, was ans Knie wünschen. So, und der Reus auf links, das ist natürlich klar. Man könnte sich aber auch bei so einem Löw vorstellen, dass der mal so ein Bold Move bringt und da so ein Sané reinwirft, wa? Oder, kann ich mir vorstellen? Oder Leroy. Aber Yogi sagt nur Sahne. Ja, weil er recht hat. Ja, er sagt aber, original bei jeder PK Leroy Sahne. Schließt ihr Weinsteiger als Bastian Weinsteiger als Sebastian Weinsteiger. Heißt der Sebastian Weinsteiger? Der neue jetzt? Schließt ihr den komplett aus für die Stadt? Seitdem der Werbung dafür Mobile Kingdoms oder so ja, macht, ist der für mich völlig diskreditiert. Mit langen Namen sollte man immer so ein paar Buchstaben vertauschen. Sebastian Weinsteiger. Ja, besonders regt sich über die Nazi-Soldatenfigur auf, weißt du, und geht dann erstmal schön in ein Schlachtspiel rein. Emmy Dekira, finde ich auch gut. Jerome Dekira? Toa Beng. Das ist gut. Jerome Toa Beng. Und Rüdi? Einfach nur Rüdi. Das ist der Rüdi. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich den. Aber das liest sich bisher echt großartig. Ich lese jetzt mal kurz von den Spielern, die wir auf dem Platz haben, die Vereine vor. Bayern, Roma, Bayern, Dortmund, Juve, Real, Dortmund, Arsenal, Bayern. Ja, das ist ja großartig. Noch kein Stuttgarter dabei. Nee, noch nicht, aber kommt ja vielleicht noch was. Ja, der Rüdiger ist ja offiziell jetzt wieder auf Schwabe dann ab Juni. Ginczek, ja, er hat ein Kind gekriegt. Mhm. Er selber. Ja, er selber auch, hat mitgemacht, so wie er aussieht. So und beim Prequel von Twins mit, oder was? Aber ich sage euch, jetzt kommen wir zum größten Problem. Das ist der Sturm. Der steht da vorne drin. Also ich meine, klar, Gomez wird wahrscheinlich spielen, wa? Und du jetzt mal ganz im Ernst. Nee, Alter, du wirst sehen. Warte mal. Poldi? Nee. Der stellt den blöden Götze da in Sturm. Glaube ich auch. Da drehe ich aber durch. Und dann kacke ich hier auf dem nee, das kann da nicht bringen. Der stellt den Götze in Sturm. Der macht Götze da rein, ja? Das kann gut sein, ja. Weil du, ich glaube, der Gomez, der hat nicht so die volle Rückendeckung von Löw, weiß ich nicht. Ich irgendwie glaube ich nicht so richtig dran. Podolski, kannst du vergessen. Ich kann mir nur vorstellen, Sané vielleicht so als Überraschung, aber den musst du schon über außen eigentlich spielen. Aber den Sané musst du also ich finde, Sané ist der perfekte Spieler, um das Spiel zu beleben. Ja, ja, so ähnlich wie damals der von Dortmund hier bei der WM 2006, wie hieß er nochmal? Donkor. Genau, also einfach so ein Wirbelwind. Oder den nochmal, den Odonkor. Stimmt. Ist der nicht arbeitslos in Spanien? Verteilt er da nicht Zettel vom Ballermann 6 oder so? Nein, er ist nicht am Ballermann 6, der ist am Ballermann 4. Ballermann 18. Alcudia ist der schon. Oh, da sind wir, Alcudia. Siehst du, da kannst du den mal interviewen. Das sind so Kinder, wirklich. Ja, das ist viele Familien, da freue ich schon mal. Vielleicht. Auf das Kindergequake. Ja. Wir haben eine abgeschottete Finca. Ja, ja. Vielleicht treffe ich einen Doktor da. Ja, kann schon sein, dass der bei euch einen Pool sauber macht. aber ich sage dir, der Götze steht in der Startelf. Ja, ich glaube das auch. Im Sturm sehe ich auch so. Jetzt ist noch eine Position frei. Also gefühlt würde ich jetzt sowieso Schluss machen. Ich würde die zwei Positionen vorne würde ich nicht besetzen. Oder doch den neueren Sturm und den Ulle hinten rein. Ja. Ulle! Ja, aber wer würde da jetzt, also man, in dieser Formation würde ich denken, dass eher Müller dann da noch vorne mit reinhüpft. Ja, du kannst auch einen Mittelfeldspieler da reinschieben. Lass uns das mal so machen, dass wir den Müller vorziehen. Und einen Götze. Und einen Götze vorne rein. Aber das sagen wir ja nochmal, nicht unsere Wahl, sondern das ist die Vermutung, wie Löw aufstellt. Genau. Und jetzt lass uns mal das rechte Mittelfeld nochmal neu besetzen. Und zwar würde ich da mit dem Bellarabi arbeiten. Ja, ich würde aber auch, hätte auch nichts gegen den Brand. Der hat mich auch überzeugt in den letzten Spielen. Jetzt sag ich dir mal was, der kommt nicht mit. Ja, glaube ich auch. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn er mitkommt und spielt. Weil ich finde ihn gut. Ja, aber jetzt sage ich dir mal was. So ein Pech aber auch. Schweinsteiger hat ja sein Handtuch schon auf die Liege gelegt. Ja, das ist das Problem. So ein Scheiß, du, ganz im Ernst. Ja, den Schweinsteiger, man muss es vielleicht machen, wa? Weil er halt einfach so. Also ich kann verstehen, um den Gag jetzt wirklich nochmal on air zu bringen, dass der Podolski mitkommt. Es ist einfach so, weil er einfach nur weiß, wie man die Steuerung bei FIFA 16 von klassisch auf individuell einstellt. Also ja, der Einzige, der das braucht, weil er immer mit den Farben durcheinander kommt. Du machst doch auch mal die PES-Steuerung, oder nicht? Nee. Nee? Tobi macht das. Mm. Ich versuche mal, Toni Groß zweimal aufzustellen. Nee, geht nicht. Ich kann ihn noch mal reindroppen da. Draxler ist raus, war der ist auch verletzt, oder? Nee, der ist nicht mehr verletzt. Nee, ist aber, er wieder fit? Okay, ja, stimmt, der hat ja gegen Stuttgart auch. Nee, hat er da gespielt? Der wird bestimmt mitkommen, kann ich mir gut vorstellen, oder, Pocho? Ich hätte auch nichts gegen so einen Draxler da. Nee, hör mir auf, du. Findest du ihn nicht gut? Finde ihn nicht gut. Okay, kann ja. Aber jetzt merkst du schon, eine Position, da tun wir uns wirklich schwer. Und wenn du den Götze rausnimmst, dann sind es eigentlich zwei Positionen, für die wir eigentlich noch was bräuchten. Also ich muss grundsätzlich sagen, gegen den Gomez hätte ich nichts. Als Ballpraller da vorne und auch als Vollstrecker. Also der ist ja voll im Momentum. Der hat ja Tore um Tore geschossen bei Beşiktaş. Ich glaube, der braucht so ein anderes Spiel, habe ich das Gefühl. So, weißt du, so dieses. Ich weiß nicht, ich halte von ihm halt nicht so viel gegen einen großen Gegner habe ich das Gefühl, dass du echt Probleme kriegst mit so einem Gomez. Und irgendeiner hat doch auch neulich gesagt, den Deutschen fehlt ein Top-Stürmer. Wer war denn das? Clarence Seedorf wurde interviewt, wie er so die Chancen der deutschen Nationalmannschaft einschätzt. Der sagt, uns fehlt ein richtiger Top-Stürmer. Ansonsten ist das mit das Beste, was es gibt auf der Welt. Und wenn ich mir das so angucke, hat der Clarence auch recht. Aber wir haben vorne wirklich ein Problem. Hast du jetzt den Bellarabi ins rechte Mittelfeld gesetzt oder wie? Mach ich. Also gerade nochmal wir haben nochmal mit dem Ding geredet jetzt hier. Würdet ihr nicht auch, dass wenn der Bellarabi immer sich so in 16er ranpirscht, dass das immer so aussieht, wenn er so ranschlurft, so als wenn er Pushen anhätte, so. Müsst ihr mal auf achten. Die hätten den Ribéry eindeutschen sollen, als er das wollte. Oder Rafinha. Stimmt, hinten aber rechts. Nur zum Tanzen. Hinten rechts. Ja, klar, besser als. Also ich bin wirklich gespannt. Mittelfeld mache ich mir keine Sorgen. Ja, da kannst du dann auch den Müller rechts spielen lassen und so. Das ist alles gut aufgestellt. Ja. Aber in der Abwehr, das wird interessant. Spielt er mit einer Dreier- oder mit einer Viererkette? Wenn er mit einer Dreierkette spielt, wer ist der dritte Mann neben Boateng und Hummels mit einer Viererkette? Rüdi. Ja. PSG ist dran, also Rüdi wird's machen. Dortmund auch. Auch im Sturm. Also da befürchte ich, dass Götze Jasko wenn man das so sagt, Götze-Fiasko. Ja, hab ich verstanden, danke. Eine ganze, ganz traurige Nummer werden. Ja, was ist... So, aber jetzt lass uns doch mal die Bank besetzen, dann wissen wir, wer hinten rausfällt. Ach, stimmt, die müssen wir auch noch besetzen. Also im Tor ist ja klar, wa? Ja, Ulle finde ich jetzt. Na gut, dann müssen wir erstmal die nehmen, die wir haben. Ist Ter Stegen die 2, oder? Ja, oder? Ich denke schon. Ich finde es ein bisschen komisch, dass er den vom PSG nicht mitgenommen hat. Ja, hätte ich auch gemacht. Der hat nämlich auch nicht so schlecht gespielt. Ich komme. Essen ist fertig, sagt sie gerade. So, dann Emre Can ist klar, oder? Ja, der muss mit. Der Junge, du. Hector ist auch. Ja. So. Dann haben wir hier Hövedes, da sagst du, der soll raus. Ja, aber es geht ja darum, was Jogi macht. Ja, aber Jogi nimmt ihn mit. Der Jogi nimmt ihn mit, der muss ihn reintun. So, und Mustafi wird auch dabei sein. Da beißt die Maus keinen Schwaden ab. Ja, aber Moment, jetzt warte mal. Nee, da warte ich nicht, das Essen ist fertig. Mittelfeld. So, Mittelfeld. Poggio, musst du auch mal was sagen. Oh, nee. Nur weil kein Gladbacher dabei ist. Der Draxler. Darum geht's ja gar nicht. Das hat Juri ja deswegen nur gemacht, damit wir uns vernünftig auf die nächste Saison vorbereiten können. Ach so. Kimmich würde ich auf jeden Fall auch mitmachen, oder? Der ist so Rudi nimmt da auch mit. Ich kann dir aber nicht sagen, warum, aber der nimmt den Rudi mit, da wette ich drauf. Wenn der Name so leicht zu aussprechen ist. Und Schweini muss, weil er nicht spielt. Schweini muss. Schweinsteiger wird spielen im Finale. Ja, eingewechselt, wenn es 5-0 steht, so 10 Minuten Verschluss. Und Schürrle hundertprozentig. Schlürfe nimmt er auch mit, ja. Schlürfi und Jule oder was? Ich denke Weigel oder Kimmich. Ja, Kimmich, weil er individuell ist. Also wenn ich jetzt, eigentlich würde ich Rudi nicht mitnehmen und Weigel mitnehmen. Aber er nimmt Rudi mit, wa? Der nimmt Rudi mit, das sage ich dir. Ja. So, und aber dann im Sturm, da würde ich jetzt... Boldi. Nee, Moment mal, du kannst Moment. Auch im Mittelfeld den Sané reinstellen. Dann würde ich sagen, nimmt der eher den Sané mit als den Rudi, oder? Du kannst den Sané da reinschieben. Mhm. Meinst du nicht, dass er den Sané auf jeden Fall mitnimmt? Ich glaube, der hat am Rudi Narren gefressen. Boah, ey, dann droppen die aber definitiv hier noch ein paar geile Namen raus. Ja, ja. Na, Gomez. Potsche, was sagst du? Rudi? Kommt er mit? Tja. Ja, Potsche, der hat doch schon wieder... Also. Bei dir, das kaum geht ein Podcast über 3 Stunden. Das schalte ich ab. Die Kiffe aus dem Ohr, ey. Ne. Ja, muss der denn mit? Nee, muss er nicht. Nee, mit muss keiner. Ja, also. Meinst du, dass der sagt, lass mal. Ach nee, ich muss auch nicht mit Jogi. Ich muss nach Hause kommen. Ich glaube, der muss auch einkaufen. Einmal noch. Rudi, Sebastian, willst du mit? Ach nee, ich muss auch nicht, wenn du nicht. Also Gomez nimmt er mit, wa? Ich glaube, als falschen 50er. Dann ist Poldi raus. Nee, der nimmt den Poldi mit, ich schwöre es dir. Natürlich nimmt der Poldi mit, sonst hätte er nicht nominiert. Dann ist Kimmich nicht. Nee, Kimmich nimmt er dann nicht. Kimmich. Also dann muss der. Was hat der Gimmick eigentlich für Kimmich? Ja. Dann, also, komm, dann sind wir mal mutig, machen wir einen Leroy für einen Rudi. Hab ich. Ich habe aber Podolski für einen Kimmich jetzt. Ja, aber der Kimmich kommt mit, der ist individuell. Der kann IV, der kann RV, der kann 8. Ja. Ja, aber ich mache jetzt mal ein schönes Geräusch am Mikro. Moment. Ich muss jetzt zum Essen gehen, Leute. Ich finde es echt schade, aber hier steht eine Frau mit einem Messer in der Hand. Ja, aber der Rudi kommt jetzt mit bei dir. Nee, bei mir, ich sag mal, wer bei mir mitkommt. Ja. Ich glaube, es ist einfach, ich sag mal, wer nicht mitkommt. Brandt kommt nicht mit. Ich vermute, dass der, sag doch mal, gerade Kimmich nicht mit kann. Nicht weil der muss ja nicht. Der muss nicht. Und Rudi bleibt zu Hause, der muss auch nicht. Weigel muss nicht. Schlürfe kommt mit, glaube ich. Schlürfe kommt mit. Ja. Ach ja, ich würde aber auch zum Beispiel, kann man nicht den Hövedes weglassen und dann bringen wir dafür den Kimmich? Kann man auch machen, oder? Kann man auch machen, aber ich glaube, der Hövedes ist Gesetz beim Jogi. Ja, genau. Ja, man muss ja auch mal, weißt du, wer nicht mit der Zeit geht, gell, Poggio? Ja, also ich denke, das ist es. So, jetzt muss ich zum Essen. Ja. Ist wirklich mir unangenehm, aber die... Als ob dir das unangenehm wäre. Dreh dich am Rad. So, Jungs, dann machen wir aber auch hier eine Zäsur, eine harte. Ich hätte ja gerne nach jedem Spiel der Deutschen eine 4-Ecken-2-Elfer-Ausgabe gemacht. Mhm. Ja, so wie ich euch kenne, klappt das in 100 Jahren nicht. Das kann gut sein, ja. Ja, Das wäre aber meine Vorstellung gewesen. Nach jedem. Aber ihr live oder was? Also nach. Nee, nix live. Wir setzen uns einfach danach zusammen und nehmen auf. Ja, aber ihr wisst schon, dass die ersten beiden Spiele alle um 21 Uhr sind, ne? Ja, ihr wisst schon, dass ich auch einfach mal einmal im Jahr ein bisschen später ins Bett gehen kann. Ich muss nicht, aber ich kann. Mutti sagt, geht. Stellt euch da nicht immer so an. Ich stell mich da nicht an. Du musst aber mal um 4 Uhr raus morgens. Das stört mich. Das hat mich noch nie gestört. Ich habe bis 4 Uhr gesendet, bin direkt auf Arbeit noch nie gegangen. Naja, gut. Jetzt gucken wir erstmal, wie viele Leute das hören. Wenn das genauso wenig Leute hören, wie die meine VfB-Ausgaben, dann mache ich es nicht. Okay. Das ist meine Ansage. Du kannst jetzt fast den Leuten, die sich jetzt anhören, gar nicht als ankreiden. Doch, die können es ja zweimal hören. Stimmt. Ja, zweimal runterladen. Oder mal auf iTunes Bewertungen schreiben. Damit man auch mal merkt, dass es Leute sich anhören. Was glaubt ihr eigentlich, für wen wir das hier machen? Ja. Ihr Wichser. So, jetzt muss ich aber wirklich essen. Freunde Tschüss. Der Sonne. So, Tschüss. Mic drop. Ja, da ist er weg. Pocho, war schön mit dir. Ja, herrlich. Hinten raus wurdest du mir ein bisschen zu flippig, wie immer. Ja, so bin ich halt. Ja, so bist du halt. Machst du nichts? Das mit der EM kriegen wir hin, auch wenn... Also wenn du denselben Redeanteil hast wie jetzt am Ende, dann ist es ja eigentlich... Dann ist easy, oder? Ja. Dann ist auch leicht mit mir zu Podcast. Ne? Aber du guckst schon auch ein Spiel. Ja, wenn es mir möglich ist, arbeitstechnisch, ja. Ja, aber ich spiele noch um 21 Uhr jetzt immer. Ja, da bin ich auch noch nicht zu Hause. Ich spiel, aber ist auch noch nicht zu Ende dann das Spiel. Das ist richtig. Nee, klar, natürlich bin ich reingucken und gucken und alles Mögliche. Na gut. So, ich höre jetzt noch ein bisschen das aktuelle Album von Herbert Grönemeyer. Da wünsche ich dir viel Vergnügen dabei. Danke. Und dir noch viel Spaß. Ja, danke dir auch. Was machst du denn da eigentlich? Willst du schon wieder Moorhuhn oder was? Nee, ich habe gerade was durchgeklickt. Das hört man noch gar nicht. Nee, das ist gut. Eine Fotoshow habe ich durchgeklickt. Von welcher YouTuberin? Titten.com. Hm. Na gut. Gut. Dann tschüss. Ja, tschüss.